Sieh, wie sie Hand in Hand laufen, über die Brücke um Mitternacht. Köpfe drehen sich im Blitzlichtgewitter, sind so hell. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. In der Tat, Abend. Und wie wir da sind, hellwach, wie es sich gehört, am Tag des Kaffees. Ja, heute feiern wir das schöne, leckere, schwarze Getränk. In verschiedenen, teilweise akzeptablen Formen wird es ja von den meisten Leuten getrunken und konsumiert. Ja, der Koffein ist doch eine Droge, auf die wir uns alle einigen können, dass sie uns weiterhilft im Alltag. Und deswegen sage ich jetzt Prost und auf geht's. Koffein muss endlich legalisiert werden, das ist meine Meinung. Ja. Ich habe schon Kaffee gehabt. Ich feiere Kaffee jeden Tag, sagt Hinkelstein. Das ist absolut wahr. Aber heute feiert die ganze Welt. Ja, ja. So wie unsere Außenministerin, die wird auch von der ganzen Welt gefeiert. Ich könnte ja jetzt mal mit den gesundheitlichen Folgen vom Kaffee anfangen, aber es wird dann wahrscheinlich ein endloses Thema. Tja, da du schon unsere lustige Außenministerin erwähnt hast, die könnte sowas Ähnliches auch brauchen. Könnte ihr vielleicht ein bisschen helfen bei der Übersetzung? Spotify is going to clone podcasters' voices and translate them to other languages. Wundervoll. Also, das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Hatten wir ja dieses Hey Voice, hieß das, oder? Oder irgend so einen Namen hatte das, wo einfach ein Clip vom im Englischen aufgenommen wurde und wurde auf Deutsch und Französisch übersetzt, ziemlich gut, und die Lippensynchronisation wurde auch übernommen beim Video. Und Spotify macht das zumindest bei den Audiodateien jetzt auch. Wir machen das nicht mit der gleichen Firma, aber die machen es mit Hilfe von OpenAI unter anderem. Ein paar große Podcasts, die weit bekannt sind, Dax Shepard, Monica Padman, Lex Friedman, Bill Simmons und Stephen Bartlett. Das sind wohl die ersten, die übersetzt werden auf Deutsch und auf Französisch, was ja interessant ist. Das ist ja eine Sache, die schön ist, wenn die Sprachbarriere durchbrochen wird und einfach der gleiche Content für verschiedene Leute abrufbar ist. Wird interessant zu werden, wenn sich sowas ein bisschen weiter durchsetzen wird, wäre es ganz schön. Die Frage ist, wie viel Rechenpower benötigt das und ist das wirklich sinnvoll, das generell überall anzubieten? Oder gibt es vielleicht irgendwann eine Lösung, wenn man das in einer bestimmten Sprache haben will, dass es dann erst auf On-Demand generiert wird? Spotify selber sagt, das Ganze ist relativ teuer. Deswegen es ist erstmal ein Test. Die werden das jetzt Stück für Stück implementieren. Vielleicht rudern sie auch nochmal zurück. Wie gesagt, sie sagen, das ist jetzt erstmal ein Test. Und entweder funktioniert der Test und dann wird das Stück für Stück ausgeweitet nach irgendwelchen Kriterien auf jeglichen Content, den Spotify zur Verfügung stellt. Well, the Weltraumaffen are already using the plugin tonight. You can hear it right now. I'm speaking German, but you hear me in very good accent-free English from the KI. Moment, du musst den Außenministerfilter ausmachen. Bitte. Nee, ich habe überlegt, wer die nicht eigentlich das Testobjekt. Weißt du, dass man so eine Art Baerbock-Deutsch-Deutsch-Baerbock macht mit der KI und die lassen die dann reden. Ich freue mich immer schon drauf, wenn halt nicht immer Unsinn redet. Wie wir uns dann Japanisch anhören oder so. Bestimmt auch gut. Ja, aber gerade im asiatischen Raum wäre es ganz interessant. Vielleicht gibt es da. Ja, also. PewDiePie auf Koreanisch. Es ist endlich mal eine weitere Entwicklung, die schön ist. Ja, die mal das Internet auf eine neue Ebene bringt, wenn wirklich jeglicher sprachlicher Content, ich meine, das mit dem Google Translate und Seiten übersetzen, ich meine, let's face it, es funktioniert nicht hundertprozentig, sonst würden wir es mehr benutzen. Aber guck mal, stell dir mal vor, das wird irgendwie täglicher Gebrauch. In drei Generationen können die Leute keine Fremdsprachen mehr. Weil es gibt ja keine Fremdsprachen mehr für sie. Und wenn dann das Internet ausfällt, dann schlagen sie sich die Köpfe ein nach zwei Tagen. Turmbau zu Babel. Ja, da bin ich mir aber auch nicht so sicher, weil im Endeffekt musst du ja immer noch mal hin und wieder auch mal mit Leuten interagieren, indem du vor ihnen stehst. Und dann gibt es ja noch so Sachen dann wie... Dann gibt es die Philosophenkönig. You cannot leave your 15-minute city. Ja, This stimmt is natürlich. impossible, Mr. Chris. But what if? Wenn die Leute sich gar nicht verstehen können, dann können sie sich auch nicht streiten, also What so if gesehen. my CO2 budget allows it? Once every 20 years. Gut, ich meine, die Dystopie kann man natürlich daraus Der ist spinnen, echt gut, inwiefern Chris. ist es akkurat, inwiefern kann es, ich meine, der Überwachungsaspekt sowieso ganz mal außen vor gestellt, der Zug ist ja schon längst abgefahren, ja, dass da irgendwelche privaten Gespräche dann auch stattfinden können, wenn das durch so eine Übersetzungsmatrix funktioniert im täglichen Gebrauch. Ja, da kann viel manipuliert werden, wird auch interessant. Ja, Vor allem fände ich das. ich denke, Ich vor allen habe Dingen. zwei interessante Gedanken dazu noch. Ich bin gespannt, ob sich das durchsetzen würde bei Nachrichtenartikeln und bei Hörbüchern. Bei Nachrichtenartikeln, glaube ich, wird sich das nicht durchsetzen, aus dem gleichen Grund wie bei Hörbüchern wegen dem Copyright. Weil die Leute wollen es ja in einer anderen Sprache produzieren und separat verkaufen und nicht nur einmal produzieren und verkaufen. Ja, aber wenn das gut funktioniert und du kannst sowas wie diesen Klassiker vom Höppner, wo er das Silmarillion liest. Was ich glaube, es gibt kaum eine bessere Stimme dafür. Könntest du einfach ohne groß was zu machen in Indonesisch umwandeln? Naja. Oder einen, was weiß ich, wenn du Sachen hast, wo der Autor liest. Stephen King liest sein eigenes Buch, gibt es auch. Das wäre doch auch ein toller Knüller, den du den Leuten anbieten könntest, die irgendwie nicht verstehen, Stimmt, der Marco, was kriegen wir das ja Realismus auch. ist. Der, Gibt's da auch sowas? dann der Drachenlord liest Luisa Neugebauer oder so. Dann, wenn schon, dann lustige Sachen bitte, ja. Ja, aber wird das nicht irgendwann sowieso so sein, dass ich sage, hier, ich hätte gern ein Mashup aus Satisfaction von den Stones und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderem, aber am Drums hätte ich gern, was weiß ich, Phil Collins und am Ehrlich gesagt, Bass ich glaube, hätte ich gern Roger Waters so und kreativ sind die Leute nicht, glaube ich. ja, aber das wird doch irgendwann kommen, dass du dir deine, du wirst ja deine eigenen Songs schreiben können wahrscheinlich und wirst sie dann von Pink Floyd spielen lassen Ja, das können. gibt's Und schon. singen lassen können. Hat Also dann solche neulich Sachen. irgendeiner so ein Oasis-Album gebastelt, was es nicht gab, was nicht Ja, zumindest wir ist. sprechen ja jetzt immer nur von irgendwelchen Nerds, die halt jetzt gerade damit umgehen können. Aber das wird halt, was glaubt ihr, was passiert, wenn diese Welle praktisch baukastenförmig bei den Leuten ankommt? Oh, gut, dass wir schon unsere Allein was ganzen die Meldestellen und Fake-News-Behörden haben. Pornoindustrie da irgendwie. Also weiß nicht, was deren Absatzmodell sein wird, wenn es solche Software irgendwann gibt. Also, Okay. Ach so, ja, überleg ja, doch die mal. Software Meinst du, wahrscheinlich es gibt die dann? Personen dann gar nicht, sondern die Personen sind alle computergeneriert. Nee, du kannst doch Das dann könnte sagen, was sein. weiß ich, du könntest sagen, hier, ich habe mir meine, du kannst verschiedene Sachen machen, du kannst dir deine Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler oder was auch immer, oder du kannst auch sagen, hier, ich habe hier drei Fotos von meiner Nachbarin. Ja, Oder was weiß ich, das, klar wird es das da wird es geben. Da natürlich kannst du doch Gesetze mal von gegen alles ausgehen. geben. Also, Ja, Gesetze, man kann. Gesetze. Ja. Was wissen die denn, was du zu Hause machst? Das ist ja. Ja, solange Oh. wir dafür noch so große Computer brauchen, um das zu berechnen, Ja, wird es so lange noch, ja. wahrscheinlich lange noch, ja. Aber ist ja nicht zu Das ist die erwarten, dass Büchse das. der Pandora im Endeffekt. Ja, also, ich glaube, von dem Cloud-Ding kommst du bei dem AI-Kram nicht weg. Also, dass das jeder Computer irgendwie so sich selber berechnet. Sehe ich jetzt nicht. Aber gut. Und hier unser Chat ist völlig monothematisch unterwegs. Alles soll der Drachenlord lesen. 50 Shades of Grey. Der Drachenlord, der kann doch gar nicht richtig lesen. Nee, das sagt ja auch jemand, der möchte, dass der Drachenlord ein Plugin für den Drachenlord, dass er richtig reden kann. Ja, genau. Ich habe diese Woche gemerkt, dass wir jetzt auch eine stellvertretende Präsidentin des Deutschen Bundestages haben, die diesen Akzent von ihm hat. Frau Lang? Nee, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich glaube, die ist wahrscheinlich nachgerückt für den Herrn von der SPD, der irgendwie verstorben ist. Mittelfranken unite. Ja, aber was ich eigentlich Bingo, noch sagen Bingo, wollte. Bingo, noch sowas und du wirst gesperrt, das ist dir hoffentlich klar, ne? Sowas läuft in unserem Chat nicht. Es ist ein anständiger Ah. Chat, in dem solche Ideen nicht verbreitet werden. Oh Gott. Ja, ja, also was ich eigentlich noch sagen wollte, ich glaube, die anderen Sprachen werden schon deswegen nicht verschwinden, weil es ja auch irgendwelche Dichtungsformen gibt oder irgendwie Musik und solche Dinge, wo ja auch, also nur weil jetzt die Leute irgendwas übersetzen können, sind ja irgendwelche Opern auf Deutsch oder auf auf Italienisch oder so, werden ja trotzdem in der Sprache dann gesungen, weil es halt sonst halt verfälscht ist. Und insofern wird das wahrscheinlich auch nicht verschwinden, dass Leute dann andere Sprachen auch lernen, weil es ja doch was anderes ist. Also es ist gerade so bei aktuellen Informationen halt, ist es natürlich schön, wenn man so eine Übersetzung hat, sowas wie Podcasts halt. Aber ich denke mal, in der Kunst, nur weil das geht, wird man jetzt nicht irgendwie alles übersetzen in andere Sprachen, damit man es dann versteht. Wird es dann so Sanktionen vielleicht auch geben, ne? Dass man dann sagt, okay, wir übersetzen jetzt gewisse Sprachen nicht mehr, solange Krieg zwischen irgendwem herrscht oder so. Dass man dann auch, ja, wäre doch auch eine effektive Möglichkeit Ich könnte halt, mir auch vorstellen, dass Firmen da erstmal noch nicht so drauf Nachrichten zu zurückgreifen. unterdrücken im Endeffekt. Weil das vielleicht Naja, dann da wird dann so gesagt, sicher ist. die Unversehrtheit der Person ist wichtiger als die Kunstfreiheit. Das ist doch verrückt, Price. Sowas wird doch niemand sagen. Der Preis hat, glaube ich, unseren Stream vom Freitag gehört. Unzuchtsvermutung. Da haben wir uns nämlich eine Sendung aus dem ZDF angeschaut. 13 Fragen. Und ich habe mittlerweile die Variante, den Kommentar von Holger Kreimeier gesehen. Und unseres war auf jeden Fall um Längen besser. Ja, Also ich bitte. glaube, er hatte einen Einwand, wo ich gedacht habe, oh ja, da wäre ich auch gern drauf gekommen, aber der Rest war ein Quatsch. Er kannte zum Beispiel Morrissey nicht. Er dachte, was ist das? Morrissey, Da habe ich was? aber auch gestaunt, Engel. Was? Also der ist doch aber das Richtige. Wie kann er denn Ich dachte Morrissey nur, ja, nicht der hört immer irgendwie, kennen? er gehört zu mir oder was, ne? Marianne Rosenberg. Ja, ist der Schlager oder Jazz oder sowas? Irgendwas, Nee, also was. er hat schon gesagt, dass es bei ihm irgendwie in den 70ern aufgehört hat oder so, in den 80ern, aber Ja, in den von. 80ern gab es die Smiths ja auch. Also, Ja, eben, das hat dann mich sind wir schon 80er. Also, gewundert, ich war ja. jetzt kein. Also, ich war damals kein großer Fan, aber ich habe ja durchaus verstanden, welche Bedeutung der Mensch hat und habe auch ein paar Lieder schätzen gelernt in der Zeit danach. Das verstehe ich gar nicht, wie man da dran vorbeikommt. Big Mouth, Strikes Again oder solche Sachen. Ja, Ja, der das hat mich Olga auch ist arm. gewundert. Immer nur um Also, Arbeiten, der arme ich meine, Kerl. klar, Der Mann nur. Lizzo kenne ich auch nur, weil die jetzt irgendwie in irgendwelchen Star Wars-Serien auftritt, wo kein Mensch weiß, warum. Und wegen dieser Flötengeschichte, ein Lied von der habe ich auch noch nie gehört, außer das Flötenlied. Mehr Ja, ich nicht. glaube, den Rest kann man sich auch Ja. schenken. Aber dass man Mehr oder Morrissey weniger. nicht kennt, das fand ich schon, also. Ja, vielleicht ist ja einer von. Es gibt ja diese Leute so, ja, ich mag Musik, aber ich habe keine Ahnung, wie die Texte, wie die Titel heißen oder die Interpreten. Vielleicht ist das so einer. Okay. Und du würdest ihm Big Mouth vorspielen, dann würdest du sagen, klar, aber früher hat man so getanzt. Ja, White Paper. White Paper. So paper, so white. Ne, erstmal nicht. Nein, ich habe es noch gar nicht gelesen. Ich lese es jetzt erst. Oh Gott. Digital. White Paper, Digital ist besser. das ist ein Ja, also hier geht es erstmal Wissenschaftler. um Kanada. Und in Kanada ist es tatsächlich so, dass ja, das ist hier erstmal von einer Fachzeitschrift vom Universitätszirkel in Kanada. Ja, es geht um den Begriff White Paper. White Paper ist ja sowas wie ein Positionspapier. Ja, kommt ursprünglich aus dem Militärjargon, aus dem amerikanischen Militärjargon. Ne? Da wurden irgendwelche White Papers halt erstellt über irgendwelche Strategien. Macht die Bundeswehr ja auch ein White Paper. Aber in Kanada ist es so, dass der Begriff zwar noch genutzt wird im akademischen Gebrauch, aber das ist problematisch, weil es wurde ja schon in Kanada im Jahr 1970 quasi entschieden, dass man White Paper gar nicht mehr benutzen soll. Also die Regierung in Kanada benutzt es nicht, aber die Wissenschaft benutzt es noch und das ist problematisch. Warum hat die Regierung schon 1970 entschieden, dass das nicht sein darf? Ja, es hat was mit den Indianern zu tun. Ne, weil weiß hat ja eine positive Konnotation und schwarz hat eine negative Konnotation. Und in Kanada haben die ja nicht das mit den Afro-Americans, wie das die in Amerika haben. Bei denen läuft das ja alles über die Ureinwohner, über die Natives. Und da gab es halt eine Gesetzgebung, die das festgelegt hat, weil das diskriminierend ist, dass die Regierung das nicht mehr benutzen darf. 1970 schon, ne? Also Kanada weit voraus. Und ja, stattdessen soll halt Position Statement genutzt wird oder Briefs oder Resource Document und ja, nur ein kleiner Zwischenruf einer Dame und den Chairs for Women in Science and Engineering Vorsitzende. Ja, bitte hört auf, das zu benutzen, weil... Ne? Wichtige Forderung, genau. Tja, mal gucken, bis die ersten Universitäten dann halt sagen, okay, wir nennen das jetzt halt auch nicht mehr White Paper. Warte ab, ja. Irgendwann steht im Herr der Ringe Gandalf the Bright oder sowas. Ist Unterschied zwischen der Freiheit der Forschung und eben, ja, die Regierung, was sie halt an Vorschriften beachten muss. Finde ich schon einen ganz großen Unterschied. Die Spitze des Ganzen wird dann am Ende sein, wenn wir dann die Farbe formerly known as white haben, die dann aber nicht mehr so genannt werden. Ja, oder nennen die Colorless oder so. Nee, ist ja schon schwarz. Ja, blank, wie blank slate. Blank, genau. Blank slate. Genau, blank slate, bread. Ja, klingt irgendwie komisch. Blank slate, bread. Ja, Ermittlungsakten. Enthüllen abgekartetes Spiel. Deutsche Flüchtlingsretter kooperieren mit Schleppern. Ja, in Italien sind ja mehrere NGOs unter Verdacht, sich über geltendes Recht hinweggesetzt zu haben und mit Schleppern zusammengearbeitet zu haben. Insbesondere Save the Children, die Ärzte ohne Grenzen und die Jugend rettet. Das sind die drei NGOs, die insbesondere im Visier der italienischen Behörden auch sind. Save the Children hat bereits ihre Aktivitäten auf dem Mittelmeer mit ihrem Schiff Force Hestia beendet. Also die haben sich schon zurückgezogen und die Ärzte ohne Grenzen und Jugend rettet, die machen weiter. Und hier geht es jetzt nicht um die Gelder, die Regierung denen zahlt. Da ist ja nebenbei rausgekommen, ich weiß nicht, ob wir einen anderen Artikel dazu haben, dass ja, in Familienkreis die Fördergelder an eine Organisation gegeben wurden, 2 Millionen Euro Fördergelder pro Jahr, die halt diese Seenotrettungsorganisation unterstützen. Ja, ist ja schön, wenn man das seinen eigenen Familienmitgliedern geben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Minister das war, aber ist es... Göring Eckert ist das doch. War es die Göring Eckert, ja. Der Ehemann, glaube ich, in so einer Seenotrettungsding sitzt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, deswegen stopfe ich einfach mal alle Regierungsmitglieder in einen Sack und klopfe drauf. Das war doch dieses Ding von der evangelischen... Das ist doch nur ihr Partner, aber ist schon der Typ von ihr. Bei der evangelischen Kirche, dieses Ding war das doch. Mit Göring Eckardt, glaube ich. Wie gesagt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen habe ich auch nicht vorbereitet. Das nur nebenbei. Zu Elon Musk kommen wir bestimmt gleich auch noch. Hier geht es nur, was sagen die Italiener? Die Italiener sagen halt... die Vorwürfe der italienischen Ermittler wiegen schwer und sind detailliert belegt. Laut einem Ermittlungsbericht hat zum Beispiel die englische Organisation Save the Children, die internationalen NGO Ärzte ohne Grenzen und Jugend rettet, ein komplettes System zur Organisation, Erleichterung und Unterstützung der illegalen Einwanderung auf der Grundlage von Schiffen entworfen. So, das sagt die italienische Polizei und die Staatsanwaltschaft, ja. Die Ermittler stießen unter anderem auf viel Bildmaterial, das eine andere Interpretation zahlreicher Bergungsoperationen zulässt, wie sie von den NGOs an Medien weitergegeben wurde. So hielten die Hilfsorganisationen laut Polizei zahlreiche Fotos und Videos unter Verschluss, die beispielsweise Schleuser zeigten, wenn sie Migranten zu den Rettungsbooten brachten. Also es wurden ja sehr viele Videos gemacht auch, die halt zeigten, wie den Leuten geholfen wird. Das braucht man ja, sonst kann man ja nicht mehr Spendengelder und Fördergelder akquirieren. Das ganze Videomaterial wurde halt dann beschlagnahmt von der Polizei und ausgewertet und ja, da hat man halt sehr viele Schlepper und Schleuser identifizieren können und teilweise sogar auf dem Videomaterial, was veröffentlicht wurde von den NGOs selber, konnte man Schleuser sehen. Unter anderem gab es da ja so ein Video, das hat auch für Wellen gesorgt, jetzt nicht in Deutschland, aber in Großbritannien. Da sieht man halt einen Weißen, der in einem Boot mit ganz vielen Schwarzen steht und auf die Weißen mit einem Gürtel einschlägt. Das ist halt ein Schlepper, der die Leute zurückhält, dass sie nicht alle gleichzeitig das Boot verlassen, damit das Boot nicht kentert. Also es sind umfangreiche Sachen dokumentiert. Es ist ein etwas längerer Artikel, wo viele Sachen auch genannt sind. Und was ganz wichtig ist, ist vielleicht... Und interessant auch, es gab sehr viele interne Sachen, Dokumentationen von Mitarbeitern, die auch gesagt haben, Moment mal, hier läuft irgendwas schief. Und an die Zentrale von den NGOs, also Leute, die auf den Schiffen unterwegs waren, die halt gesagt haben, so, hier ist irgendwas schiefgelaufen und das kann ja nicht sein. Und ich glaube, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und diese Sachen sind halt zwar dokumentiert, aber die sind denen ist nie nachgegangen worden und vor allem sind die Sachen auch nie an irgendwelche Strafverfolgungsbehörden weitergegeben worden. Wenn hier geht es auch darum, wenn Straftaten unter Flüchtlingen oder unter den Leuten passiert sind. Da war zum Beispiel ein Fall, wo da war eine schwangere Frau, deren Mann umgebracht wurde auf der Flucht und der Typ, der den Mann umgebracht hat, war halt auch mit ihr zusammen auf diesem Seenotrettungsschiff. Und also da geht es halt auch um Straftaten, die hätten angezeigt werden sollen, aber nicht angezeigt werden wurden. Und auch wird halt kritisiert, dass wenn diese Seenotrettungsschiffe ankommen, dass halt nicht alle Leute, die dort an Bord an den Schiffen sind, auch durch die Grenzkontrollen dann gehen. Ne? Die werden ja als Flüchtlinge aufgenommen, aber ja, also sehr, sehr, sehr viel wird denen vorgeworfen, aber das, was am schwersten wiegt, ist natürlich, dass die direkt mit den Schleppern kooperieren, wo dann halt finanzielle Motive natürlich auch teilweise unterstellt werden. Von diesen ganzen anderen, also ich fange jetzt nicht an, vom Kalergi-Plan oder so zu reden oder von dem UN-Dokument aus dem Jahr 2001, das kennt man ja alles schon seit Jahrzehnten. Hier geht es einfach nur darum, dass da wirklich ein paar NGOs wirklich massiv Fördergelder halt akquiriert haben. Und ich meine, da geht es wirklich teilweise um Summen. Ja. Ach so, es ist aber nicht so, dass sie sich jetzt von den Schleppern bestechen lassen oder so. Das weiß ja keiner. Wie gesagt, das kann man nicht sagen. Die italienischen Behörden gehen teilweise davon aus, weil, Moment, es werden auch so ein paar Methoden beschrieben, wie, Moment. Also es wurde ja schon vor Jahren gesagt, dass sie im Endeffekt mit diesen Seelenverkäufern... Das sind Ermittlungen hier, die laufen seit 2016 bis 2021. Cool, das ist so die ganze Sache, über die ich jetzt geredet habe. Ja, also dass sie mit diesen seeuntüchtigen Schiffen da rausfahren und dann rumfunken hier, wir sind in Seenot und sich dann retten lassen, in Anführungsstrichen, und darauf halt spekulieren, das steht ja schon seit Jahren im Raum. Ja, nee, aber in dem Artikel, den hatte ich ja auch eingereicht, in dem Artikel steht aber gar nicht, die Leute geraten gar nicht in Seenot. Die fahren dahin an abgesprochene Plätze und sammeln die Leute direkt an der Küste ein. Also, ja, ich meine ja auch in Anführungsstrichen Seenot halt. Ja. Also hier. Insofern, wir haben ein kleines Boot und so viele wie Leute. Finden sich Schleuser, genau, wie finden sich Schleuser und Flüchtlingsretter auf dem Meer? Es gibt etliche Wege. Zum einen kreuzen Hilfsschiffe wie die Juventa von Jugend rettet nahe der libyschen Küste. Ne, außerhalb der Gewässer direkt, aber vor der libyschen Küste. Die Menschenhändler orteten sie über die Navigationssignale AIS, die Schiffe über 20 Meter aussenden, um die Position anzugeben. Anschließend starten sie mit Flüchtlingen vollbesetzten leichten Schlepper, Flüchtlingen vollbesetzten leichten Schlepperboote, fahren einige Seemeilen hinaus und übergeben die in Anführungszeichen Menschenware den Hilfsschiffen. Von einem Seenotrettungsfall, so die Ermittler, kann hier keine Rede sein. Eine andere Masche, einer Menschenhändler, ruft mit seinem Satellitentelefon das Rettungszentrum der italienischen Küstenwache in Rom an und gibt sich als Migrant auf See aus. Er berichtet von 24 Personen, die in der libyschen Hafenstadt Zawiya gestartet seien. Er gibt die aktuelle Position des Bootes bekannt und fügt an, dass die Motoren der Boote ausgefallen sind. Offenbar beschreibt der Anrufer, man befindet sich in größter Not und dann die Behörde in Rom kontaktierte daraufhin beispielsweise die Forstestia von Save the Children und schickte das Schiff zu besagten Position. Noch perfider. Mit derselben Satellitennummer hatten übrigens die Schlepper in den drei früheren Fällen Rom angerufen und schiffbrüchige Migranten gemeldet. Also gibt verschiedene Methoden, wie das da koordiniert wird. Teilweise werden die Behörden halt auch ausgenutzt. Wenn halt so ein Seenotruf kommt, müssen die ja reagieren. Und da koordinieren die sich teilweise auch mit diesen NGO-Schiffen. Ja, es ist halt nicht nur so, dass sie die ganze Zeit vor der Küste warten, wie es in der ersten Variante gesagt wird, sondern dass sie teilweise halt auch die Aufträge von den italienischen Behörden bekommen, das zu machen. Also es ist schon eine etwas kompliziertere Situation, als wie es meistens dargestellt wird. Und ich würde ja auch den meisten Leuten vor Ort unterstellen, dass die das da vor Ort tatsächlich durchführen, keine bösen Gedanken hegen. Die wollen nur Leuten helfen. Naja, der Oscar den meisten, die nicht vor Ort sind. Diese Eindruck hat sich vor allem verfestigt, weil, wie gesagt, viele Leute intern sich ja auch beschwert haben. Nur die Organisation das halt nicht zugelassen hat, dass diese Beschwerden ernst genommen wurden. Der Oscar führt aber nicht umsonst den Axel Steirer und seine Tweets an, so hier, wir verdünnen euer Volk, wir machen das mit Absicht, wir wollen das Ja, Deutschland also irgendwie. diese Führungsriege und die medialen Propagandisten und sowas, die sind natürlich ausgenommen davon. Das ist klar. Ich meine jetzt wirklich die Leute, die die harte Arbeit auf den Schiffen machen. Ne? Ja, aber Nicht du kannst die ja, nee, Twitter-Leute. ich kann die nicht, ich kann die leider nicht Angestellte oder was? absolutieren, weil im Endeffekt, sie werden hinterher dann, ja, also das sind ja Leute, die trotzdem das ausführen. Und wenn sie Fragen haben, die nicht beantwortet werden, gerade bei so einer Sache, sollte man vielleicht aussteigen aus dem Kult. Ja, da gibt es irgendeinen Begriff für, der fällt mir jetzt gerade noch nicht ein. Tja, Elon Musk fragt unglaublich, ob die deutsche Öffentlichkeit weiß, dass ihr Steuergeld für illegale Migration ausgegeben wird. Ja, das ist im Endeffekt nur ein Artikel, der den Twitter-Thread mal rekapituliert. Da ging es im Endeffekt darum, dass die italienischen Medien ja auch über bestimmte Fälle berichten. Das, was ich jetzt gerade vom Fokus rausgelesen habe, wie gesagt, das sind Fälle von, ich habe es gerade falsch gesagt, 2016 bis 2020, nicht 21. Ein Dossier, was halt von den italienischen Behörden zusammengestellt wurde, was sehr viele Fälle und Sachen dokumentiert, die schiefgelaufen sind. Das ist ja nicht das Einzige, ne? Und es gibt ja auch andere Sachen und die italienischen Behörden haben sich ja auch schon über Deutschland beschwert, was diese Fördergelder angeht, dass diese Seenotorganisationen das Geld bekommen, ne? Und da, ja, da wird halt drüber berichtet und der Elon Musk hat gesagt, weiß die deutsche Bevölkerung, was dort abgeht, ne? Halt, in dem Beitrag wird kritisiert, dass derzeit 8 deutsche Schiffe von Nichtregierungsorganisationen Flüchtlinge und Migranten aus dem Mittelmeer aufnehmen würden, um sie nach Italien zu bringen. Ist die deutsche Öffentlichkeit sich dessen bewusst, schrieb Musk. Ja, und das deutsche Auswärtige Amt hat mit dem offiziellen Account darauf geschrieben, ja, und man nennt es Leben retten. Yes, and it's called saving lives. Ne? Richtig schön schnippisch, wie es sich gehört. Für Behörden, ne? Solche eine Kommunikation wünscht man sich ja. Und darauf hat der Elon Musk halt gesagt, so, ach, ihr seid tatsächlich auch noch stolz drauf. Das ist ja lustig. Und die ganze Medienlandschaft. Ah, Elon Musk sagt, ihr sollt jetzt die AfD wählen und so weiter und so fort. Das ist schon eine sehr interessante und lustige Sache gewesen. Das einzige Ja, da Traurige kamen die daran ist, drauf, dass weil ja manche ja, Leute das lass mich noch glauben. mal kurz erklären, warum wir darauf gekommen sind. Nämlich so, dass ja in diesem Tweet, den er da retweetet hat, irgendwie im letzten Satz drin stand, hoffentlich kriegt die AfD noch mehr Stimmen Das oder wäre. irgendwie so. Tja. Und da gehen die halt davon aus, dass der Elon Musk das natürlich A weiß, was die AfD überhaupt ist und B ja, sich darum schert. Und da hat er irgendwie auch ein paar Stunden später noch einen Tweet rausgehauen, wo er irgendwie gesagt hat, ich bin ja für ganz viel mehr legale Migration und so. Insofern hat er sich ja jetzt nicht gerade als AfD-Sympathisant da geoutet. Aber Auch er hat die Seenotrettung kritisiert, der ist ganz allein die böse. Tatsache, dass er ja irgendwas da retweetet hat, wo irgendwas mit AfD drin steht, hat jetzt halt gereicht, damit dann natürlich alle möglichen Leute aus dem Europaparlament, hier von den Grünen und so, sofort wieder mit Säbeln gerasselt haben, dass man ja Genau, der. sowieso mit X jetzt da regulieren müsse. Und das hätte ja jetzt wieder gezeigt, dass man das erst dreifach regulieren muss und fünffach regulieren muss. Ne? Ist ja immer wieder so Ja, der lustig, Chef weil der grünen Jugend Antwort zu geben auf du die kannst Frage, natürlich von ne? früh bis spät den Leuten irgendwas erzählen von Amerika und Trump und irgendwelchen Demokraten und die Leute alle hochhimmeln. Du kannst alle möglichen Politiker von aller Herren Länder, kannst du irgendwie über den grünen Klee loben, du kannst irgendwelche Sanamarins dreifach irgendwie vor dich vor denen verbeugen, Selenskyj, was weiß ich nicht was, alles kein Problem, ne? Das kannst du alles machen, aber wehe, es gibt irgendeinen Tweet, den irgendwer, der in keiner Partei ist, aber diese Plattform da hat und da steht in dem letzten Satz irgendwas von AfD drin. Ne? Da muss ja sofort, muss das alles dicht gemacht und durchreguliert werden und wir brauchen den Staat, weil Desinformation und bla und blub und weiß der Geier nicht was. Und ich meine, Du wir. bist eigentlich zu freundlich, weil ich würde es gar nicht mit sowas vergleichen. Es gab ein schönes Meme halt mit einem Bill Gates, der in einem Heute-Sendung interviewt wird. Einem Bill Gates, der weltweit die Medien besticht, offen mit seiner Stiftung besticht. Also bei dem Milliardär wird eine Ausnahme gemacht aus irgendeinem Grund. Und da gibt es ja noch mehr. Ne? Der Herr Soros, ja, sagt ihm die richtigen Sachen. Ne? Klar. Da wird halt auch nicht gefragt, wie der sich irgendwie auf... Der sagt ja ganz offen, wir konzentrieren uns jetzt auf Amerika mit unserer Stiftung, um da halt die Wahl von Trump zu verhindern. Hm. Schweigen im Walde. Aber wenn Musk halt was sagt, dann ist natürlich dann, also... Dann, ja, weil die Frage trifft irgendwie nicht genau den Nerv. Also die Leute sitzen mit einer geballten Faust in der Tasche da und nicht nur wegen diesem Thema, ne, sondern auch wegen vielen anderen Themen, die einfach Geld kosten und den Bürgern immer mehr Geld kosten. Ja, und man das irgendwie mit dieser Moral-Argumentation dann aufrechterhält und die Leute eben offensichtlich keine Argumente dagegen haben oder so. Das ist auch schwierig. Das Kleinste daran. Ja, eben. Es ist ja auf allen Ebenen ist es ja ein Problem. Also ja. Na, also wir kommen ja auch gleich noch zu den Zahnärzten und Herrn Merz. Na, also ich meine, das bleibt ganz ja viele schöne Salzminen, ja. Nirgendwo bleibt das ja eigentlich weg, dieses Thema. Und das Nächste, was wir hier haben, ist, was ich eingereicht habe, nämlich Migrationsforscher Ruth Gobmanns Jung und Naiv, Folge 657, habe ich mir angeschaut. Und... Alter Schwede, ey. Und ich habe mich überlegt, ich lese mal hier ein paar von diesen Kommentaren vor, um euch, glaube ich, einen guten Eindruck davon zu vermitteln, was da abgelaufen ist. Nämlich der erste Kommentar hier sagt, Herr Gobmanns ist der Beste. Daumen nach oben, Emoji. Lese seine Bücher, verfolge seine Interviews, er bringt es immer auf den Punkt. Vom Moderator mehr als enttäuscht, kaum Auszeiten. Ja, das ist absolut ein Kommentar, der auch das widerspiegelt, was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe. Genauso wie der nächste Kommentar hier. Ich lausche und verfolge dieses Format sehr gerne, aber dieses Mal musste ich nach circa 2 Stunden endgültig passen. Es liegt nicht an Herrn Ruth Gobmanns und dem, was er erzählt. Im Gegenteil, kontrovers, pragmatisch und vor allem in Großbuchstaben, so wie die Realität nun mal ist. Gepaart mit pragmatischen Vorschlägen, etwas mal anders zu machen. Herr Gobmanns Aussagen regen zum Nachdenken an, was dieses Mal für mich echt problematisch ist, dass Thilo sich im Kreis zu drehen scheint und mir bisweilen sogar dem Ganzen in Klammern für mich einen aggressiven Unterton gibt, den ich so bisher nicht von ihm kannte. Zeitweise habe ich mich sogar gefragt, ob Thilo Herrn Gobmanns versucht, in eine politische Ecke zu stellen und dafür eine Bestätigung zu bekommen versucht, die aber nicht kam. Was dann wieder zum Anfang der Schleife und einer, in Klammern für mich, härter geführten Fragerunde führte. Nichts gegen kritisches Nachfragen, sehr gerne, aber hier fühlt es sich für mich nicht richtig oder passend an, schade. Ja, und das, nämlich was hier beschrieben wird, das ist definitiv so in der Folge. Und das ist quasi immer, wenn der Gobmanns halt die Fakten auf den Tisch legt und der Jung irgendwie probiert, bei ihm da irgendwie nachzuhaken, dass das doch unmoralisch ist. Wir müssen uns doch kümmern, bla bla bla und hier und da und so weiter und so fort. Und das ist alles immer so, diese ganzen, was halt so ein Thilo Jung dann immer meint, dass ja nur böse Menschen irgendwie ein Problem sehen hinter irgendwelchen Dingen, die halt objektiv Probleme sind. Und dann kriegt er halt dieses Ding von wegen, ja, aber hier und da und dort und die Menschen leiden, ne, halt eben. Und der Gobmanns sagt ihm halt immer, naja, hier und da, das ist halt immer so, seine ganzen Worte fangen halt immer an mit ja. Und dann führt er das halt eben aus, was halt die ganzen anderen Dinge sind, die es dann noch zu bedenken gibt, weil was so moral argumentierende Leute halt eben nicht verstehen, ist, dass wir halt nicht in einer Welt leben, wo irgendwelche Ideen, die man hat, ne, also Trade-offs, es gibt halt 1000 Trade-offs und alles, was man irgendwie meint, was man irgendwie tun sollte, hat halt eine möglichen Konsequenzen, die man halt auch bedenken muss. Und es ist halt nicht so einfach wie, mein Herz ist unendlich groß und offen für alles und deswegen ist hier mein Weg, den ich mir irgendwie in meinem Kopf ausmale, der gerechte und gute und einzig wahre und der hat keine Nachteile und alles andere ist böses Populistengeschwätz oder so. Na? Und das probiert er natürlich hier dann irgendwie, dass das seine Ansicht ist, immer wieder mit seinem Nachhaken irgendwie wieder da irgendwie rauszukitzeln, so nach dem Motto, ja, aber dies hast du doch nicht bedacht, Ruth, und sagt dann so, ja doch, das steht doch in meinem Buch drin. Hast du nicht gelesen oder was? Na, die ganzen Sachen. Und dann geht es um Kriminalstatistiken und dieses ganze Zeug, was wir natürlich alles kennen. Ne? Und dann immer wieder so von wegen so, ja. Und besonders lustig fand ich dann diesen Spruch, so, ja, aber die Ausländer, so, die sind ja überrepräsentiert, schreibst du ja hier in deinem Buch. Und dann sagt er, ja, die kommen halt aus dem, das sind natürlich alles junge Männer und so, also übermäßig, und das ist halt eine Kohorte irgendwie, wo es mehr Verbrechen gibt und so weiter. Also lauter so diese Geschichten, wo sie sich halt eigentlich einig sind, aber beim Thilo Jung, ne, das finde ich auch so lustig, weil es ist halt rassistisch zu sagen, dass dadurch, dass mehr von diesen Leuten im Land sind, irgendwie die Gewalt ansteigt. Aber es steigt halt die Gewalt an, weil das sind halt alles Männer, so, ne? Gleichzeitig irgendwie. Und Also. lauter solche Geschichten. Also da ist es dann wieder irgendwie klar, ne? Aber in Wahrheit ist es auch irgendwie alles Rechtspopulismus und falsch und kann man ja nicht sagen, weil es halt in diesem Kopf von den Thilo Jungs dieser Welt ist es halt auch so, dass jeder Mensch, der irgendwie dagegen argumentiert, dass er nur aus rassistischen Motiven macht und so weiter und so fort und nicht weil es halt objektive Probleme halt gibt, die man dann ansprechen muss und wo man sich dann überlegen muss, was man tut. Und der Kurpanz ist ja jetzt auch wirklich nicht so drauf, dass er halt immer nur einfach sagt, ja, wir müssen alle wieder abschieben oder irgendwelche Sachen. Und na, aber er sagt halt, was die Probleme sind. Und er sagt halt eben auch, dass ja, dieses mit, dass so viele Männer sind, ist ein Problem. Und er sagt halt eben auch, dass dieses Argument, dass wir ja sowieso Zuwanderung brauchen für die Märkte, was ich auch so lustig finde, dass der Thilo Jung dann diese Position hat von wegen, ja, aber die Wirtschaft sagt doch, dass wir mehr Zuwanderung brauchen, ne? Immer so dieses Ding, wo dann diese ganzen Kommunisten dann plötzlich zum Kapitalisten werden, weil es ihnen irgendwie in den Kram passt. Aber die Wirtschaft sagt doch, wir brauchen das. Und der Koopmans sagt dann so, ja, das würde ich ja mal in Zweifel ziehen, wenn das irgendwie von der Wirtschaft sagt, irgendwie, was sie brauchen. Dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass das auch so ist und dass wir das auch wirklich brauchen, ne? Und lauter solche Dinge. Und eigentlich alles Sachen, die halt einfach nur logisch und vernünftig sind und auch, ja, er jetzt an keiner Stelle irgendwie einfach die Leute abqualifiziert oder irgendwie irgendwen beleidigt oder vom Leder zieht oder irgendwem irgendwas unterstellt oder so, sondern er erklärt sie halt immer wieder und wieder und er fragt immer wieder und wieder nach und versucht es irgendwie auf so eine Moralebene irgendwie zu führen oder so. Das ganze Ding geht hier fast 4 Stunden. Und ja, also guckt euch das gerne mal an. Es ist an vielen Stellen halt wirklich ein bisschen schwierig, Ja, bestimmt informativ, wenn der Koopmann da jedes Mal ausführt aber und so. es ist halt eben, ja, das zum einen, ne, und dann, ja, und du lernst im Endeffekt, wie du mit jemandem wie Thilo Jung halt eben diese Diskussion halt führen kannst oder auch nicht führen kannst, aber das zeigt halt eben, dass die im Endeffekt verloren sind, diese Leute, weil ja, wenn dein Argument halt immer nur ist, aber jemand, der sowas sagt, ist doch ein böser Mensch, ne, dann, ja, dann hast du halt verloren, Thilo, und dann kannst du auch niemanden überzeugen. Na. Ja, erinnert mich ein bisschen an das Gespräch von ihm mit der Steinebach, oder Steinbach, wie er heißt, Ja, Erika. okay. Da war er auch so aggressiv halt, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das habe ich zwar nicht gesehen, aber ja, ich denke mal, da Ja, ist guter dieses Typ. Interview hier auch noch um Längen besser, weil ich meine, die Steinbach ist immer halt im Endeffekt eine Politikerin. Ne? Hat die irgendwo Ahnung von besonderen Dingen? Ja, Weiß die ich hatte gar auch nicht nicht. so, die hat dann auch nicht ganz so gut ausgesehen. Ja. Ja, aber der Aber Koopmans hat in auf jeden Fall Ahnung Ostgebieten, ja. und der Jung versucht ihn halt auch immer festzunageln auf irgendwelche Sachen, weil der Koopmans hat ja eigentlich so eine Biografie, die halt normalerweise so seine Gäste ja häufig mitbringen, ne? Soziologe, Politologe, das sind ja immer häufig so SJW-Fächer, die du irgendwie studierst, um dann Ja, den Leuten die genau. Welt zu erklären nach deinen Aber er hat moralischen sich nicht den Kopf Vorstellungen. verdrehen lassen von den Aber der Leuten. Koopmans ist halt eben nicht so einer. Der Koopmans ist halt eben einer, der halt wirklich Empirie macht in seiner Wissenschaft, ne? Also der halt sich diese Sachen halt wirklich anguckt und halt nicht so dran geht, so nach dem Motto, wie will ich die Welt haben? Und dann, na, das alles da dann so erzählt, wie er halt die Welt haben will, sondern er erzählt die Welt halt so, wie sie ist und zeigt halt eben, Wie ich dass schon mal das auch gesagt habe, durchaus es gibt möglich halt ist die. mit diesen Fächern und dass es im Endeffekt ja das Problem ist, ja, weil diese Leute da irgendwie sind, die das da lehren. Ich meine, so einer ist er ja auch, der das lehrt, aber ja, also bei ihm hätte ich da überhaupt keine Probleme. Also wenn Leute da aus seinem Fach da rauskommen, dann haben die bestimmt was gelernt. Aber Ja, ich andere. das so gerne sage, es gibt auch die guten Soziologie, die was mit beibringen, wo man was lernen kann, die mit Tja, Empirie beschäftigt und sollte so. man Das fast gibt gar es nicht denken. da auch. Weil es halt Ne? alles so durchpolitisiert ist bei vielen Leuten. Weil, ich Ja, die meine. nicht nur irgendwelche Postulate aufstellt und sowas, ja. Ja, halt rückwärts denken von dem, was sie, wie sie die Welt halt haben wollen. Ja. Und dann alle anderen, die es nicht so haben wollen, die Welt, oder die sagen, dass die Welt anders ist, die wollen die Welt dann anders haben und deswegen sind es böse Menschen. So nach dem Motto, ne? Immer schon mal die Deutung vorne wegschieben und dann die Beweise dafür suchen oder so. Das ist natürlich dann nicht so wissenschaftlich. Genau. Man muss das eben anders und vernünftig. Starre Mitschüler in den Kopf. Ja, das ist einfach nur mal so, da hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Woche mal ein bisschen zu gucken, was gab es denn so in Deutschland. Bisschen thematisch. Für die Leute, die uns nur zuhören, jugendliche Schwarzfahrer schlagen Busfahrer zusammen. Man trägt mit islamische Mütze als Accessoire, wird zusammengeschlagen. Mann zertrümmert 245 Autos, beraubt Großmutter, darf weiter frei bleiben. Mann schlägt mehreren Frauen ins Gesicht und schlendert davon. Unbekannter frei beißt 18-jähriger Frau in den Po. Gruppe geht auf 13-Jährigen los. Mann entblößt sich vor Frauen im Leipziger Museum. Paketbote schlägt Rentner nieder. Brutaler Kopfstoß, Frau mit Messer in Siegburg verletzt, Räuber überfällt Supermarkt mit Messer, Mann greift Passanten in Bruchsal mit Messer an, Kind 13 mit Messer auf Straubinger Spielplatz, Mann greift Mitarbeiter von Ordnungsamt an, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, Pakistani soll 17-Jährige vergewaltigt haben. Und das ist alles diese Woche. Okay. Alles diese Woche. Nur das vom Oktoberfest ist fake oder was? Nee, die haben da auch Nein. massive Probleme. Ich kann aber nicht sagen, wie die Täterhintergründe sind. Das wird Anne Wieczorek wahrscheinlich in einem ZDF-Live-Special demnächst aufdröseln. Genau. Ja, einfach nur mal so. Nur mal so. Eine Woche. Ich will, keine Angst, ich will das nicht jede Woche mitbringen, aber das ist einfach nur mal so komprimiert, diese Animation, Ah, ziemlich viele die einem unterschiedliche zeigt, Sachen was da. hier losgeht, Alles mit Gewalt, teilweise. ne? Ja. Gewalt, und das spielt ja an die Sache, die du eben gesagt hast, ne? Dass das halt bei vielen Leuten noch einfach kocht. Und davor habe ich halt auch Offensichtlich. Angst, dass bei vielen Leuten irgendwann halt mit dem ganzen Stress, dem sie momentan ausgesetzt sind, von allen Seiten, dass das irgendwann zu Leuten kommen wird, denen die Sicherungen durchbrennen. Das. Und ich habe es halt, ich sehe es halt hier jeden Tag. Wir haben. Am Anfang September waren hier in der Erstaufnahmeeinrichtung 1000 Leute pro Tag, pro Woche, die neu reingekommen sind. Im So. Laufe des Septembers hat sich das auf 2000 erhöht. Das heißt, ja, 2000 Menschen strömen in diese Stadt. Ja, sind dann aber auch mehrere Schiffsladungen und so weiter. Das ist doch richtig, das muss doch richtiger Straßen, richtiger Verkehr sein da auf dem Mittelmeer oder was das auch Und immer die ist. kommen ja nicht alle übers Mittelmeer. Manche haben in Polen Arbeitsvisum gekauft, der nächste kommt über die Balkanroute, andere Okay, ja. kommen über die Alpen. Aber das sind 2000 Leute, die strömen jede Woche in diese Stadt hier und bleiben hier eine Zeit lang. Und selbst moderate Leute finden, dass das in der Innenstadt inzwischen keinen Spaß mehr macht. Das ist. Ja, also man muss. Die deutschen Mitbürger suchen auf der Straße. Also das ist nicht mehr so wie das war nicht 2015, war das noch nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Also es ist. Ja, die Hälfte von denen, die du für die Deutsche hältst, die haben nur noch einen russischen Akzent oder so mindestens. Nee, aber ich bin hier echt, wir sind hier eine Minderheit inzwischen, wenn du ins Straßenbild guckst. Du kannst auf den Wochenmarkt gehen. Auf dem Wochenmarkt, das ist so ein, es gibt so wenige Orte hier in der Stadt. Die sind halt noch nicht komplett mit Beschlag belegt. Irgendwie der Wochenmarkt ist vielleicht zu teuer oder den kennen die Leute nicht. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ich weiß, also, ganz viele Leute sagen mir, dass sie halt überhaupt keinen Bock mehr haben, in die Stadt zu gehen und das nur noch machen, wenn es nötig ist und so weiter und so fort. Wir wissen alle, was die Folgen von sowas sind. Auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht. Tja, fragt man sich, was ist schlimmer, das oder wenn Galeria Kaufhof schließt, ne? Hm. Also ich frage mich auch, wie viel man sein muss, dann zu behaupten, das wäre alles sinnvoll und gut und richtig so. Das ist ja schon ein bisschen... Tja, Analogkäse. Nee, Analogleistung. Weiter geht's. We call it saving lives, Mammon. Solange unsere Regierung weiter diesem Motto hinterherläuft und glaubt, sie könnte das Leben von allen Menschen auf der Welt retten. Nice by killing societies oder was? Also ich meine. Ja, Mord wegen Selbstmord. Oder Selbstmord wegen Angst vor Mord. Oder so. Also. Okay, Kingsburn, das mit dem Po beißen lässt du bitte in Zukunft, damit du nicht mehr in solchen Statistiken auftauchst. Ja, voll. Ja, Analogkäse. Der Europa-Vergleich. Das war eigentlich von Mammon, glaube ich. Ach so, das hatte ich zu dem Thema nochmal mit eingereicht, richtig. Das, ich glaube, da ging es jetzt schon um eine Zahnleistungsgeschichte, also auch auf dem März herumgehauen haben. Ja, am Rande. Ne? Hier, geht eigentlich ums Prinzip vor allen Dingen. Ja, und hier, also bei den Zahnleistungen, das wollte ich eigentlich nur dazu sagen, die sind ja gar nicht irgendwie für Ausländer oder so verändert worden, sondern wegen der Harz-Leute damals. Das ist ja schon, weiß nicht, rund 10 Jahre her oder so, dass sie das geändert haben. Und damals hieß es eben, dass man die Hartz-IV-Empfänger nicht mehr am Gebiss erkennen soll, also an ihrem schlechten Gebiss. So, und dass man dass die dann auch eine reelle Chance am Arbeitsmarkt haben, wenn man das nicht erkennt oder so, dass sie die so nicht hätten. Deswegen hat man das geändert. Was denn geändert? Dass man aber, ja, dass das bezahlt wird. Vorher wurde das eben nicht bezahlt. Was und, das? Ja, die so Zahn, wie sagt man, Prothesen zum Beispiel. Also richtige Behandlungen. Das wäre mir neu, das Zahnersatz irgendwie. Zahnersatz kriegst du als Harzempfänger zu 100%. Okay. Glaub's mir. Ja. Aber als Arbeitnehmer musst du eben weiterhin 50% ungefähr zuzahlen. Und das ist natürlich eine totale Ungerechtigkeit, aber es hat ja nichts mit Ausländern zu tun. Das ist eben der Grund. Die Leute, die von Sozialkohle leben und so weiter, die kriegen das bezahlt. Aber nicht die Leute, die arbeiten gehen und auch nicht die Ausländer, die arbeiten gehen. Die kriegen das immer auch nur zu 50% bezahlt. Also das ist kein Ausländerthema eigentlich. Deswegen ist es ein bisschen Quatsch vom März, das so drauf zu beziehen. Aber der Endeffekt ist natürlich schon, dass viel mehr Leute mit Migrationshintergrund in Bezug sind und dementsprechend auch da häufiger oder ziemlich häufig eben überdurchschnittlich mindestens diese Leistungen in Anspruch nehmen und können. Und natürlich, wenn das belegt ist und es gibt keinen Termin mehr, dann kriegst du eben einen Termin nächsten Monat oder übernächsten oder in 3 Monaten oder so. Das stimmt ja. Das hat eben ist kein Ausländerthema. Es ist ein Harz- oder Nicht-Harz-Thema. Ne? Das ist der große Unterschied. Aber das wollte ich einfach mal nochmal gesagt haben. Okay. Ja, aber hier geht es im Endeffekt um die generellen Leistungen. Ne? Und da sagen sie, in Dänemark gibt es halt irgendwie 7,60 Euro pro Tag, solange wie das Verfahren läuft. Wenn das Verfahren abgeschlossen ist, gibt es gar nichts mehr, gibt es nur noch Sachleistungen, halt Essen in der Unterkunft. Ja, also mit den Sachleistungen hat das Bundesverfassungsgericht 2012, glaube ich, oder 2014 entschieden, dass das nicht ginge, weil das ja unter der Menschenwürde ist oder so. Also kriegen die Leute normal Hartz-Bezug, weil das die Untergrenze wäre in Deutschland. Ja. Verfassungsgericht. Ich erinnere mich. Hat er den, wie soll man sagen, diesen Pull-Faktor losgeschossen. Ja, aber die Frage ist halt, müssen wir denn überhaupt Menschen, die hier abgelehnt sind oder in einem Verfahren sind, müssen wir die überhaupt mit Hartz-IV-Empfängern gleichsetzen? Ja, wie gesagt, das hat das Verfassungsgericht so entschieden, ja, weil das die Untergrenze wäre für Menschen, für Menschenwürde oder so. Tja, ja. Da müsste man ja eigentlich sich noch mehr darum bemühen, die Leute wieder loszuwerden. Ja, das liegt einfach am Prinzip, dass es ja die Existenzsicherung ist, was früher Sozialhilfe war und nicht das Arbeitslosengeld. Das hat ja nichts mehr mit der Arbeitslosenversicherung zu tun. Soziokulturelles Bürgergeld. Minimum oder so. Absicherung des Existenzminimums gerechtfertigt wurde, was ja, ne, ich meine, ein Mensch hat ein Existenzminimum und dann kriegt er dieses Geld. Das ist das Prinzip. Deswegen gilt das halt auch für abgelehnte Asylanten, die nicht ausreisen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber jetzt kommen wir von da zu so einer Oase des deutschen Lebens, dem Einfamilienhaus, das Eigenheim. Und wer kann kein gutes Haar dran lassen? Gunnar Hinnig von der Taz in einer Kolumne. Eigenheime stehen nach einigen Jahren oft leer? Ja, völlig irres Gaga-Zeug. Was mich in dieser Woche aber gewundert hat, entschuldigen Sie den thematischen Bruch, ist die ständige Überhöhung des deutschen Einfamilienhauses. Jetzt soll das Eigenheim, wie es auch niedlich heißt, die Wohnungskrise lösen. Im Kanzleramt gab es diese Woche den Wohnungsgipfel und jetzt will Bauministerin Clara Geiwitz durch günstige Baukredite mehr Familien dazu bringen, ein Haus zu besitzen. Die jungen Familien, wie sie immer sagt, sollen mit der Wohnungssuche aufhören und einfach selbst bauen und schwupps, dann wird alles gut. Ich habe da meine Zweifel. Wenn ich durch die sehr stillen westdeutschen Einfamilienhaussiedlungen der 70er und 80er Jahre spazieren gehe, hat nicht jeder ein skurriles Hobby, dann habe ich immer das Gefühl, dass gleich Hans-Martin Schleyer um die Ecke biegt und ein RAF-Kommando aus dem Buchsbaum springt. What? What? Ja, kann man auch ganz andere Bilder zu haben, würde ich mal sagen. What the fuck? Ganz andere. Diese inzwischen ziemlich verwitterten Siedlungen wirken recht verloren. Damals dachten die stolzen Bauherren und Damen der Nachkriegsgeneration, dass die Kinder im Haus bleiben oder später wieder einziehen. Nur leider wollten die erwachsenen Kinder nicht in Alfter bei Bonn oder in Bremervörde wohnen, sondern in Köln-Ehrenfeld oder Hamburg-Altona. Die Bodenständigen bleiben im Ort, bauen lieber selbst. Kennt ihr die nicht auch? Diese riesigen Gebiete voller Einfamilienhäuser, wo keiner mehr wohnt, wo langsam die Präriebüsche durchrollen und eigentlich nur auf den Abbruch gewartet wird. Die emotionale Rechnung. In Brandenburg oder wo? Brandenburg ist wieder einer in die Allee gegurkt. Nee, überhaupt. Ganz Deutschland offensichtlich. Ich weiß es nicht. Die meist emotionale Rechnung, ein Heim für unsere Familie, geht meistens nicht auf. Wenn das Haus endlich bezugsfertig ist, ist das größte Kind der heterosexuellen Normfamilie bereits ungefähr 10 Jahre alt. Es folgt der Stress mit dem Garten, der auch endlich mal hergerichtet werden soll, und dann steigen leider auch noch die Zinsen. Eigentlich bleiben nur wenige Jahre, in denen ein Haus als Familie genutzt wird. What? Wetten, dass in diesen Häusern sehr viele ehemalige Kinderzimmer leer stehen, wo jetzt höchstens das Bügeleisen der alt gewordenen Eltern aufgestellt ist. Ich stelle mir so einen Raum vor, wo nur ein Bügeleisen aufgestellt ist. So. Das steht da so in der Mitte auf dem Boden, mit der Spitze nach oben. Es gibt abseits der Innenstädte genug Zimmer, also Wohnfläche, nur neben leider nicht genug Wohnungen mit einer Tür zum Abschließen. Eine ziemliche Fehlplanung, das alles. Familienhäuser regen aber immerhin Horrorfantasien an. Die vielen Fenster, durch die man von allen Seiten beobachtet werden kann, die soziale Kontrolle, man kennt sich. Der riesige Öltank im Keller älterer Häuser, in dem auch eine Leiche schwimmen könnte, theoretisch natürlich nur. Die Mülltonnen, die wie stumme Wächter an der Straße stehen. Donnerstags ist Plastik dran, freitags der Restmüll. Alter, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Aber eine Kolumne über Häuser ist der falsche Ort dafür. Wenn das Leben dir keinen Spaß macht, gibt es professionelle Hilfe. Es gibt auch oft pharmakologische Sachen, die dir helfen. Man kann auch Wohnungen kaufen und dann große Wohnsiedlungen bauen mit, also als Eigentums, ne, als Privateigentum. Das geht auch. Vielleicht gefällt mir das ja besser. So, dann soll er doch sowas machen. Also. Im nächsten Abschnitt fragt er dann, ob sich Leute Friedhof der Kuscheltiere auch in einer Mietwohnung vorstellen könnten. Nein, das geht nur im Einfamilienhaus. Und dann sagt der King ist ja auch schon alt und noch älter ist Jimmy Carter. Was? Ja, was hat das? Ja, was? Oh Gott. Ich finde, man sollte konsequent sein und Nachrufe von alten Prominenten zu Lebzeiten veröffentlichen. Pietätlos, nein, eine Win-Win-Situation. Der noch nicht Gestorbene kann darüber lächeln und auf eventuelle Fehler hinweisen. Und die Fangemeinde kann sich damit trösten, dass das Idol noch lebt. Eines würde ich aber schon gerne bald lesen, den politischen Nachruf auf Friedrich Merz. Boah, ey, Alter, dem hat jemand die Vorfahrt genommen oder Uschi hat gesagt, nee, geht nicht, rote Tante ist da oder irgend sowas. Irgendwas ist ihm passiert, dem Ja, armen deswegen lese ich nicht mehr so viele Gunnar. Kolumnen, weil da ist man so geschwurbelt und Quatsch. Ja, aber Muss jeden Low Zweier Hanging voll Fruit kriegen muss und ja auch so. mal sein. Ja, aber ist schon geil einfach, ne? So, ich schreibe einfach einen Artikel darüber, wie scheiße ich das alles finde und ob es diese Einfamilienhäuser, die leer stehen, gibt oder nicht. Ich meine, hier ist alles. Ich habe hier eine, direkt über mir ist so eine Siedlung mit so bescheidenen Einfamilienhäusern der 50er Jahre. Und die sind alle voll. Da wohnen Familien drin, andere Familien jetzt. Weil die kann man nämlich nochmal benutzen, Gunnar. Das ist nicht wie ein Kondom. Mann, ey. Ja, nur so eine Sache nebenbei. Gab ja so eine Studie, wo gesagt wurde, okay, 9% aller Leute, die im Eigenheim wohnen, nee, Moment mal, doch, 9% aller Leute, die im Eigenheim wohnen, wohnen auf einer Wohnfläche, wo man sagen kann, die ist vielleicht zu groß für die. Also, wie man jetzt auf diese Kriterien kommt, sei mal dahingestellt. Und 6% Mieter. Das war im Rahmen dieser Wohnungstauschangelegenheit. Ne? Irgendwelche Rentner sollen ihre großen Wohnungen an junge Familien tauschen und dann mehr Miete zahlen. So, wo Eine sind die eigentlich, kleinere die Wohnung, Wohnungen? so, so lustige Sachen. Ne? Da wurden ja ein paar Studien angestellt. Ich weiß nicht, ob der das meint. Eigenheime stehen nach Jahren oft leer. Ja, ich meine, wenn man ein Haus hat und dann hat man ein Kinderzimmer, was leer steht, ist das ja schon Luxus? Darf man das nicht mehr? Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass eben viele Familien sich oder viele Paare sich ja wieder trennen und dass da ja so ein Leerstand kommt. Ich Aber sage nur gleichzeitig ist der Stichwort Bedarf Scheidung, ist ne? da. Ja, mancher, ne? Der Bedarf ist aber Ja, trotzdem aber noch es gibt da. doch keinen echten Leerstand. Nee, eben nicht, ne? Also. Es gibt keinen Leerstand. Was es es gibt halt das die Ferienwohnungssache, so, ja, aber das ist ja nicht wirklich Leerstand. Es wird ja Ja, es soll genutzt. sogar Leute mit einer Oder Ferien. Zweitwohnung geben. In Das ist genauso Berlin. wie wenn man sagt, die ganzen Häuser So war es, ne? in Feriengebieten am Meer, die stehen doch das halbe Jahr, wenn keine Saison ist, leer, wenn die Touristen nicht da sind. Kann man die dann nicht in der Zeit anderweitig nutzen? Dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Stichwort Turnhallen und so, ne? Oh ja, die Medienprofis der SPD sind am Werk. Hier haben wir ein Video. Ich meine, das Original wurde gelöscht. Das ist ein SPD-Wahlkampfvideo aus Hessen, ne? Also, Mars, du tust mir echt im Moment leid. Ich meine, der Ja. NRW-Wahlkampf ist ja auch cringe, aber was gerade in Hessen abgeht, ist ja, das ist ja unglaublich. Mann, Mann, Mann. Am 14. September haben die CDU und die AfD gemeinsam in Thüringen ein Gesetz beschlossen. Droht eine solche Kooperation bald auch in Hessen? Wird sich Boris Rhein von rechtsextremen Stimmen besorgen? Sein Chef im Bundesvorstand, Friedrich Merz, Wie und soll der sich Niederschläferin denn Simone von Funke. der Weidel, dem Gauland und wem das noch war, Stimmen besorgen im Hessischen Hessen. Landtag? Geil. Friedrich Merz macht das klar. Sind wir da gerade? Der würde einfach sagen, er ließ so, meine beste Freundin. Ich habe da in Hessen ein Problem. Kannst du mal den Dieter von Putin zurückholen und ihn das regeln lassen? Das hätte ja ein Ausrutscher sein können. Aber nach der gemeinsamen Abstimmung in Thüringen hat Friedrich Merz seine Partei nicht zurückgepfiffen. Bundesvorstandsmitglied Boris Rhein auch nicht. Boris Rhein hatte mit den Rechten in der CDU Hessen sicherlich nie viel am Hut. Oder doch? Okay, die heutige Chefin der AfD-eigenen Stiftung, Erika Steinbach, hat für Boris Rhein Wahlwerbung gemacht. Ja, die Hells Angels haben Boris Rhein damals als Innenminister in abgehörten Gesprächen für seine Kooperation gelobt. Das ist Und meine ja, Lieblings. sein Parteifreund Hans-Jürgen Irmer. Weißt du, wollte ich was sagen, aber du bist gemutet jetzt. Also, sorry, meine Lieblingsstelle. Die Hells Angels haben ihn in abgehörten Gesprächen für seine Kooperation gelobt. Was ist das für ein Satz? Und was soll das implizieren? Und Ja, was und soll das überhaupt die es bedeuten? abgehört haben, haben sich bei Nancy Faeser bedankt. Ja, ne? Ja. Wer hört solche Sachen nochmal ab? Welches Ministerium ist dafür zu? Ja, egal. Weiter geht's. Das erinnert mich auch an so ein ZDF-Neo-Royal-Einspieler vom Stil her. Aber es ist ein Wahlkampfvideo, ne? Ein Wahlkampfspot. Ja, auch die Stimme irgendwie, ne? Ja, ist so ein öffentlich-rechtlicher, haha, lustig, wer nicht lacht, ist ein Nazi-Kommentar halt, naja. Der Nora sagt, eventuell ist das irgendwie eine YouTuberin oder sowas, Wiebkes wirre Welt. Ist das nicht die Stimme von Wiebkes wirre Welt? Nee, das war doch dieses Spiel. Dieses Spiel mit der vom CEMAS-Institut, das auch irgendwie so einen Preis gewonnen hat, Wiebkes wirre Welt, wo es um Verschwörungstheorien geht. Und das war jetzt die gleiche Sprecherin, okay. Okay. Hab ich dann irgendwie falsch aufgefasst. Eine Zusammenkunft von CDU-Lern und AfD-Lern und CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen. Boris Rhein sagte dazu nichts. Auf die CDU ist in Sachen AfD kein Verlass mehr. Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass man mit den Rechten nicht paktiert, sondern gegen sie die Stimme erhebt. Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt. Deshalb am 8.10. beide Stimmen für die Demokratie. Beide Stimmen für die SPD und Nancy Faeser. Oh ja! Wollt ihr sie nicht jetzt auch wählen? Jetzt bin ich überzeugt. Beide Stimmen. Faeser auf Betäubung. Beide Stimmen. Erst Betäubung, dann beide Stimmen SPD. Anders kann man es nicht mehr rechtfertigen, genau. Und ja. Booster. Aber ich finde auch die. Musst du boostern. die FDP hat hier plakatiert: Bürokratie ist heilbar. Das finde ich auch so. Nur leere Phrasen, nur leeres Gewäsch. Tja, ja, und das ist natürlich wieder gelöscht überall. Ist super. SPD, ole, ole. Ja, gut, ich dachte eigentlich, der Taz-Artikel wäre mit Friedrich Merz gewesen. Habe ich mich wohl getäuscht. Dann redet nochmal über Friedrich Merz, wenn ihr wollt, weil dann haben wir doch nichts weiter. Ach so, also ich habe, wir haben ja eben auch schon mal über Friedrich Merz gesprochen im Zusammenhang mit den Zähnen. Also ja. Darum ging es ja. Also ich habe den ersten Teil von Eindruck dem... Mein Eindruck ist halt, er hat mal wieder das gemacht, was er halt immer macht. Er hat irgendwas festgestellt und dann dazu was gesagt und die Leute regen sich tierisch drüber auf, halt mit dem Thilo-Jung-Syndrom. Ne, mit, aber das dann ist wird doch... Halt zurückgerudert. Das ist doch kaltherzig und rechtspopulistisch und was der Teufel nicht wie was. Und da wird meistens wieder zurückgerudert, ja, dass man es ja nicht so gemeint hat, die Sache, die man da festgestellt hat. Ja, weil ich meine, einmal waren es die kleinen Pascha, die irgendwelche Lehrer bedrohen, das war aus irgendwelchen Gründen rassistisch, das darzustellen, wenn das in einzelnen Fällen passiert. Dann waren es die regelmäßig vollen Busse, die in die Ukraine zurückfahren, das war Sozialtourismus. In diesen Fällen, wo das halt passiert, was ja schon so aussah, dass, ich meine, warum sollen die Leute in dieses Kriegsgebiet eine Nase lang wieder zurückfahren? Ist ja eine berechtigte Frage, die nie beantwortet wurde, aber es war halt eben böse und pfui und rechtspopulistisch und ja, und Herr Merz hat's wieder zurückgerudert und ja, gab's in diesem Punkt auch schon zurückrudern, ich hab's noch nicht gehört, aber das ist eigentlich wieder ein Rekord gewesen, also praktisch der kälteste März seit Beginn der Aufzeichnung. Also der Aufschlag ist vielleicht groß, aber ich glaube, die Leute sind nicht, ich finde das, also selbst wenn auch er hat ja ein bisschen zurückgerudert, ob das viel ausmacht, weiß ich nicht, aber die Leute geben schon nicht. Ich glaube, die Leute wissen auch einfach, dass er halt immer wieder rechts blinkt, aber die wissen halt auch, dass seine Partei links abbiegen würde. Ist doch völlig... Ja, aber sie wissen ja immer auch, dass dann die Kritik im Kern auch einen wahren Punkt hat. Ne? Denke ich mal. Das können sie mit ihrem Schrei auch nicht wegreden. Halt. Ja, aber da muss ich wieder unseren Bruder Abel Deparian zitieren. Konservatismus, Progressivismus mit angezogener Handbremse. Und gerade Merz ist für mich ein ganz klarer Vertreter von dieser Schule. Ja, klar, nee, dass das ein Lösungsansatz wäre oder eine Wahlempfehlung, das wollte ich auch so nicht gesagt haben. Ja, dieser Artikel hier beschäftigt sich mit Minderheiten, also mit den Grünen eigentlich im Hauptpunkt und mein Lesertext steht schon der Tenor des Ganzen drin, nämlich ob in der Asyl- oder der Sprachpolitik auf zwei ganz verschiedenen Konfliktfeldern lässt sich besonders deutlich beobachten, wie es geschieht, dass Minderheitenmacht selbstbewusst und sichtbar ausgeübt bei Minderheiten ein sehr resignatives, sei es aggressives Bewusstsein ihrer Ohnmacht aufkommen lässt. Also der Professor Dr. Peter Graf Kielmanns-Eck, der beschreibt hier in diesem Artikel, ist ein Gastbeitrag, halt, dass die Leute das natürlich wahrnehmen, dass im Endeffekt die Politik von den Grünen mit diesem moralischen Absolut von wir retten hier den Planeten, und er nennt das sogar Kulturrevolutionär, was die machen, die Grünen, fand ich sehr, ja, treffend natürlich. Ja, dass das natürlich die Leute ja wahrnehmen, dass sie mit diesem Absolutheitsanspruch im Endeffekt für sich natürlich auch beansprechen, in Anspruch nehmen, halt alle Entscheidungen alleine treffen zu können und nur ihre eigenen Vorstellungen gültig machen zu können. Und dass die Grünen halt in allen möglichen Konstellationen mit allen möglichen Parteien zusammenarbeiten. Und ja, deswegen die Leute natürlich den Eindruck haben, dass das mehr oder weniger keinen dran vorbeigibt an dieser Kulturrevolution, die diese ja immer noch irgendwie 15% Partei da durchzieht. Ja, so gesehen haben sie... Und er benutzt ja auch den Begriff Hegemonie, ne, den kennen wir ja auch. Das ist ja aus meiner Sicht halt auch ein total zutreffender und eigentlich wissenschaftlicher Begriff für diese Vorstellungen, die Leute da haben. Und es ist ja auch klar, dass es das Ziel ist, die Hegemonie zu erreichen, seit Herrn Gramsci. Und es wird ja immer mal gerne behauptet, das sei alles nur Verschwörung oder so. Und im Endeffekt ist es ja auch eine Verschwörung, aber ja, halt eben, das bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass es nicht wirklich Leute gibt. Und es sind ja nicht viele Leute, aber es sind halt eben diese Leute, bei denen man halt den Eindruck bekommen kann, und ja auch in den Medien, wo die besonders überrepräsentiert sind, was ja in diesem Artikel natürlich auch hervorgehoben wird. Das ist eben nicht nur eine Theorie, Verschwörungstheorie. Wir sind auch nicht verschworen, aber wir arbeiten trotzdem auch in die Richtung. Ne? Naja, wie man es nimmt. Also wenn man irgendwie meint, man müsste bestimmte Ziele erreichen und das halt eben in der Demokratie, obwohl man halt nicht die Mehrheit der Leute hinter sich hat. Aber wir haben doch den Migrationspakt unterzeichnet, Chris. Ach so, ja. Der ist zwar nicht bindend, aber wir müssen uns dran halten. Das war ja diese Geschichte, wo drin stand, dass wir weniger irreguläre und mehr reguläre Migration haben und wo die Leute dann gesagt haben, das bedeutet dann also, dass ihr das demnächst alles umetikettieren werdet, und die Leute dann gemeint haben, nee, das ist ja nur eine Verschwörung und jetzt machen wir irgendwelche Spurwechsel und lauter so ein Scheiß, ja. Ach ja, der Idiotentreff. Lesen wir jetzt die Hardcore-Polizeirechten-Memes oder was? Nee, ich wollte eigentlich nur sprechen. Der Herr Böhmermann hat dieses Ding hier veröffentlicht. Das handelt sich hier angeblich um eine Chat-Rekonstruktion eines Privatchats unter Polizisten in Hessen. Die nennen sich Polizist 1234. Nee, das ist natürlich alles anonymisiert. Achso, okay. Aber halt so, dass du siehst, wer was gesagt hat. Ja, und da benehmen sie sich wie edgy 12-Jährige in ihrer privaten Gruppe und schicken sich Bilder mit pornografischem Inhalt, Bilder mit rassistischem Inhalt und Bilder, auf denen Adolf Hitler zu sehen ist. Und wäre mir hier das erste Beispiel, wenn du das vielleicht einfach ein bisschen hochscrollst, das ist so das Kaliber von dem, was wir da sehen. Dieses Meme zeigt hier UFC, KFC, hahaha, dicke Frauen, trainierte Frauen. Ich meinte eigentlich dieses erste da eigentlich nur. Dieses Meme zeigt drei Fotos, auf denen immer mehr Möwen in die Kamera blicken. Auf dem dritten Bild ist außerdem Adolf Hitler zu sehen. Textzeile: Hey Jungs, guckt euch den Scheiß mal an. Ja, das sowas muss natürlich zensiert sein und ist sonst zu gefährlich, wenn die Leute das sehen. Es sind durchaus absolut Sachen, die ich als rassistisch, also hier wird das N-Wort gerne benutzt und zwar nicht das deutsche N-Wort, sondern das amerikanische N-Wort. Ja, und halt lauter edgelordige, doofe Sachen wie dieses Ding mit dem Gaffer-Tape oder ja, oder na, ich hoffe, wir werden nicht gesperrt. Ist verpixelt. Anders Breivik, Flüchtlingskind. Ja, es sind halt einfach, wie gesagt, wie irgendwelche 13-Jährigen, die sich hier irgendwie die übelsten Sachen reinziehen. Ja, das Polizei hier, den fand ich auch. Den haben sie nicht zensiert. Ja. Da zwischendurch, das schaffen wir nie. Wollen wir wetten? Ja. Es ist natürlich schade, dass Polizisten irgendwie. Aber auf der anderen Seite kann ich es vielleicht auch verstehen, dass sie sich irgendwie mit solchen Sachen Luft machen und Dinge dort lassen, die sie sonst vielleicht irgendwie Leuten sagen würden, mit denen sie auf der Straße umgehen müssen, weil die jeden Tag damit zu tun haben, was mit dem, was hier in irgendwie in unserer Gesellschaft gerade los ist. Das sind nun mal die Leute, die in der ersten Reihe stehen. Endlich Nichtraucher steht da und jemand drückt sich eine Spritze in. Ist natürlich, ja, kann man veröffentlichen, irgendwie. Ob das jetzt die Leute überzeugt, dass die Polizei voller ganz schlimmer Rechtsextremer ist und dass die jungen Männer von der Partyszene alle zusammen nie nichts gemacht haben. Ich wage es zu bezweifeln, aber Jan Böhmermann hält sowas halt für investigativen Journalismus, irgendwie den Privatkram von Menschen, an denen kein öffentliches Interesse besteht, nach draußen zu schleppen. Auch wenn er es anonymisiert hat, finde ich es immer noch das war 20 mehr als bedenklich. Alles, ne? Ja, und diese Woche veröffentlicht. Ne? Wow. Super. Also der Böhmermann scheint da einen persönlichen Groll zu hegen. Wohl die Kompromatschublade übergelaufen. Musste das mal raus. War der nicht? Der ist doch Sohn von einem Polizisten. Ja, genau. Meinst du, der hat das von seinem Vater, seinem Handy, oder? Nee, aber warum riecht er sich über die Polizei auf? Ja, da hat er ja wohl auch eine Entwicklung durchgemacht, oder wie? Und der Ned Aronax stellt im Chat genau die richtige Frage. Ist irgendjemand durch diese Sachen verletzt worden, die da in dem Chat gemacht wurden? Was passiert? Also, ja. Ich meine, diese habe ich nicht das Gefühl. Ja. Aber wessen Gefühle denn? Die Gefühle werden ja erst verletzt in dem Moment, wie bei Schrödingers Katze, sobald der Böhmermann die Kiste aufmacht. Erst dann werden Gefühle verletzt. Vorher konntest du gar keine Gefühle verletzen. Ja, hier verschiedene ich mal ein Beispiel mitbringen. Von einem sozusagen White Knight, obwohl er in dem Fall keine Frauen verteidigt hat, sondern seine Kumpels. Es ist auf jeden Fall ganz gefährlich, in der Schlägerei einfach einzugreifen und irgendwie jemandem zu helfen, indem man dem anderen aufs Maul haut, weil dann kriegt man nämlich einfach auch Probleme. Und ich weiß nicht, ob ich die Erinnerung habe, den Tage her der Artikel. Man hat jetzt auch noch Probleme mit der Justiz deswegen. Und zwar 2 Jahre später, ja, in der rechten Hand hat er auch Probleme. Also hat auch selber eine reingekriegt. Ja, nicht nur eine reingekriegt, dem wurde regelrecht der Arm aufgeschnitten, bis auf den Knochen runter. Okay. Und als er dann im Krankenhaus, könnt ihr mal irgendwie aufhören? Oh, Entschuldigung. Ja. Oh. Danke. Als er dann im Krankenhaus lag, da haben sie ihn quasi behandelt wie ein Kneipenschläger. Weil er ja da quasi reingekommen ist im Zusammenhang mit irgendeiner Schlägerei und die Leute dann einfach denken so, ja, das ist einer von denen, die sich halt geprügelt haben, ne? Ja, war ja im Prinzip auch so. Und sich dann, er hat versucht, seinen Kumpels zu helfen. Und das ist dann irgendwie, ja, die hätten vielleicht auch, wären vielleicht auch sauer gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte, ne? Kumpels zu helfen, keine Ahnung. Das ist so eine Sache, ne? Aber so genau. Ich meine, das war am Anfang, da stand das irgendwie drin. Kann sein, aber eigentlich hat er halt gemeint, der Typ, dass er ist dazwischen gegangen, weil er selber auch irgendwie als Türsteher irgendwie gearbeitet hat und so und sich dann halt gedacht hat, ich bin hier ein starker Typ. Hier gibt es irgendwie, ich muss jetzt hier den Streit schlichten. Und so normalerweise würde man würde man ja schon eigentlich sagen, dass so jemand eher, ja, das richtig gemacht hat. Aber das Problem ist einfach nur, die Leute sehen halt dann hinterher, ja, der war halt irgendwie in eine Schlägerei verwickelt und ist jetzt verletzt und denken sich dann so, ja, selber schuld, ne? Also finde ich schon ganz schön heftig, eigentlich. Würde ich mir eigentlich nicht wünschen, dass das in der Gesellschaft so gehandhabt wird. Ja, gut, mit den Leuten, da kann man natürlich mal Pech haben oder so. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass solche Sachen, dass man sich da zurückhalten soll. Lieber vielleicht die Polizei anrufen oder sowas. Ja, das auch, Ne, ja. Aber dann geht werden eben schon auch um wieder die ganze rechtliche Kommentare Probleme. dann über die Woche hier bei uns und dann im Stream kommen mit von wegen ihr mal mit eurem Polizei rufen, das bringt doch nichts und so. Das ist schon ein paar Mal jetzt so gewesen. Ja, möglicherweise bringt das nichts, aber was bringt das denn? Ja. Ja, das ist wahr. Das ist schon richtig. Aber irgendwann war ja auch mal sowas mit Zivilcourage und so. Aber das ist Ja. wahrscheinlich, wenn zwei Kannst sich den Mund aufmachen, streiten, kannst eher du was nicht. reinrufen oder reden oder versuchen, ne, die Leute abzulenken oder sowas, aber sich einmischen handgreiflich, dann gibt es eben auch die Probleme, die die Handgreiflichkeit Ja, nicht das mehr kann mit ja sich eigentlich im bringen. Endeffekt da auch passieren. Ne? Also wenn du den Leuten sagst, hört auf, mich zu schlagen, kann es ja auch sein, dass sich Ja, einer, und muss sobald ein ich das bisschen. verstanden habe, weiß jetzt auch keiner direkt von den Leuten, die jetzt erkennbar da in diesem Streit verwickelt waren, sondern irgendwen, der den von hinten Ach so, das noch. irgendwie den da in den Arm geschlitzt hat halt. Ja gut, das Und war dann eigentlich nicht mehr so mein Thema, stimmt schon. ja, also echt traurige Geschichte auf jeden Fall. No. Richtig schlucken dabei, wenn man sich das mal vorstellt, sich da in diese Lage versetzt, finde ich schon ganz schön heftig. Weil der Typ ist jetzt auch arbeitsunfähig halt, also er kann die Hand halt nicht mehr benutzen. Ja, wenn ihr so weit aufgeschlitzt war. Oh, Kanada. Ja. Da hat es einen kleinen Regierungsfauxpas gegeben in Kanada. Eine ganze Reihe an seltsamen Fauxpas in Kanada. Ja, was ist passiert? Ja, es gab eine Ehrung vor dem kanadischen Parlament, wo einige Leute aufgrund von verschiedenen Sachen geehrt wurden, unter anderem auch ein über 90-Jähriger aus der Ukraine, der nach Kanada geflüchtet ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, der Zelensky war zu dem Zeitpunkt auch dort. Der Trudeau und der Zelensky, die haben auch eine Privataudienz mit diesem über 90-Jährigen da gehabt. Und ja, dann ist den Leuten irgendwann aufgefallen, dass ein Kämpfer gegen Russland zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ja, auf Seiten von Deutschland gestanden hat. So, ja, und der war halt ein Mitglied der ukrainischen Waffen-SS-Division damals und gilt auch gesetzlich als Kriegsverbrecher. Polen hat beantragt, dass Kanada den Herrn dann jetzt bitte ausliefern soll an Polen. Ob das Kanada jetzt macht oder nicht, weiß ich nicht. Und ja, das wird einfach nur ein Licht auf Kanada, das nach dem Zweiten Weltkrieg viele Leute, ja, die auf deutscher Seite standen, nach Kanada ausgewandert sind. Argentinien wird ja immer so als ein Land genannt, wo viele hingeflüchtet sind, viele regimetreue Leute. Und ja, das war ein interessanter Fauxpas. Der Typ, der Speaker of the House, der auch die Laudatio für diesen Herrn gehalten hat, ist dann über diesen Skandal zurückgetreten. Trudeau hat sich entschuldigt, wie er es halt immer in seiner kompetenten Art und Weise macht. Und ja, zeigt einfach, ich weiß nicht, was es aussagt. Ja, also eine sehr seltsame Sache. Es wurde natürlich gesagt, dieser Hintergrund war uns natürlich absolut unbekannt, was relativ unglaubwürdig ist. Unter anderem deswegen, weil der Trudeau und der Zelensky eine Privataudienz mit dem Typen hatten. Also wenn die alleine in einem Raum sind, dann wird sich wahrscheinlich vorher mal erkundigt worden sein, was der Typ denn da für einen Hintergrund hat. Und das gibt natürlich wieder gewissen Sachen Auftrieb, dass halt gesagt wird, so ja, in der Ukraine werden halt solche Leute gesellschaftlich eher akzeptiert, zumindest von Regierungsseite eher akzeptiert. Ja, Jaroslav Hunka heißt er und 14. Also, dass sie sich Waffen-SS-Grenadier. außerhalb davon aber nochmal getroffen haben, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also, ich habe mehrere Artikel darüber gelesen, aber ich habe Ja, sowas nirgendwo gelesen. das ist die Tochter von dem Hunker, ich glaube, die Tochter war es, die hat halt auf ihrem privaten Social-Media-Kanal quasi ein Foto gepostet, wie der Jaroslav Hunker im Büro auf die beiden wartet und dazu geschrieben, ah, mein Papa, der ist so, schaut, wie er sich freut, nach all den Jahren diese Anerkennung zu bekommen und erwartet jetzt gerade, dass die beiden halt zu ihm kommen. Und ja. Ja, ja. Steht jetzt nicht in diesem Artikel drin, das ist richtig, aber es ist das nirgends gelesen. Halt so ein kleines, pikantes Nebendetail der ganzen Angelegenheit. Aber ja. Ja, der Peter Hitchens hat dazu eigentlich einen ganz interessanten Kommentar geschrieben, habe ich jetzt hier aber nicht eingereicht, und der hat im Endeffekt gesagt, dass halt die Vorstellung vieler Leute von diesem ganzen Konflikt so ein bisschen ja, der Ringe-mäßig ist, so, ne, das ultimative Gute gegen das ultimative Böse, und die Leute wollen halt nicht einsehen, dass die Geschichte halt nicht so einfach ist und dass Ukraine halt auch ein Land ist mit Problemen. Und ja, auch der Zelensky selber hat da Beispiele halt genannt von irgendwelchen Demonstrationen, wo die Leute da diese Waffen-SS-Division halt irgendwie feiern wollten, die Zelensky hat verbieten lassen und solche Sachen. Also der weiß das natürlich auch alles, dass das ein Problem da ist, dass es da viele Leute gibt, die damit sympathisieren, und diese Geschichte mit Bandera und so, da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Und ja, ist halt vielen Leuten jetzt so diese Woche vielleicht zum ersten Mal klar geworden, weil in Kanada war das so schon ein relativ großes Ding. Der Hitchens hat halt gemeint, dass es in England kaum Wellen geschlagen hat, also dass es in England kaum Leute mitbekommen haben. Aber in Kanada war das natürlich ein Riesenthema. Und auf Social Media halt auch, ja. In Deutschland habe ich da so eigentlich auch nichts zu gehört. Hat ihr irgendwas gehört von deutschsprachigen Medien? Nee, ich habe nur mitgekriegt, dass dieser, wie heißt der, Leroy oder so, das ist, glaube ich, bei Funk, der junge Mann, der im Rollstuhl sitzt. Nee, der ist ja nicht mal bei Funk, aber war mal bei Funk, ja. Ja, der hat auf jeden Fall auch einen üblen Nazi da, den hat da ziemlich viele Sachen sagen lassen, habe ich mitgekriegt. Also, das wird aber sicher nicht so viele Konsequenzen haben, denke ich mal. Ja, how to argue against identity politics without turning into a reactionary ist hier. Ist der Munk-Artikel? Ist der Munk-Artikel, ja. Was ist der Munk-Artikel? Ja, von Joshua Munk. Ja. Den hatten wir doch auch schon. Okay. Ja, okay. Erinnert mich natürlich. Genau, und der hat auch schon so ein Buch geschrieben über Identitätspolitik, von dem ich nur gehört habe, dass es stinklangweilig sein soll und keine wirklichen Erkenntnisse bringt. Und auch dieser Artikel hier, also er arbeitet sich hier so ein bisschen ab an dem einen von den Weinsteins. Also jetzt nicht Harvey, sondern das sind ja diese beiden. Der eine arbeitet für Peter Thiel und der andere war hier der von diesem einen College, wo es diesen Tag gab, wo nur Schwarze irgendwie ins College gehen sollten. Und der Eric Weinstein war es dann, glaube ich, der gesagt hat, nee, das ist mir zu blöd, und dann gab es ja da so eine riesen Aufregung darüber, wo sie seine Sicherheit nicht garantieren konnten, alle Leute sind irgendwie durchgedreht, und der hat jetzt hier halt irgendwie, ich hätte das gar nicht mitbekommen, aber irgendwie hat er wohl über 300 Podcast-Episoden irgendwie über Corona gemacht, mit allen möglichen Sachen, die da halt an Behauptungen jetzt über diese mRNA-Impfstoffe irgendwie rumschwirren, die hat er sich wohl alle zu eigen gemacht, was ja gut sein kann. Aber ja, da hat er irgendwie so einen 9-11-Tweet irgendwie rausgehauen, der auch ein bisschen, ja, also ich würde so einen Tweet nicht machen, aber ist jetzt auch nicht. Also es ging irgendwie nur darum, dass ja im Endeffekt die offizielle Geschichte ja eigentlich auch eine Verschwörungstheorie ist, was ja stimmt, aber es ist halt nicht so ganz klar, wie er das meint. Also es kann man schon so verstehen, dass da irgendwie das nicht stimmt und da eigentlich andere Sachen dahinter stehen oder so. Jetfuel? Steelbeams? Ja, irgendwie so, ja. Ja, genau. Und ich meine, ja. Aber, und daraus wird dann hier jetzt irgendwie abgeleitet, dass ja diese Leute vom Intellectual Dark Web und alle irgendwie, von denen wir ja dachten, dass sie ja jetzt so vernünftige Debatten hier irgendwie führen, dass die ja alle jetzt crazy geworden sind. Und dann, aber das ist halt das einzige Beispiel, was er im Endeffekt hat, den Typen halt. Und dann driftet das halt ab in diese ganzen Critical Race Theory Sachen sind bescheuert. Das sind sie halt. Und dann hat er halt sein eigenes Konzept, was er hier irgendwie dann beschreibt, was aber im Endeffekt halt nur einen Namen hat und im Endeffekt dann halt sagt, dass diese identitätspolitischen Sachen halt falsch sind, was sie sind. Aber das ist dann von wegen, ja, mir gefällt das nicht, was ihr macht hier. Ich habe irgendwie jetzt meinen super tollen Namen dafür und das ist dann irgendwie der Identity Synthesis Trap. Und ja, frag mich nicht, was es genau bedeuten soll. Es bedeutet halt, dass Identitätspolitik schlecht ist, aber andere Leute kritisieren das halt falsch, weil sie halt irgendwelche Dinge über damit nichts zu tun haben, ne, Konzepte dann irgendwie meinen. Und der Ansatz ist dann irgendwie, um eine bessere Gesellschaft zu bauen, müssen wir unsere Vorurteile überwinden. Ja, weiß ich nicht, warum das jetzt an die Adresse von dem Eric Weinstein geht. Und in der Geschichte der Menschheit haben wir uns durchgekämpft durch irgendwelche Rollen, die von vornherein festgelegt waren, durch unser Gender, unsere sexuelle Orientierung oder unsere Hautfarbe. Und es ist Zeit dafür zu kämpfen, ohne Scham und ohne Zurückhaltung für eine Zukunft, wo wir viel gemeinsam haben und wirklich und das ist wichtiger als das, was uns trennt. Ja, warum, was hat das mit dem Stil von irgendwelchen Debatten zu tun oder so? Überhaupt nichts. Ja. Ne? Es wird quasi einfach in den Raum gestellt, dass das jetzt irgendwie der Sache irgendwie schaden würde oder so. Aber das ist ja auch wieder nur ein Fall von, der hat irgendwie dies gesagt und das ist falsch. Und deswegen ist ja wohl alles falsch, was der je gesagt hat oder so. Und sich dann irgendwie darüber zu beschweren, dass es irgendwelche Vorurteile gibt oder so. Ist ja auch schon ein starkes Stück. Und der Robert halt fragt gerade, wann wir endlich über Gamergate reden. Und ich wollte gerade sagen, das erinnert mich halt an diese Geschichte mit diesen Concern-Trolls bei Gamergate. Weißt du, dieses Tone-Policing, das halt immer irgendwie gesagt wurde, ja, wir müssen irgendwie anders die Debatten führen, sonst kommen wir zu aggressiv rüber, sonst kommen wir zu Ja, du kannst doch nicht sagen, dass irgendwas, was Anita Sarkeesian sagt, falsch wäre. Das geht doch nicht, das ist doch nicht persönlich genug. Du musst ich hätte mir auch was anderes erwartet, dass es dann zum Beispiel irgendwelche Ratschläge gibt, wie man da argumentiert oder so, dass man vielleicht auch mit dem Endeffekt argumentiert, dass es nämlich im Endeffekt auch nicht unbedingt was Gutes ergibt, sozusagen, was sie dann vorhaben. Also, dass man in so eine Ecke kommt. Aber das ist ja jetzt gar nichts hier. Und gegen Progressive zu argumentieren, wird dich immer in die Position eines Reaktionären bringen. Weil du halt sagst, nee, wir haben funktionierende... Sie wollen ja die Guten sein, deswegen musst du am Ende mit den Guten auch argumentieren. Ja, weil die ja diejenigen sind, die dieses Wort Reaktionär erfunden haben, um halt eben dieses Spiel damit zu spielen. Na, wir machen Revolution und die anderen sind reaktionär. Ja. Was sagt denn der Reaktionäre anders, als zu sagen, guck mal, wir haben hier funktionierende Systeme. Wenn ihr die jetzt einfach kaputt reißt für eure Ideologie, könnte das irgendwie problematisch werden. Können wir nicht irgendwie anders darüber sprechen? Ja, und die Leute, die Corona-Maßnahmen kritisiert haben und die Art und Weise dieser Impfung kritisiert haben, die haben das ja auch gemacht auf Basis von, dass es ja viele Sachen einfach über den Haufen geworfen hat, die wir normalerweise halt tun mit solchen Dingen. Ne? Und ich habe jetzt keinen Podcast von diesen 300 Podcasts von Weinstein gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt zutreffende Kritik von mir ist. Ne? Also das klingt halt erstmal so ein bisschen besessen natürlich, wenn man das hört, dass da jemand 300 irgendwie Sachen zu einem Feld, wo er natürlich halt ja nicht selber, er ist ja jetzt kein Mediziner oder so, ne? Aber auch da wieder, diese ganze Corona-Sache war unsicher ohne Ende. Ne? Dass da von vornherein irgendwie irgendwer genau gewusst hat, was man irgendwie tun muss, ist einfach falsch, egal von welcher Seite. Und da muss man halt eben sich mal anschauen, was man alles so hat. Und dann kann man sich da irgendwelche Meinungen dazu bilden. Und Leute, die keine Fachleute sind, können sich auch eine Meinung bilden. Die müssen sich dann halt nicht einbilden, dass ihre Meinung halt dann die einzig wahre ist. Und alle anderen Leute wollen uns alle töten und weiß ich nicht was alles. Aber diese Maximalposition gab es ja auch auf allen Seiten. Und diese ganze Übertreibung und Aufregung, ne? Und dieses ganze Zeug. Also das hat ja wirklich niemand da für sich gepachtet gehabt. Und Und das war jetzt ja nicht nur eine vergiftete Debatte von der einen Seite, wie man sich da gerne irgendwie einreden möchte oder so. Also, Ja, man muss ja bin ich halt ein irgendwie bisschen. trotz dieser Und es sind halt vergifteten komplett Sprache. unterschiedliche Dinge. Also, irgendeine Meinung zu haben zu irgendwelchen Impfungen und sei es eine komplett uninformierte falsche Meinung, hat überhaupt nichts zu tun. Eine Person, die so eine Meinung hat, kann genauso gut zu dem Ding, ob man jetzt irgendwie Affirmative Action braucht oder ob es irgendwie sinnvoll ist. Oder ob jetzt irgendwie hier eine weiße White Supremacy irgendwie vorherrscht oder solche Dinge eine andere Meinung dazu haben. Und das ist halt nicht miteinander verbunden. Und wir haben halt häufig dieses Ding von wegen, I support the current thing oder ich bin immer gegen das current thing, so aus Reflex. Das gibt's natürlich. Aber ja, man muss es sich halt trotzdem mal im Einzelfall halt angucken. Es geht halt nicht, dass man das alles so pauschal immer aburteilt. Und wenn einen dann die Meinung von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Themen halt nicht interessieren, dann hört man die sich halt einfach nicht weiter an. Also ich habe Gunnar Kaiser auch irgendwann einfach deabonniert in der Corona-Zeit, weil es mich genervt hat. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles schlau war, was er da erzählt hat. Und ich dann blöd bin, wenn ich es mir nicht mehr anhören will oder so, keine Ahnung. Ich fand es halt einfach nur zu. Ja, es hat irgendwie so einen eingebildeten Duktus gehabt und es hörte halt einfach nicht mehr auf, ne? Also, Ja. und es hat mich dann halt genervt und dann habe ich es mir halt nicht mehr gegeben und fertig. Ne? Und seine Kritik an Identitären und so finde ich trotzdem noch absolut zutreffend. Und da gibt es dann auch genug Leute, die sich da halt meinen, dass er da die Leute halt verraten hat und es dann egal ist, wenn die anderen jetzt hassen, weil er Corona-Kram kritisiert, ne? Und lauter solche Geschichten. Das eine hat halt mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Und da bilden sich die Leute natürlich immer gerne ein, dass sie jetzt den einen Weg gefunden haben, wie man argumentiert und sämtliche Fallacies irgendwie kennen und deswegen jetzt die Wahrheit für sich gepachtet haben. Aber das ist halt eben nicht so. Na, man muss halt jedes Thema sich immer wieder neu anschauen. Es gibt da halt keine allgemeingültigen Weltformeln, die dann für alles, was kommt und alles, was ist, irgendwie von vornherein alles irgendwie klar machen. Das wäre ja Also, schön. ohne hier den Psychologen aus der Ferne spielen zu wollen, ich glaube, der Gunnar Kaiser ist halt dadurch seine eigene Krankheit vielleicht auch beeinflusst gewesen, bei so einem Thema halt irgendwie damit Ja, einzusteigen in der Art und Weise. rückblickend Also, betrachtet, ja, man würde das Sinn machen auf jeden Fall, ja. Also das wusste ich aber damals halt nicht. ja, aber darum geht es ja im Prinzip hier gar nicht, sondern es geht doch so ein bisschen eher darum, dass dass Diskussionen mit irgendwelchen Wortfinessen oder sprachlichen Finessen irgendwie umgangen werden und ausgetrickst werden. Nämlich zum Beispiel mit dem Vorwurf, man wäre reaktionär oder so. Ja. Und da hätte ich, wie gesagt, von dem Monk mir doch erwartet, dass er irgendwie mal eine Möglichkeit gibt, darum herumzukommen, um das Quatsch. Denn das tut ja in der Regel auch nichts bei den einzelnen Themen zur Sache. Ob da was eine reaktionäre oder eine Boomer oder eine Schwurbel Argumentation ist, das ist doch völlig egal. Ne? Was sind die Inhalte? Können die zutreffen? Sind die zutreffend oder nicht? So, und ist die Schlussfolgerung daraus logisch oder nicht? Und deswegen sind es jetzt, glaube ich, eher darum, so diese Ja, das würde ja schon denen halt Diskursverhinderungsmechanismen mal vorwerfen, dass abzuschaffen die oder halt nicht umzugehen. schlüssige, der würde ihnen halt vorwerfen, dass sie halt nicht schlüssige Argumentationen da haben bei diesen Fällen. Das Ja, Problem ist das ja kann er dann einfach nur behaupten, ne, diese oder so. Verbindung halt, dass man das halt verbindet miteinander oder irgendwie meint, die sind sich jetzt nicht mehr treu geblieben, weil sie ja jetzt nicht die Position vertreten, die ich jetzt erwarte, dass sie die vertreten. Na, also das ist ja so ein bisschen komisch halt, dass man den Leuten das vorwirft, dass sie dann sich quasi nicht selber treu geblieben sind, weil man selber irgendwie einen anderen Anspruch an die hat. Und den kann man ja auch haben, ne? Wie gesagt, den hatte ich ja halt eben vom Gunnar Kaiser halt eben auch. Das hat mich dann halt genervt und dann habe ich es mir halt nicht mehr angeguckt. Aber ich bin halt nicht Ja, so mir war es drauf, auch dass ich nicht ganz dann halt so von dem erwarte, dass der sich jetzt darauf Philosophie drin. ausrichten muss, was ich irgendwie meine, welche Ansichten er irgendwie zu haben hat oder so, ne? Oder dass es jetzt irgendwelche anderen Dinge irgendwie falsch macht, die er wann anders mal zu anderen Themen irgendwie behauptet hat. Ne? Also diesen Zusammenhang gibt es halt einfach nicht. Ökumenischer Predigtpreis für Nathalie Schuler und Luisa Neubauer. Amen. Weil sie so gut Amen. predigen kann, oder was? Oder Ja. für eine spezielle Predigt, die sie gehalten hat. Ja, Predigt ist doch so ein blödes Wort. Kann man doch gar nicht so sagen. Ja, also es geht hier im Endeffekt um den ökumenischen Predigtpreis. Der wird seit 20 Jahren in Bonn verliehen. Und ja, wie soll man sagen, es werden jedes Jahr mindestens 3 Leute ausgezeichnet. Ich lese mal hier vom Predigtpreis selber vor. Die Wirklichkeit alleine wirkt nicht, sondern nur zusammen mit und durch das Reden über die Realität. Ohne Deutung keine Wirklichkeit. Der ökumenische Predigtpreis ist in den vergangenen Jahren zu einem anerkannten Maßstab für die Qualität christlicher Rede geworden. Die 3 Kategorien für das Lebenswerk eines Predigers und Predigtlehrers, für die beste aktuelle Predigt eines Jahres und in einer jährlich wechselnden Sonderkategorie werden Preise vergeben. Dadurch ergibt sich zum einen der Eindruck von lebenslang bewegenden Leistungen herausragender Prediger. Zum zweiten eine jährliche Momentaufnahme der Vielfalt christlicher Predigt. Und zum dritten die Einsicht, dass christliche Rede keineswegs allein in der Öffentlichkeit des Sonntagsgottesdienst, sondern in viele verschiedene Lebensgebiete hineinwirkt. Also es geht nicht nur um die Kanzelpredigt, sondern allgemein, es geht gar nicht um auch um die Klimapredigt, ja. Dass du allen Leuten ungefragt ständig irgendwie auf den Sack gehst, darum geht. So verstanden, dass es aber auch um eine neue Sichtweise oder neue Sichtweisen geht, die man über die Predigt dann mitteilen kann. Und das wäre ja praktisch schon sowas wie Schwurbelei. Ja, also der Preis für die beste Predigt des Jahres geht an Nathalie Schule, die ist Studentin der altkatholischen Theologie. Und die Frau Neubauer, die kriegt den Preis in der Kategorie Lebenswerk. Ja. Ne? Das ist ja so viele geile Predigten gehalten hat schon. Es ist auf mehreren Ebenen irgendwie idiotisch, weil so der Preis für ein Lebenswerk ist, sage ich jetzt mal, eine Sache, die... Besser wird's nicht mehr bei ihr. Ja, genau. Das ist eine Sache, die man bekommt, wenn man es hinter sich hat. So, wenn halt keine weiteren Höhepunkte zu erwarten sind. Nur so nebenbei. Aber ja, wenn die sich mit dem Klamot streitet, dann sagt er immer so, predige mir keinen oder so. Ja. Also sie hat quasi jetzt schon in ihrem kurzen Leben mehr bewirkt als andere in ihrem ganzen Leben in der theologischen Liturgie. Moment, da gab es ein Wort für, das wollte ich mir nochmal sagen, das fand ich so toll. Was hatten sie hier noch geschrieben? Propaganda-Pokémon? Das ist eher theologisch, was ich da höre. Nee, da gab es ein Wort für. Ach, ich finde es jetzt nicht. Ja, die Predigtkunst, die Predigtkultur. Na, wie heißt es denn? Sophismus. Ist sie denn schon erwachsen geworden? Ja. Hier, die homiletische Theoriebildung, das war's. Die Homiletik. Also die besonders gelobt wurde der Einfluss, den Luisa Neubauer in ihrer öffentlichen Wirkung hat auf die Homiletik, gelobt wurden ihre Beiträge zur homiletischen Theoriebildung. Also die Homiletik ist quasi das Fach, wie wird eine Predigt gehalten, wenn man lernt, ein Priester zu werden. Habe ich extra bei Wikipedia nochmal nachgeguckt. Lettische Homies? Homiletik, ja, Homie, Homiletik. Homiletik. Das Wort kannte ich vorher nicht. Habt ihr wieder was gelernt? Homiletik. Aber ein bisschen hat sie auch ein Naturtalent, ne? Oder? Sie ist also OP, ja. Original Ökonomisch der Predigtpreis. Genau. Die Oberpredigerin. Und das ist noch nicht mal ihre finale Form. Warte Homiletik mal, for life, Lebenswehr. Lebenswehr. Ja, stimmt, die kann in 20 Jahren, hat die dann das richtig drauf, ey. Ist ja noch jung eben. Was das für ein Kreiswichs ist, Verzeihung, aber unglaublich. Ja. Hat bestimmt dann ganz viel Einfluss in Deutschland. Da ja, sind wir wieder bei dem Artikel von dem Herrn Professor Graf. Mit der Minderheit und wo die überall ihre Fäden zieht. Die Kirche hat er da auch mit aufgezählt. Oh ja. Und es erschien die heilige Luisa und ihre Anhänger klebten sich auf Straßen, dass es kein Durchkommen für Lebensmittellaster und Rettungsfahrzeuge mehr geben sollte. Und die neue Feudalklasse sah. Das ist auch schon wieder der Beitrag von dem Graf. Da habe ich hier wohl zweimal einsortiert. Ah, ja. Das hat der Oscar dazu geschrieben im Chat. Oh ja. Yeah, noch ein Preis, den die Ich will abstimmen. Genau. Wer auf dem Fahndungsplakat der progressivste ist. Progressive Held Sternchen inne Award. Stimme ich bin ja froh, dass sie es Award nennen und nicht Preis. Da muss ich mich nicht fremdschämen. Und das vom Brand New Bundestag. Und das ist auch, das Logo ist auch schön. Es sind zwei Menschen und einen, den man auf den Kopf gedreht hat. Wahrscheinlich, um ihn zu waterboarden oder so. Genau. Da habe ich auch an Waterboarding erinnert. Nee, das sind die AfD-Leute im Bundestag. Die werden so aufgehängt. Bei einem EU-Bundestag an die wollen lediglich ein Drittel der Gesellschaft umdrehen. Ja. Kopf stellen. Stimmt, der Tales and Race stellt die richtigen Fragen. Ist das jetzt so eine Art Reichstags-Brand-New-Bundestag? Nee, das hatten wir vor einer Weile schon. Das ist quasi das Pendant zu... Reichstags-Brand, Chris. Reichstagsbrand. So. Ja, das ist im Endeffekt das Pendant zu hier der Ocasio-Cortez. Haben sie ja da probiert, so Leute zu casten und die in den Bundestag zu bringen. Ach, Politiker-Casting. Ah. Genau, ja. Und für dich habe ich Leute, heute geil. Leider kein Foto. Und bei den Public Heroes gibt es ein gewisses Übergewicht für eine gewisse politische Strömung. Mal gucken, ob ihr es merkt. Das hast du aber subtil ausgedrückt. Ich glaube, das hat sich mit Rakete hier schon ziemlich deutlich gezeigt. Meine Favoritin ist lila, rot, rosa gestreift, sage ich Emilia euch. Roig. Dr. Emilia hier, die großartigste von allen. Da war Helena Steinhaus, die kenne ich doch auch irgendwo her, oder? Bessere Sozialpolitik, Gründerin, sanktionsfrei, ja, also gibt mehr von anderen Leute Geld. Hartz IV und Bürgergeld, genau, die war auch beim Tilo Jung, glaube ich. Luisa Neubauer. Irgendwer hat kommentiert, ob die beiden Herren rechts und links die Türsteher sind, das fand ich sehr respektiert. Aktivist und Autor, der sich leidenschaftlich für Demokratie, Toleranz und Bürgerrechte einsetzt, also auch ein Der Springensfeld ist ja auch schon 19. Konservativer oder? Wahrscheinlich, ne? Also gegen strukturellen auf jeden Fall. Rassismus, Rechtsextremismus in Zwickau. Und für geflüchtete Menschen, was man halt so macht, ne? Weil geflüchtete Menschen sind immer und unter allen Umständen linksgerichtet. Da gibt es keine Menschen, die irgendwie rassistisch sind oder so. Und der ist die Quotenkartoffel oder was? Mitglied im Integrationsrat Dortmund. Der Rainer hat einen super Namen für den internationalen Ableger, den Young Mental Crisis Award, kurz YMCA. Dann Luisa Neubauer, Migrationsaktivist. Oh, Asyl, Seebrücke, Schlepper. Dann gibt es Community Heroes. Ja, da muss ich sagen, kannte ich irgendwie dann, da hat es bei mir aufgehört, das ist wahrscheinlich TikTok. Die Rechte staatenloser Menschen, klingt nach Palästina. Gründerin Klimataskforce, also auch in Nürtingen. Konservative wahrscheinlich. Kartoffelkombinat, hahaha. Ja, Quotenkartoffel, sag ich doch. Ja, ich meine Kombinat, Gemüse, sagt eigentlich schon alles. Nenn dich doch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. VEB. Dritte. Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Keine Pronomen. Ja, mach gleich queer wieder mit. Zu. Queer mit, hat die gemacht. In Klammern keine Pronomen. Also. Okay. Also, ich dachte, das ist jetzt ein medizinisches oder so. Wahrscheinlich, ne? Safer Spaces, das sind das, wo die Leute alle rassisch getrennt sind. Ne, hier werden die nach sexuellen Vorlieben getrennt bei Sarah Grzybek. Ich wäre mir da nicht so sicher, dass nicht halt hinterher doch mal einer erzählt, dass sie sich rassistische Witze erzählen im Safe Space. Ne, da wird der Böhmermann ja schon. Vereinnahmung des Dorfes. Also ja, der Mönchel hat sein Mäuschen da. Ja. Horst und Birgit. Rockt den Förster Festival, ja, okay. Ja gut, das ist so eine Dings gegen die Vereinnahmung von einem Ort durch so eine rechte Tierschutzaktivistin Einwanderung. Von Extinction Rebellion. Ukrainerinnen in Deutschland. Fitsche. Sie organisieren Proteste, Kultur und Bildungsveranstaltungen. Die dritte Generation Ost. Sichtbarkeit und Vernetzung von Ostdeutschen, okay. Wie willst du das denn machen? Aber nur, wenn die nicht weiß sind. Diejenigen, nur wenn die in der DDR geboren wurden, das ist rassistisch. Das ist rassistisch, Leute. Ihr seid eine rassistische Organisation. Canceln, canceln, canceln. Also willst du den auch erkennbar machen, Ostdeutsche? An den Klamotten? Vielleicht so ein Zeichen an der Kleidung. Die haben immer die ausgewaschenen Jeans. Chantal und die müssen, ja genau, wollte ich gerade sagen. Die müssen so Namen haben, die sie ja, aufweisen. Genau. Alter Schwede. Dieses Jahr der erste Christoph. Und natürlich die letzte Degeneration ist auch. Die letzte Generation. Oh, war ja. Die Lost Generation. Ein Quiraspora. Quiraspora. Meine Augen zersetzen sich in dieser Sekunde von diesem Wort. Bei Monster. Der Rosa hatte das Wort schon in Langform. Also das alles dabei. Ne? Alle politischen Strömungen sind vertreten, wie ihr seht. Das ist genauso bunt wie die Gesellschaft. Rolling Safe Spaces ist ein gemeinnütziger Verein. Intersektionaler Blick, ja, das ist auch queerfeministisch. Ne? Das ist quasi... Das ist Mitte, ne? Das ist Mitte der Gesellschaft. Ja. Marcel Fratscher. Nein. Ja, der ist so neoliberal, oder? Und die Lunz. Das sind so Vorschläge von der Jury. Die Autorin, Aktivistin für feministische Außenpolitik. Ja, was ist denn die Unternehmung von der Frau? Das würde ich auch gerne mal wissen. Wahrscheinlich verkauft sie ja was zum Staat, ihre Leistung. Betreibt eine aufstrebende Frontorganisation für ausländische Geheimdienste, oder wie? Deutsche Ökonomin, Professorin für Volkswirtschaftslehre, ey, wieder so eine liberale Ökonomie Chinas, intersektionelle Handelsfragen. Ja, da brauchen wir unbedingt mehr von. Maika Furutan, die Frau, die Deutschland hier Extremismus unterstellt und im Iran ein- und ausgeht, wo sie nichts merkt, dass da irgendwas schiefläuft, irgendwelche Leute diskriminiert werden, aber in Deutschland. Da werden Muslime diskriminiert, ganz schlimm diskriminiert. Und eine andere vom Dezim-Institut. Und die Frau Göpel, Gramsci-Fan, ihre Doktorarbeit über Gramsci. Du ahnst nichts Böses, kommt die Göpel. Und Maxwell Chikumbuzo. Was, echt? Nein, Joshua Kwesi Alkins. Menschenrechtsaktivist und Doktorand, Entwicklungspolitik, postkoloniale Studien, ja. Senior Researcher, Vielfalt entscheidet, Diversity in Leadership NGO. Ja, danke. In seiner Freizeit Mützenmodell. Gesellschaftliche Transformation, ja. Das bedeutet bestimmt hin zu weniger Staat, ne? Mehr unsere Freiheit Gesellschaft so. Ist ein Sozialismus, der im Körper eines Kapitalismus gefangen ist. Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Fiscal Future. Ach, guck mal, Finanzthemen an junge Menschen vermitteln. Guck mal, wie cool Digital Currency ist. Guck mal hier, was da für geil, kannst mit einem Klick hier gucken. Setzt auf Empowerment, ja. Ja, das sind die MMT-Leute. More Metal. Genau, More Metal Theory. Metal. Modern Metal Theory. Das Referat Queer Feminismus. Ach ja, Frau Touré von den Grünen, Frau Bünger von. Touré. Wo kommt die hier? Von der Linken. Hier haben wir jemanden von den Grünen. Dann haben wir hier Grüne, SPD. Boah, die Blauzone, für was denn? Für was? Existieren, Frau sein. Ah ja, okay, stimmt. Nach Polen fahren, Zigaretten kaufen. Von welcher Partei bist du? Steht nicht mit bei. War irgendwas mit Migration. Lokale Diversität fördern. Von der SPD, von den Grünen, von den Linken, Susanne Henning-Welso. Ne? Unsere Blumenstraußwerferin. Ja, die Reben Alawali Radovan ist ja die Anti-Rassismus-Beauftragte, also die Pro-Rassismus-Beauftragte im Endeffekt. Die Beauftragte von einer marxistisch geprägten Denkart. Jusos, SPD. Ja gut, im Endeffekt, was ich halt ein bisschen scheiße finde, wofür brauchen wir noch einen Extrapreis? Wofür brauchen wir einen Extrapreis? Wenn doch eh alle Preise aus dem Sektor sowieso nur und ausschließlich an Leute aus dem Pool vergeben werden. Weil alles andere würde ja die Veranstalter des Preises in die Nähe der AfD rücken und das kann ja keiner wollen. Ja, also wir haben uns das jetzt angeguckt, wir haben die Schieflage erkannt und deswegen möchte ich euch dazu auffordern, liebe brennende Bundestagsmenschen, benennt euch bitte um in Brand New Volkskammer. Dankeschön. Wiedersehen. Wir machen halt alle so ein paar Preise. Und mit den Jahren müssen aber unseren geben wir nicht her. Nee. Nach dem Preis nicht, ne. Ja, hier ein interessanter Artikel der FT zu Entwicklung im theologischen Teil vom Iran, was KI angeht und computerunterstütztes Vermitteln von religiösen Inhalten an die Bevölkerung. Ja, der Iran ist ja derzeit ein bisschen geschüttelt von einigen Bürgerprotesten. Gewisse Teile der Bevölkerung weigern sich halt Kopftuchmandate einzuhalten. Die religiöse Kaste ist in hoher Aufruhr und ist in sich gegangen, hat sich überlegt, wie können wir denn jetzt die Bevölkerung wieder davon überzeugen, dass sie auf den wahren, richtigen Weg zurückfinden. Und der Einsatz von KI wird dazu jetzt quasi sehr stark gepusht vom Mullah-Regime. Technology could help the clergy address public concerns and reconcile them more swiftly with Islam, while helping clerics make rulings in an increasingly complex society. Also, ne, kann die Bevölkerung ein bisschen beruhigen und wieder schneller an den Islam heranführen. Und für den Islam ist es ja auch so, fields such as sociology, psychology, health and entertainment also fall under religious ruling. Also Soziologie, Psychologie, Gesundheit und Unterhaltungsbranche ist natürlich auch an religiöse Regeln gebunden. Und AI would allow the clergy to take a broader approach and have more social impact. Also ne, mit dem Einsatz von diesen KI-Tools kann der Klerus quasi einen stärkeren sozialen Impact haben. Aber, ja, aber die Geschichten bestimmt wieder noch langweiliger und die Leute konsumieren wieder noch andere Medien, wenn sowas. Hat der Iran überhaupt die technischen Voraussetzungen dafür? Da brauchst du doch ganz viel Speicher, 100 Megabyte oder so. Genau, die haben ihren eigenen Mecca-Computer schon. Also in Qom, das ist eine Stadt, da ist das größte schiitische religiöse Zentrum, ne? Wo die halt auch internationalen Einfluss haben. Es geht ja nicht nur um den iranischen Staat, sondern es geht halt um den religiösen Apparat dahinter, der ja auch Einfluss auf religiöse Strömungen in anderen Ländern hat. Und die haben halt den generellen Konflikt gehabt. Wie sieht es denn aus? Religion und Technologie, inwieweit lässt sich das verbinden? Inwieweit ist es im Konflikt? Und die haben jetzt gesagt, es gibt keinen Konflikt. Es ist ein gutes Werkzeug, das wir benutzen können, um die Bevölkerung noch näher an den Islam zu führen. Und es vereinfacht natürlich auch ein bisschen die Bürokratie. Ne? Daher kommt auch die Überschrift. Ne? Also religiöse Gutachten könnten mithilfe von KI-Werkzeugen einfacher erstellt werden. Und ja, was die Technologie angeht, ganz unironisch, ja, der Iran kann das hinbekommen. Der Iran hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr stark gemausert. Ja. Nee, das war ja ein Scherz. Ja, aber das muss man ja auch sagen. Ja, weil vor ein paar Jahren war es noch gar nicht so. Ja, der Iran ist ja seit Jahrzehnten durch die Sanktionen, internationalen Sanktionen, ja klein gehalten worden. Aber in den letzten 15 Jahren haben die halt einiges aufholen können, was technologischen Fortschritt angeht. Und die haben halt das gemacht, was viele Entwicklungsländer machen, ne? Leapfrogging. Die lassen halt die ganzen Festnetzrouter weg und gehen direkt auf Mobilfunknetze und solche Sachen. Ja, und kaufen sich natürlich auch die Technologie aus China ein. Hm. Und das Geld dafür, das haben sie halt dadurch, dass sie halt Rohstoffe tauschen oder sonst irgendwas machen. Du musst dann nur in den Texten Social Credit durch Islam Credit ersetzen. Genau. Und dann kannst du dich auch bei dir laufen lassen. Ich bin nur ein Sprachmodell und weiß nicht, ob das Haram ist. Naja, das gibt von denen trainierte Sprachmodell wird ganz genau wissen, was Haram und Halal ist. Ja, und natürlich, es gibt ja noch hunderte oder tausende uralte islamische Schriften, die halt auch in Qom gelagert werden. Und da wurden jetzt halt Jahrhunderte alte Kavernen geöffnet und diese ganzen religiösen Texte wurden halt quasi auch eingescannt und es sollen halt KI-Modelle halt nur mit diesen religiösen Texten geschult werden, um halt die möglichst reine islamische Lehre kondensieren zu können. Ja. Also Deus Ex Machina quasi. Genau, Deus Ex Cyberpunk. Der Robert Proust schlägt vor, einfach halt sich den vielen Speicher zu sparen, zu sagen, die KI antwortet einfach auf jede Frage mit Gott ist groß. Das genau, 42 quasi, ja. Mhm. Und der Hall All 9000, ja. Ist dann Shallow Sword, oder wie? Nicht Deep Sword, sondern Shallow Sword. Ja, ich habe ja gesagt, hunderte von Jahren. Ich habe ja nicht tausende von Jahren gesagt. Ja, genau. Das ist das biologische Geschlecht des Menschen. So, es kommt noch schlimmer, es kommt noch schlimmer. Es war eine Veranstaltung, aber, ich meine, sind deine Kinder da? Ja. Aber das ist doch schon, ich meine... Eine Anthropologie. Ach, haben die noch nie gepoppt? Ich frage jetzt mal ganz, ganz plakativ. Ist denen unbekannt, was zwischen Männern und Weiblein so passiert? Das ist wahrscheinlich in München schon lange verboten. Oder? Das wäre vielleicht die Frage gewesen, die man da auch gestellt hätte. Es ging um eine Veranstaltung, die man da geplant hat, ich glaube zur Jahresveranstaltung oder sowas, die eben diesen Titel tragen sollte, ob das biologische Geschlecht relevant ist in der Anthropologie oder nicht, weil da offensichtlich die Meinungen mittlerweile am Campus auch auseinandergehen. Und diese Veranstaltung hat man jetzt abgesagt mit der Begründung, die Sicherheit sei nicht gewährleistet natürlich, ne? Aber die wissenschaftliche Integrität eben auch nicht. Und das muss man ja mal hinterfragen. Das kann man ja wohl sehr wohl mal als Titel von einer Veranstaltung aufstellen und darüber reden, wie das damit wäre. Ja, absolut Banane, dass das irgendwie gecancelt wurde. Geht gar nicht, ne? Aber gut, Kanada. Ja, das Geschlecht ist unersetzbar relevant. So hieß es in der Ankündigung. Von der American Anthropological Association und der kanadischen Anthropological Society. Ja. Also ganz wenigen Merkmale, die Menschen. Also die haben sich da festgelegt auf Geschlecht ist echt und wichtig. Als ungeheuerlich bezeichnen die Wissenschaftlerinnen den Vorwurf, ihre Vorträge würden die wissenschaftliche Integrität des Programms gefährden. Die Entscheidung, unser Panel zu verbannen, würden Anthropologen weltweit als Kriegserklärung an den Dissens und an die wissenschaftliche Kontroverse verstehen. Wäre unser Panel zugelassen worden, hätten wir uns auf eine lebhafte Auseinandersetzung gefreut, wahrscheinlich sogar untereinander, da unsere Ansichten sehr unterschiedlich sind. Sagen Sie hier, welcher Aspekt der geplanten Vorträge schon Schaden anrichten würde, wird nicht genauer ausgeführt. Ja, muss ja auch nicht. Es ist ja böse, böse, böse. Und nachdem lacht in Marie-Louise Vollbrecht. Und nachdem die Verbände zuvor keine der Forscherinnen kontaktierten, um über kritische Punkte zu sprechen, sei die Absage ein Schock gewesen, schrieben die sechs in ihrem offenen Brief. Insbesondere wegen des Vorwurfs, die zu diskutierenden Ideen würden vorgebracht, um jemandem Schaden zuzufügen. Ja, siehe Debatte in Deutschland. Ja. Sie seien verwundert darüber, dass die 3xA und die CASCA es zum offiziellen Standpunkt machen, dass die Unterstützung der weiteren Verwendung biologischer Geschlechtskategorien wie männlich und weiblich, Mann und Frau, die Sicherheit der LGBTQI-Gemeinschaft gefährdet. Das ist albern. Ja, aber das ist doch genau das, was wir uns hier zu Lande auch von früh bis spät erzählen. Ja, zumindest das haben wir dann Grund, um die Veranstaltung abzusagen. Hier müsste doch jetzt, wenn sonst Besseres spätestens einfällt. Hier müsste doch jetzt die Süddeutsche Zeitung eigentlich sagen, ja, so wie wir und unsere Aktivisten freuen, dass ihr hier auch immer behaupten, warum wundert euch das? Das könnt ihr hier mal ausführen, inwieweit es das gefährdet, aber wird aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeführt. Menschen leiden? Gibt uns irgendwas? Ja. Hört auf, ordentlich nachzudenken. Ja, das war diese Woche auch. Frau Faeser hat irgendwie eine Schiffsfahrt auf dem Main gemacht, zusammen mit der Frau Dreier, der Rehlinger aus dem Saarland und der Frau Schwesig. Sie hat irgendwie, der letzte Satz auf der Einladung war, mit Blick auf die ausschließlich weiblichen Gäste der Schifffahrt fänden wir es thematisch stimmig, wenn auch die Presseplätze mit Frauen besetzt würden. Zwar würden männliche Journalisten nicht abgewiesen, aber die Veranstalter würden sich wirklich freuen, wenn die Redaktionen ausschließlich Frauen schicken würden. Wir freuen uns. Die Landespressekonferenz hat in Wiesbaden mit scharfer Kritik reagiert und dann gesagt, das ist nicht lustig, sondern ein Anschlag auf die Freiheit der Presse. So weit würde ich es jetzt gar nicht treiben. Wir würden uns freuen, wenn sie uns nur grüne Journalisten schicken. Oder aber weiß man eh, dass bei Frauen halt deutlich höhere Affinität zu Rot-Grünen besteht. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch... Naja... Das ist ja noch nicht mal wirklich so. Also die beliebteste Mannschaft, sei schon die beliebteste Partei bei den Frauen, ist ja die CDU seit etlichen Jahren. Naja, also sag ich ja Rot-Grün. Nee, okay, dann berichte ich mit Abstand. In dem Fall. Ja, also, okay. Also die haben halt nicht mehr als 50% natürlich, aber von dem, was halt, also die meisten sind eigentlich Lichtwähler, so wie bei allen anderen auch, aber es ist immer ein gutes Drittel bis 40% hoch, was sie an Stimmen bekommen von den Frauen, die CDU, CSU. Auf jeden Fall immer deutlich mehr als deutlich größerer Abstand als jetzt bei der FDP, wo man sich tierisch drüber aufregt, wo es in die andere Richtung geht, aber halt nur so mit 10% Abstand oder 5% vielmehr. Oder bei den Grünen, ne, ist es halt auch, ja, glaube ich, noch leicht mehr, dass die Frauen die Grünen wählen, aber jetzt auch nicht viel mehr und auf jeden Fall nicht so ein Riesenabstand und halt auch nicht irgendwie 30%, sondern ja, halt so diese 14%, die sie halt generell irgendwie kriegen. Zwei Aspekte gibt es noch hierzu. Einen hat der Rainer gerade auch schon genannt, nämlich was ist denn mit den Leuten, die das Schiff bedienen? Sind das auch alles Frauen? Die Leute, die die Drecksarbeit hinterher machen, alles wegräumen und das Ding wieder verteuen und schippern. Und das auch die Frauen? Sichtbaren müssen Frauen sein. Und die andere Frage ist halt auch wieder mal die Heuchelei halt. Ne? Wir wissen genau, was passieren würde, wenn der Herr Maaßen zu einem Herrenabend auf einem Flussdampfer einladen würde und dann sagen würde, bitte aber nur männliche Journalisten. Es würde uns sehr freuen. Wir wissen genau, was dann passieren würde. Dann würden einigen Leuten der Kopf platzen, werden 3-4 Tage wieder irgendwelche giftigen Anpfiffe. Das wäre ein Fall für den Verfassungsschutz wahrscheinlich, wie wir später noch lernen werden. In zwei Quellen. Das ist ein interessanter Artikel aus dem Spiked-Magazin über den Zustand des Rechtssystems in Großbritannien. Hier geht es um die sogenannte Antisocial Behavior Order. Das ist, ja, man kann das, glaube ich, bei uns gibt es sowas, glaube ich, nicht. Das wäre halt so wie so eine einstweilige Verfügung. Also man könnte damit zum Beispiel halt Leuten Umgang verbieten oder auch gewisse Dinge verbieten, gewisse Dinge zu tun, mit denen sie, es gibt ja so Leute, ich hatte mal jemanden über mir wohnen, der nachts immer Kriegsfilme sehr laut geguckt hat und dazu Technomusik gehört hat, wenn er gut drauf war, und zwar so laut wie in der Diskothek, und solche Leute können das dann verboten bekommen. Dafür ist sowas eigentlich da, das ist die sogenannte, wie gesagt, Antisocial Behavior Order. Aber man hat dann 2014 das erweitert. Diese Antisocial Behavior Order, da gibt es einige Voraussetzungen. Da gibt es einen Richter, da gibt es Abwehrrechte des Einzelnen gegen diese Verordnung. Aber was es jetzt gibt, ist die sogenannte Community Protection Notice. Und da gibt es fast gar keine Möglichkeit, gegen was einzulegen. Und es gibt auch keinen Richter. Nämlich jeder Repräsentant, zum Beispiel ein Polizist, Ordnungsamtsleute, hier so County Park Guardians, also so Waldhüter, würde ich fast sagen, Straßenszenen-Officers, also so ja, Leute, die auf so Drogenarbeit wahrscheinlich auch so polizeimäßig, aber auch Community Wellbeing Service Officers, also Sozialarbeiter, und Neighborhood Pride Managers Ich hoffe, dass es nicht diese Pride ist, die ich glaube, die es ist. Aber irgendwelche Leute aus irgendeinem Amt können jetzt also diese Verordnung ausgeben. Und es gab Verordnungen zum Beispiel, da hat jemand eine Verordnung ausgestellt, dass jemand seine Eingangstür leiser schließen muss in Zukunft. Keinen Bikini im Vorgarten tragen darf. Und mein Lieblingsding ist, ein Beamter ist hingegangen, hat jemandem eine Order ausgestellt, die ihm verbietet, seine Nachbarn anzusehen. Und das entwickelt sich immer weiter und hat sich auch mehr oder weniger verselbstständigt. Es gibt ja ganz viele von diesen Sachen inzwischen. Man kann Ansammlungen auflösen, man kann Orte, privat betriebene Orte oder Sachen zu Sperrgebiet erklären. Es gibt diese berühmten Messergeschichten, also Waffenverbotszonen, Messerverbotszonen. Glückwunsch an Hamburg, ihr habt seit gestern eine Messerverbotszone am Hauptbahnhof. Toi, toi, toi. Public Spaces Protection Orders, also das heißt zum Beispiel, dass du Leuten auf deinem Vorplatz, auf deinem Stadtplatz verbieten darfst, irgendwelche bestimmten Sachen zu tun. Natürlich auch Sexual Harassment, Stalking und was auch Dinge, die mit politischen Protesten oder Aktivismus zu tun haben. Und es werden halt immer mehr und immer mehr. Und bei der sogenannten Antisocial Behavior Order war es so, dass man nachweisen musste, dass das Verhalten des Individuums anderen halt zur Belästigung, also Aufregung im Sinne von, dass sie irgendwie Angst kriegen oder Distress, also Stress in irgendeiner Form führen musste. Das musste nachgewiesen sein. Für diese CPN muss nur nachgewiesen sein, dass das Verhalten des Individuums einen nachteiligen Effekt auf die Lebensqualität der Leute an seiner Lokalität beinhaltet. Also wir sind hier wieder bei dem, was wir letztes auch bei der Kunstdiskussion schon hatten. Ne? Was ist denn ein nachteiliger Effekt? Ich meine, klar, wenn... Aber ehrlich, kannst du alles reininterpretieren oder dir ausdenken. So. Oder sagen wir andersrum, jedes, alles Mögliche hat irgendwie negative Effekte oder einen Effekt auf seine Umwelt. Und dass er negativ empfunden wird, ist auch ein bisschen individuell. So. Der Justice Report beschreibt, dass halt diese Orders im Umfeld von sexuellem Fehlverhalten, die können angewendet werden, irgendwie, wenn dieses Individuum einen Akt sexueller Natur durchgeführt hat. Es gibt keine in England oder in UK keine juristische Beschreibung davon und auch keine Interpretation davon in dem bestehenden Bestand. Und die beigefügte Erklärung sagt, dass dieser Ausdruck verwendet das absichtlich so, um ein breites Spektrum an Verhaltensweisen abzudecken. Solche Verhaltensweisen könnten in anderen Umständen oder Kontexten unschuldige Intentionen haben. Also, ja, versteht ihr? Also, das bedeutet, wenn sich jemand angegriffen fühlt und eigentlich könnte man sagen, das ist ein netter Flirt gewesen, wenn sich aber jemand dadurch verletzt fühlt durch diesen Flirt, könnte derjenige eine amtliche Order bekommen, aufzuhören, mit der anderen Person zu flirten. Es wird dabei als auch bedacht, dass die Akte an sich nicht an sich sexuell sind, sondern ein sexuelles Motiv haben könnten oder eventuell dazu beitragen könnten, dass ein möglicher Täter sexuellen Missbrauch begehen kann. Möglicherweise Gummi. Das ist alles so formbar. Und ist im Endeffekt der Weg in die Diktatur. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Slavoj Žižek, der hat mal sowas gesagt, wie dass die Leute heute die Freiheit teilweise so falsch verstehen, dass sie darunter eben vor allem verstehen, in Ruhe gelassen zu werden von dem, wo sie in Ruhe gelassen werden wollen oder so. Ne? Mhm. Wege, Wege. Und es bleibt halt auch nicht dabei, dass dir zum Beispiel verboten wird, ein Messer zu tragen, wenn du in so eine Order bekommst, sondern hier ist dann ein Ausschnitt aus einem Dokument und da heißt es, der Angeklagte sozusagen muss sich innerhalb von 7 Tagen mit einer Organisation, deren Name hier nicht drinsteht, in Verbindung setzen, um an einem Kurs teilzunehmen, mit dem Namen ist ja auch gestrichen worden. Schaffungsmaßnahme für die Nee, es ist ein 5-teiliger Kurs. Drogen-Awareness, Grooming und Exploitation-Awareness. Ich denke mal, das ist für den Jugendlichen. Ja. Also du musst auch nun diesen Kurs machen. Das ordnen die einfach an. Das ordnen eine Person dann an. Ja, hier, bitte. Ja. Ja, aber für die NGOs ist das doch eine ABM-Maßnahme praktisch. Ah, ich finde das schon krass. So viel Macht für irgendwelche. Und ich meine, wir kennen alle das Stanford Prison Experiment. Das ist völlig unsinnig, sowas zu machen. Ja, ja, natürlich. Und hier war so ein schönes, genau, hier war ein schöner Abschluss, in dem Abschlussdings war ein schöner Satz drin. Während die Bank von England immer wieder neues Geld druckt, druckt die Regierung immer neue Ermächtigungen, neue Gebote oder Verbote. Und das Gefühl habe ich auch. Und der sagt ja auch, irgendwer hat dann in einem Gespräch zu ihm gesagt, dass er das Gefühl hat, dass die Politik halt vor allem diese Dinge einen nach dem anderen raushaut, weil sie sich um die anderen Sachen nicht kümmern kann oder will, die wirklich Gewicht haben. Ja. Guter Artikel. Im Spike-Magazin. Oh ja. Ich weiß, was du letztes Sommer gemacht hast, wo du das Bankkonto geschlossen hast. Ja. Das hier ist einer der bittersten Artikel, die ich seit langem gelesen habe. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein sehr langer Artikel, wo es um die Kontoschließung geht. Ich möchte nur bei allem, was hier steht, was ich auch sehr bedenklich finde und wie das Ganze in Gang gesetzt wurde, möchte ich nur 2 Sachen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Banken dürfen Konten ohne Angabe von Gründen schließen und Banken überprüfen permanent ihre Konten auf Rentabilität. Und es gibt gewisse verwaltungsrechtliche Anforderungen bei bestimmten Personen, wenn sie Journalisten sind, wenn sie öffentliches Exposure haben oder wenn es polizeiliche Anfragen gibt, die einen enormen Verwaltungsaufwand für die Banken und enorme Kosten verursachen. Und Banken gucken immer auf den Preis. Es muss nicht immer einen politischen Hintergrund haben, aber gut, das nur als Vorbemerkung. Ja, genau. Ja. Und das ist auch wichtig zu wissen natürlich, dass der Danisch ja viele Sachen in dem Artikel halt eben auch schreibt, die halt seine Ansichten sind und Vermutungen ausdrückt, neben den Tatsachen, die man sich natürlich nicht unbedingt zu eigen machen muss. Nee, aber die Tatsachen, allein das über den Herrn Danischen Verfassungsschutzeintrag existiert. Genau, also und was da drin steht. Das Bedenklichste daran, wie was intern da drin steht. Die Behörden miteinander kommuniziert haben. Ja, ja. Ja, und nee, auch dieses Staatsschutzding, was da gegen ihn ermittelt hat, wo sie sich im Endeffekt darauf beziehen, dass er Narrative verbreitet, die andere, also er sagt Dinge, die andere Leute auch sagen, deswegen gehört er zu dieser Gruppe der anderen Leute dazu. Und nur weil er gesagt hat, I'm digging Ricardo Lang, daran liegt das alles. Nee. Weil er das gesagt hat, ist diese ganze Lawine ins Rollen gekommen. Das finde ich alles auch noch das Härteste. Ich meine, wenn man einen Menschen nicht mehr dick nennen darf, wo sind wir denn dann? Dann sind wir wirklich beim Kaiser hier, beim König, der die neuen Kleider anhat. Dann brauchen wir einen kleinen Jungen, der ruft. Und irgendwelche Leute da in der Staatsanwaltschaft Berlin sind auf jeden Fall genau, Vendettern unterwegs. Die sind ganz genau, die sind nämlich alle, die sind teilweise ganz stinkig, beziehungsweise die meinen das alles sehr ernst, was der Danisch da so schreibt und meint und so. und nehmen das eben auch ernst. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so vieles eben auch von dem stimmt, was er so zurecht sich, was er sich so überlegt hat. Also man kann zusammenfassen, der Mann hat halt diese Sache über die Frau Lang gesagt. Daraufhin ist ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Ach ja, das wollte ich eigentlich auch zum Eingang nochmal gesagt haben. Ricarda Lang ist dick. Punkt. Also aus solidarischen Gründen. Aber sorry. Dass das Gericht aber gar nicht halt zugelassen hat, weil die schon gesagt haben, nee, das wird nichts, so ungefähr. Und dann hat das aber nicht aufgehört. Ja, dass man hat sein Konto sich angesehen, also das hat er von seiner Bank, glaube ich. Ne? Also überhaupt, warum durchleuchtet man die Konten von jemandem, der gesagt hat, ein Mitglied einer Regierungspartei ist dick? Wo sind wir hier? Dazu muss man auch sagen, dass diese Kontenabfrage nur in ganz seltenen Fällen überhaupt stattfinden darf. Da geht es um Geldwäsche, Antiterrorismus, KYC, diesen ganzen Prozess. Ansonsten werden diese Daten normalerweise nicht zur Verfügung gestellt. Es ist wohl auch so gewesen, dass von Bankseite da die Daten relativ bereitwillig zur Verfügung gestellt wurden, was auch seltsam ist. Den Hebel nennt er ja auch selber. Der Hebel, der hier eingesetzt worden ist, ist Hasskriminalität politisch. Und zwar erst wurde er unter Hasskriminalität politisch R wie rechts geführt und dann später wurde das in nicht zuordnenbar geändert. Nee, war es nicht umgekehrt? Nee, war erst nicht zuordnenbar und später so. Ja, genau. Ja, das war ja das mit dem Narrativ. Genau, also recht so ernst nehmen, haben sie dann eben auch so. Dass er angeblich gegen die Gleichberechtigung wäre und das wäre ja ein rechtes Narrativ und deswegen ist er jetzt rechts. Ja, Feminismusverbot. Dann kommen ein paar Tweets, die er retweetet hat oder solche Sachen, auch die auch Beweise waren. Da zeigt er halt, was die Leute auch in ihrer Akte hatten halt. Ja. Zum Beispiel, wie viele Follower er hat. Unter seinen Followern seien welche, die selber vierstellige Followerzahlen haben. Zwei von der AfD hätten meinen Tweet retweetet. Schlimmer noch, beide hätten Gefällt mir gedrückt. Der Nutzer Yogi habe in meinem Tweet irgendwie was geschrieben und was zur Auflockerung erwähnt und herrliche Artikel geschrieben. Mit polizeilich festgestelltem und beweisgesichertem Daumen hoch Emoji. Und die rechtspopulistische Internetseite PI News habe einen ähnlichen Beitrag geschrieben, in dessen Kommentaren sei es zu überwiegend herablassenden Äußerungen über die geschädigte Ricarda Lang gekommen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Eine von Danisch komplett unabhängige Seite schreibt einen Artikel über das gleiche Thema. Das ist ja noch nicht und in dessen glaubt, Kommentaren. Weil er hat ja im Endeffekt darauf bestanden und das war ja auch der Grund, warum er das überhaupt geschrieben hat. Also es war ja so, dass der Poschardt einen Artikel geschrieben hat, dass man das Gewicht von Ricarda Lang egal sei. Und er hat dann in seiner üblichen Art halt argumentiert, aber diese Argumentation würde ich mich auch anschließen, dass ja, wenn ich von einer grünen Partei da bin, die von früh bis spät den Leuten irgendwelche Lebensvorgaben machen will, damit das dann sozial verträglich alles ist, wie die ihr Leben führen, inklusive halt zum Thema der Ernährung. Und dann diese Person da habe, die halt eben augenscheinlich mit ihrer eigenen Ernährung so ein bisschen Probleme hat, dass das dann relevant ist. Und das sehe ich halt auch so. Und da habe ich auch schon Leute bei Twitter gehabt, die sich dann aufgeregt haben und mir entfolgt sind, mich gemutet haben oder so. Und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil das ist relevant. Sorry, Leute. Also klar, man sollte jetzt nicht zu irgendwelchen Personen irgendwo auf der Straße gehen, die dick sind und denen sagen, dass sie dick sind. Das ist nicht nett. Aber Ricarda Lang, das zu thematisieren, das ist nicht irgendwo im luftleeren Raum. Ne? Das hat einen Sachbezug. Eine wertungsfreie Äußerung, das Beschreibung, Personenbeschreibung, das gehört dann zu. Und das weiß ich halt nicht, ob das in diesem PI-News-Artikel auch so war. Ich gehe da eher mal nicht von aus. Aber bei denen kann ich mir schon vorstellen, dass sie einen Artikel drüber gemacht haben, die Fette oder so. Naja, der Herr Danisch zeigt uns auch nochmal eine schöne Zitatkachel von Benedikt Lux von den Grünen, der da nach der Wahl in Berlin gesagt hat, wir haben fast die gesamte Führung aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht, bei der Feuerwehr, der Polizei, bei der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht. Ne? Das passt ja dazu. Ja, dann zeigt er halt die ganze Geschichte mit dem Bankkonto. Wo kommen wir denn dann zum Verfassungsschutz? Das ist ein sehr langer Artikel. Und natürlich, wie gesagt, wie der Chris schon gesagt hat, bitte mit dem Gran Salz nehmen. Hier schreibt ein Betroffener über sein eigenes Schicksal. Und wir können natürlich nicht nachprüfen, was stimmt und was nicht stimmt. Wobei ich nicht glaube, dass er hier wirklich was zu verbergen hat. Aber er schreibt natürlich. Nee, das würde ich auch nicht meinen. Aber er schreibt natürlich. Der hat ja auch diese ganzen Zitate aus allen möglichen Gesetzen, die sich halt so auch schlüssig ergeben, in das Bild einfügen, was er da was der Artikel ja halt mit sich gibt. Aber auch da weiß ich jetzt wieder nicht, ob es da nicht auch noch drei andere irgendwie Paragraphen irgendwo gibt, die das dann erklären, was er sich da meint, dass es halt nicht zu erklären gibt. Das weiß ich halt nicht. Ne? Also es kann natürlich sein. Ja, er kann sicher auch irgendwo hier und da eine andere Rechtsauffassung kriegen, dass sie eben dann sagen, was wird überlegt, das war nicht richtig, sondern wird jetzt nach so und so verurteilt oder sonst irgendwas. Aber das ist ja eine andere Sache, das hat ja nichts mit der Geschichte zu tun, ob die richtig ist oder falsch. Ne? Nee, also dass er dann irgendwas Falsches erzählt, das glaube ich halt auch nicht. Aber ich sage ja nur, es ist halt natürlich nicht klar, dass, wenn er jetzt sagt, hier und da steht ja dies und das, dass dann nicht irgendwo anders auch noch was anderes steht. Also, das weiß man ja halt nicht. Ja, nur die Sache ist wohl doch durchgestochen von dieser NGO, wo Miro Dietrich drin sitzt, der ehemals in der AHS war, in der Matteo Antonio Stiftung, der mit dem kleinen Nazi-Haarschnitt oder was, ne? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht durchgestochen. Die beschäftigen sich. Ja, oder weitergegeben worden, so. Er steht da, wer war naja, die beschäftigen sich halt mit diesem Debanking-Ding, ne? Das nennt er ja auch diesen Begriff, dass die ja irgendwie sich damit rühmen, irgendwelchen Leuten ihr Bankkonto zu sperren. Da kommen wir auch gleich noch zu in dem nächsten Tab. Stasi. Ja, das fanden die BRIC-Staaten auch so gut, als der Ukraine-Krieg anfing, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ja, der Höhepunkt für mich ist halt, dass er dann beim Berliner Verfassungsschutz eine Auskunft über sich verlangt hat. Da war einiges an Daten drin, was man so braucht. Alle möglichen Grunddaten, natürlich Stammdaten zur Person. Und außerdem folgendes: Sachkenntnisse erlangt im Rahmen der Beobachtung rechtsextremistischer Bestrebungen. Sie betreiben die Internetseite danisch.de. Im Impressum Hartmut Danisch, bla bla bla, sind folgende Kontaktdaten aufgeführt. Zweitens, in dem Artikel Outing Flyer bei Hartmut Danisch in der Nachbarschaft verteilt, veröffentlicht am 23. August 2020 auf antifa-berlin.info, werden Sie als einer der bekanntesten Blogger der neurechten Szene bezeichnet. Wo soll das jetzt ein Argument sein? Super, das ist unser Verfassungsschutz. Augenscheinlich ja, augenscheinlich soll das nur gar nichts Besseres sein. In einem Artikel auf Antifa Berlin Info werden sie als irgendwas bezeichnet und das schreiben wir jetzt hier mal auf. Unter politische Kriminalität rechts. Unter Rechtsextremismus. Stand doch da bei Bildhauer. Schwarz auf weiß. Und als drittes, sie waren Tatverdächtige einer Beleidigung am 5. Dezember 2021, Aktenzeichen bla bla bla. Also hier steht... Ja, gegen Ricarda Lang, und das ist ja nach diesem Paragraph 188 oder was das da ist, ist das ja jetzt seit neuestem dann auch was Besonderes, wenn es gegen Politiker ist, und ist ja dann die Verschwörungstheorie, dass eine Beleidigung von der Politikerin sich irgendwie einfügt in irgendwie einen großen Plan, um den Staat auszuhöhlen und ein Unrechtsregime zu erzeugen, und das Ganze beginnt dann damit, dass ich zu Ricarda Lang sage, oder dass ich in einem Artikel darüber schreibe, dass Ricarda Lang dick ist, und das halt eben im Zusammenhang mit den grünen Nahrungsmittel-Ideen. Sollte Matt Walsh einen Film machen irgendwie. What is fat? What is fat? Answer me. What is it? Die Viertens. Hab ich schon mehr gewichtig als das heute. Auf danisch.de veröffentlichten sie folgende Beiträge: Die Entweißmännerung der australischen Wissenschaft, Chebli und die Stadtficker und Frisch gemessert. Finde ich schon bedenklich, einen Journalisten, und auch wenn es ein alternativer Journalist ist. in solcher Art und Weise irgendwie zu dokumentieren beim Verfassungsschutz. Und er schreibt hier sehr treffend, finde ich. Ich habe immer mehr den Eindruck, Verfassungsschutz ist wie Sonnenschutz zu verstehen. Der schützt ja auch nicht die Sonne, sondern vor der Sonne. Eigentlich müsste der Verfassungsschutz ja nun die Staatsanwaltschaft beobachten, denn die hat ja rechtswidrig versucht, das verfassungsmäßige Grundrecht der Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen. Ja. Und damit hat er vollkommen recht. Ja, das wäre jetzt eine Frage, was in den Artikeln drinsteht oder so, wenn du da was von ich habe den starken Verdacht oder so, aber das ist nicht, sicher nicht der Fall bei Ihnen. Ich habe den starken Verdacht, dass dieses Strafverfahren nur fingiert und inszeniert war und es überhaupt nie um Ricarda Lang oder eine Beleidigung ging, sondern es ist immer nur darum, um einen Vorwand dafür gegen die Kontodaten abzugreifen. Ist eine Theorie von ihm natürlich. Er belegt die hier mit ein paar Sachen noch. Wie gesagt, es ist ein super langer Artikel, ein interessanter Artikel. Lohnt sich wirklich zu lesen. Man könnte das natürlich konstruieren, ne? Dass eine NGO hingeht und sagt, wie kriegen wir das denn raus? Ja, wenn der irgendwas Dummes sagt, zeigen wir den an. Wofür muss ich das denn wissen überhaupt? Und dafür haben wir dann Leute irgendwie bei der Staatsanwaltschaft sitzen, die uns dann die Kontonummern besorgen. Genau, das ist ja der Punkt, dass man einfach sagt, okay, wir haben jemanden, über den wollen wir die Daten rausbekommen und die benutzen halt diesen staatlichen Hebel, so wie andere das ja machen, um Adressen von an Adressen von Leuten zu kommen, ne? die belästigen wollen. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, was wir von den Daten haben, das verstehe ich nicht so richtig, was wir davon haben sollen. Es geht doch eher darum, ihn abzuschießen, dass er nichts mehr äußern kann oder so. Er meinte, die hätten halt erwartet, dass er halt Teil von irgendeiner Verschwörung ist. Achso, ja, dass er eine Bezahlung braucht oder so. Irgendwelche Sachen überweist oder irgendwie PI-News oder sonst wäre, ne? Oder vielleicht auch, dass irgendwelche anderen Leute das erwartet haben, hier halt CMAS oder so. Also wir reden übrigens von der Meldestelle Respect, Ausrufezeichen. Das ist der Laden, der die haben wir wegen dem Ding die Anzeige gemeldet. Ja. Und die gehören zum Bayerischen Anzeige. Irgendwas dazu. Und auch noch zu irgendwas, was sich so ähnlich angehört hat wie dieses aus dem Wahlkollektiv-Ding. Da gab es noch dieses, wo Laden, nee, wie ist die nicht-binäre Person aus dem Wahlkollektiv-Feminismus-Ding? Die war schon nicht mehr. Aber ja, der war auch irgendwie bei Mobi Rex und das gehörte auch irgendwie zu der Hälfte von dem Zeug dazu, wo dieses Ding auch dazu gehört. Also es ist ein wunderbarer Bereich. Aber ja, man bei diesem Ding von wegen, ja, das ist hier jetzt antifeministisch hier und deswegen ist das jetzt irgendwie der Staatsschutz, der muss ermitteln und so weiter und so fort. Das ist halt die logische Konsequenz von dieser ganzen Scheiße, die wir halt seit Jahren hier kommentieren, ne? Also ja, an ihr merken. Immer dieses Ding von wegen, ja, aber der Rechtsextremismus ist doch das größte Problem und sie bauen sich ihre ganzen Statistiken so, wie sie es halt brauchen. Das sieht man halt bei dieser Sache halt auch. Wenn du sie schieben, da bezahlen und schieben nach vorne, da so eine NGO, die dann die Drecksarbeit machen muss oder was und irgendwie die anzeigen. Ja, ich meine, ja, die zeigen ja an. Ja. Aber, das sind Netzwerke innerhalb verschiedener Organisationen. Aber die können das ja alles nur machen, weil wir uns diesen Dreck in unser Justizsystem reingegeben haben. Wir haben die richtigen Leute an die richtigen Orte gesetzt in Berlin. Dann hast du ein Netzwerk und kannst solche Sachen durchziehen. Und das ist halt alles noch nicht total. Ne? Also du hast da immer noch so, wie hier jetzt diesen Richter und so, der dann irgendwann sagt so, nee, hier geht's jetzt nicht weiter, das ist Quatsch. Ne? Also die totale Macht haben sie dann nicht. Aber das reicht ja auch alles schon, diese Drangsalierung, die Konsequenzen, die man davon hat. Stigmatisierung, dass man da irgendwie einen Verfassungsschutzbericht dann, also im Bericht taucht man ja nicht auf, aber dass sie überhaupt einen da auf dem Radar irgendwie haben. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt losgeht und sich jetzt irgendwo einen Job sucht in der Öffentlichkeit. Na, er ist ja Informatiker, wenn er jetzt irgendwie sagt, ich bin jetzt hier ich bewerbe mich jetzt hier als Datenschützer irgendwie da in Hessen, wo er da irgendwie angefragt hat und dann so einen grünen Eingesetzter eben da irgendwie sagt, ja, was die Bank da irgendwie gemacht hat, und das war, glaube ich, die Deutsche Bank sogar. Das ist schon alles okay, so die Auskunft, die sie dir erteilt haben, das reicht schon so, was beschwerst du dich? Die haben ja gesagt, sie haben dir alles gesagt und dann ist ja gut. Irgendwie so, ne? Und wenn er jetzt irgendwie sagen würde, ich bewerbe mich da jetzt für die Stelle, ich bin qualifiziert hier, ich bin Informatiker, ich kenne mich aus mit den relevanten Gesetzen, dann sagen die, ja, es geht aber nicht, weil der Verfassungsschutz hat hier gegen dich ermittelt und Und du bist hier ein Staatsfeind, so, wir können dich nicht mehr anstellen. Aber die ganzen anderen Steinewerfer und die von früh bis spät hier DDR-Durchzieher mit ihren ideellen Arbeit für mehr Sozialismus, die kannst du alle überall anstellen. Ne? Das ist ja alles kein Problem, weil die sind ja nicht rechts. Und Und das das geht ja. Schlimme ist so, wir haben einen massiven Skandal im Endeffekt, wenn das stimmt alles. Und Auf selbst die vielen, Sachen, die vielen hier Ebenen. beweisbar sind, zeigt, dass wir einen massiven Skandal, wie der Preis gerade sagt, auf vielen verschiedenen Ebenen haben. Und es ist das Schweigen im Walde, weil der Danisch jetzt schon ein Paria ist, weil er jetzt schon einer von den Bösen ist, packen die Kollegen diesen Fall nicht mit der Kneifzange an. Dabei wäre es jetzt an der Zeit, dass die Journalisten begreifen müssten, dass wenn sie hier keine Solidarität zeigen, dann wird bei ihnen irgendwann auch keiner mehr Solidarität zeigen, wenn sie über irgendwas stolpern. Ja, aber Man muss das dessen wohl als Problem an der Bürger ganzen begreifen, Sache dass es einfach ist, keinen Sinn hat, durch den diese Scheiß-Journalismus. Strukturen, die sind ja da und die funktionieren ja, die laufen ja. Und beim Danisch haben sie jetzt nichts gefunden, womit sie ihn erpressen können. Sagen wir, wie es ist. Ja, bei wie vielen anderen wo ist das auch schon im Hintergrund durchgeführt worden? Und dann hat man was in der Kompromatschublade und Wie so viele kann man andere haben die einfach Journalisten wieder auf aufgehört Linie vorher, halten. ne? Und so funktioniert das doch in geschlossenen Gesellschaften, ne? Genauso. Ja, es ist halt heftig, ne? Und Und also. alles, was hier in dem Artikel beschrieben wird, ist absolut ausreichend, um das zu machen, was ich gerade beschrieben habe. Schon jetzt. Also Und jeder jeder. Journalist müsste das spätestens, wenn er den Artikel gelesen hat, wissen und wird vorsichtig sein, was er tut. Und ein echter Journalist würde sich doch die Hände danach lecken, darüber einen großen Artikel in der großen Zeitung zu schreiben. Wie jemand vom Staat klein gemacht wird, von staatlichen Institutionen klein gemacht wird, Ja, obwohl er überhaupt deswegen. nichts getan hat. Das ist, müsste eigentlich jedem Journalisten im Blut sein, diesen Artikel schreiben zu wollen. Ja, aber der Deswegen. Einschüchterungseffekt ist da, weil irgendwas hat man in seiner Vergangenheit oder ein Familienangehöriger hat irgendwas in seiner Vergangenheit oder ein Freund oder sonst irgendwer, der dann geschadet wird. Das haben wir doch auch schon. Denken wir einfach mal an Aiwanger mit dem Bruder. Aiwanger ist Assemble. Ja, also ich sag einfach mal, lieber Ulf Poschert, mit dir hat die ganze Scheiße ja angefangen. Ne? Wie wär's? Weil, also das sollte euch ja auch klar sein, da bei der Weltzeitung, spätestens seit diesem Gastbeitrag, von dem ihr euch distanziert habt und weiß der Teufel nicht was. Ihr Aber seid. da müssen wir ja eigentlich auch mal im eigenen Haus Kritik üben, so ein bisschen. Ne? Leute, die wir gerne zitieren, wie Judith Seven Spassert, Anna Schneider. Ist auch alles das Schweigen im Walde zu dem Fall. News. Lese ich nichts. Müssten Ja, noch eigentlich, nicht. also wäre gefundenes Fressen für diese Leute. Aber sind die selbst schon so Ja, Anna eingeschüchtert? Schneider ist ja im Endeffekt Ulf Porschardt. Also, ich glaube, die Also, hat du alles meinst, rein dass der über Porsche sich. ist nur so eine Puppe? Was Ja, meinst du denn mit genau. dem Artikel von dem Porsche? Ich Die kann mich ja nicht Österreich. kennen, so genau. Ja, Ulf Porschardt hat doch diesen, habe ich doch gerade schon erklärt. Er hat diesen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, dass man an dem Gewicht von Ricarda Lang keine Kritik üben darf. Dass das keinen Sinn macht, dass das nicht angemessen ist und dass es da keine Begründung für gibt. Daraufhin hat Danischer diesen Artikel überhaupt geschrieben, wo er sie als dick bezeichnet hat. Das Okay. war ja seine Argumentation, dass er gesagt hat, doch, Ulf Porschardt, das kann man, das muss man machen, das hat eine Berechtigung, weil halt eben die Grünen ja diese Politik da fahren und dann gleichzeitig die Leute, die die vertreten, sich halt anders verhalten. Und auch diese Beispiele, die haben sie ihm ja auch vorgehalten im Danisch, diese Vergleiche mit hier den Animal Farm der Tiere, Schweinen, ne? Und wir bringen ja auch mal ich bringe ja immer gerne das Ding mit dem, was an der Scheune steht, ne? Das ist ja gerade dieses Ding, dass die Sozialisten da an der Farm der Tiere, das ist ja eine Fabel, dass die ja dann im Endeffekt hinterher die Anführer von denen da in Saus und Braus leben, während die anderen dann halt den Sozialismus da machen dürfen und den Und dann. Mangel haben und da rumschuften und sich ausbeuten lassen müssen. Und Ja, das okay, das würde war ein ja. solcher Auslöser. Danisch war aber doch, glaube ich, der Meinung, dass es um die Geschichte mit der Baerbock ging oder so. Aber der Gag Das ist doch war. eigentlich, dass die nicht wussten, wovon er redet. Also, die haben Ja. gedacht, das Ja, wäre irgendwie eine ja Beleidigung, das weil war auch von der irgendwas Farm mit der Tiere, Schweinen ja, da genau. stand Er hat gesagt, und mit den Schweine. Grünen zu tun hatten und dann haben sie nur Schweine gelesen. Und dann musste er ihnen offensichtlich oder irgendjemand musste ihnen dann erklären, was das für eine Bewandtnis hat und was dieser gebildete Mensch da gerade gemacht hat, was für die Herren Strafverfolger oder wen auch immer Verfassungsschutzleute zu hoch war. Darf man auch mal, muss man auch mal überlegen. Ist Ironie, ja, Ironie kann dich in die Kiste bringen inzwischen. Also und der Oscar sagt ja auch im Chat, dass er hier als Spender ist er ja dann schon wieder Seven Degrees of Kevin Bacon. Ist ja zumindest ein Achtel rechtsradikal oder so. Da müsste er eigentlich auch schon einen Eintrag irgendwo kriegen. Wie weit können wir das denn spielen, bevor wir eine Stasi haben? Ja, und die haben ja, Jahr, auch, die haben ja auch, die, das muss man ja auch wissen, die haben ja auch wirklich die kompletten Daten abgefragt von dem Konto. Also die haben ja nicht nur abgefragt, dass etwas überwiesen wurde und wie viel, sondern die haben ja auch wirklich abgefragt, wer da was überwiesen hat. Na, und da meint er ja zumindest jetzt in seinem Artikel, dass das ja auch eigentlich gar nicht so gehen würde, sondern dass ja da der erste Schritt erstmal wäre, überhaupt festzustellen, ob da irgendwelche komischen Bewegungen sind und dann würde es vielleicht nochmal darum gehen, woher die kommen. Aber ja auch da nur, wenn man ihm jetzt irgendwie vorwirft, dass er jetzt irgendwie Geld waschen würde oder irgendwelche illegalen Dinge irgendwie verkaufen würde oder so. Na, dann wäre das ja nur relevant überhaupt. Und das hat ja nichts damit zu tun, wen er da irgendwie jetzt für dick hält oder so. Eigentlich. Und der Typ, der offensichtlich diese ganze Sache bei der Bank angestrengt hat, der ist eine richtig feige Sau, weil er hat nämlich hinterher geschrieben, als letztes so, bitte, bitte verwenden Sie meine Zuschrift nicht als Begründung für die Kontoschließung. Das finde ich das Allergeilste. Der hat nach ja, dem... Ja, sagen Sie den Leuten nicht Bescheid. Ne? Das, ja, also das... Das ist alles so unappetitlich und eigentlich halt, wie gesagt, ein gefundenes Fressen für jeden echten Journalisten. Das da ja, die Anfrage hätte in der Form, wie sie da gestellt worden ist, nicht durchgeführt werden können, aber es kann ja auch sein, dass im Hintergrund eine Anfrage auf einem anderen Kanal gelaufen ist, der da nicht dokumentiert werden muss und dass dadurch die Daten dann gekommen sind und dieser Brief tatsächlich gar nicht so eine Relevanz hat. Wie gesagt, da ist ein da ist ja, sehr viel sehr schief gelaufen, was nicht hätte laufen dürfen. Und ja, es gibt Möglichkeiten, an diese Kontenlisten zu kommen, aber nicht auf dem Weg, der hier beschrieben wurde. Normalerweise hätte die Bank da direkt mauern müssen und sagen müssen, okay, das ist nicht der Prozess, wir müssen jetzt den Compliance-Prozess richtig einhalten, dann kriegen sie die Daten. Ja. Entweder hat die Bank dann einfach drauf geschissen und die Daten rausgeschickt oder da ist halt im Hintergrund noch was anderes gelaufen, was hier nicht dokumentiert ist. Ja, ich sage noch mal kurz, was der Danisch halt dazu sagt und der meint halt, dass das im Endeffekt ja nur so läuft, dass die quasi jemand von der Bank dann vorgeladen wird, um quasi als Zeuge bei Gericht dann auszusagen, was im Endeffekt auf diesem Konto los ist. Und das wird dann insofern umgangen von der Bank, dass also diese Aussage dann als Person wird dann umgangen, dadurch, dass man halt eine schriftliche Auskunft dann erteilt. Aber der Prozess ist halt eben, dass die da jemanden halt als Zeugen vorladen müssen von der Bank. Und das ist halt nicht so wie beim Telekommunikationsgesetz, dass man dann da sagt, rück mal hier die Daten raus und dass dann diese Daten rausgerückt werden müssen. Ja, und der Punkt ist der, das muss ein Richter anordnen. Ja, wir kennen das doch mit dem Vorauseilen. Der Richter hat ja die Sache hier gesagt, es wird eingestellt, es wird nicht weiterverfolgt und in den Vorermittlungen werden diese ganzen Daten nicht erhoben. Das muss er erstmal, der Richter muss es erst annehmen und dann dürfen diese Daten überhaupt angefordert werden. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr viel nicht richtig gelaufen hier. Solidarität mit Hartmut. Ja. Ja, vielleicht hat er ja einen guten Anwalt, der das Ganze aufarbeiten lassen kann. Vielleicht klappt das ja. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Oha. Naja, also ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute aus der deutschen Justiz, denen ich das durchaus... Nee, das ist ja ein alter Spronti-Spruch. So. Ja, aber die sind ja jetzt die deutsche Justiz, von daher. Dann machen sie es doch sicher besser, oder? Ganz bestimmt. Oh, Dietrich Miro, hello. Genau, das ist hier nämlich der Republika-Vortrag Where's the Money At? Von der diesjährigen Republika. Den ich mir jetzt nicht extra angucken würde in einem Sonderstream, weil man da einfach nicht viel zu sagen kann. Ein paar von den Sachen, die sie erzählen, sind ja auch sicherlich richtig, insofern, dass sie ja halt irgendwie zeigen, dass es irgendwie so Ja, es gibt halt Leute, die sie halt nicht mögen, so wie den Oliver Janich hier. Und die verkaufen halt überteuerten Heilscheiß wie irgendwelche Kristalldecken und so ein Zeug. Also alles Sachen, wo, wenn Ja, jetzt wie mal schlimm. irgendwie ein Journalist einen Artikel drüber schreiben würde oder so, ich den hier vielleicht sogar vorstellen würde, weil es halt ganz interessant ist und dass diese Leute jetzt vom Charakter her jetzt nicht die vertrauenswürdigsten Menschen sind, Oliver Janich und so, würde ich mir halt auch irgendwie denken. Und deswegen beschäftige ich mich mit denen halt nicht großartig. Und würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, irgend so einen Tünnef da zu kaufen, den die da irgendwie verkaufen, nur weil die sich da irgendwie als die großen Aufklärer da irgendwie inszenieren. Und dann gibt es hier einfach einen Cut und dann geht es hier plötzlich weiter mit irgendwelchen Rechten, wo dann hier irgendwie steht: Influencer, Konzerte und Musikfestivals, Versandhandel und Lagergeschäfte, organisierte Kriminalität, Immobilien, Kampfsportveranstaltungen und Spenden, ne? Und beim Dänischen sind es halt Spenden, ne? Und damit ist er dann hier in diesem Netz irgendwie drin, wo rechte Konzerte und Musikfestivals zu gehören und organisierte Kriminalität, ne? Weil da gehört er dann natürlich dann irgendwie mit zu. Genauso Ja, wie klar, sie hier. Spenden ging ja nach. Weil der nimmt ja Mann. Spenden, ne? Der ist ja Teil von den Rechten, die Ja. Spenden nehmen. Und manche von den Rechten nehmen auch Spenden, so wie der hier Martin S. und lauter andere Leute, um die es hier geht. Und das wird alles miteinander vermengt und dann soll das irgendwie jetzt die rechte Szene sein, die sich da finanziert. Und dann wird halt auch wieder irgendwie gemeint, dass man natürlich da jetzt irgendwas gegen machen muss, weil wenn sich die rechte Szene finanziert, ist das ja nicht gut. Aber ne, es wird halt, also Leute, die halt ihr eigenes Leben irgendwie finanzieren müssen, werden da halt gleichgesetzt mit Leuten, die irgendwie Geld für irgendwelche politischen Aktivitäten da irgendwie zusammen kratzen, mit denen man dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen irgendwen vorgehen kann oder so. Also, es werden hier Netze aufgebaut, die halt nicht existieren, will ich damit sagen. Und diesen Leuten kannst du es halt auch, also es würde mich halt überhaupt nicht wundern, wenn sie halt, um ihre Statistik da zu schönern, so einen Dahnestein einfach mit reinzählen, weil der ein böser Antifeminist ist oder so und deswegen ja quasi der Martin S. aus Österreich ist. Und ja, und irgendwelche Neonazis aus Brandenburg, die irgendwie zu ihrer Beerdigung irgendwie Spenden sammeln oder so. Und da hast du hier so eine, die kein Mensch kennt. Und die hat irgendwie verschiedene Wege gehabt, wo sie Spenden gesammelt hat, die alle geschlossen wurden, weil der aufrechte Demokrat hier da irgendwie eine E-Mail geschrieben hat: Oh, Stripe, die ist böse und die sammelt hier Spenden, einmal schließen oder so. Kein Mensch hat den Namen von der Dame jemals gehört. Die heißt irgendwie Pop oder irgendwie so. Ich hätte das noch nie gehört vorher. Und andere Menschen haben da auch nichts mitgekriegt von der angeblichen Desinformation. Und es mag ja sein, dass sie das. Dass die da irgendwie auf der Gehaltsliste von Russland steht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber die hat auf jeden Fall keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist es halt auch irgendwie wieder scheißegal. Und das wird nur alles wieder verwurstet mit anderen Leuten, die damit nichts zu tun haben, wo man dann aber wieder behauptet, wir kämpfen ja unseren gerechten Kampf. Dann weisen sie irgendwie darauf hin, dass man jetzt bei Telegram irgendwie auch direkt irgendwelche Telegram-Coins irgendwie verteilen kann an Leute, die man gut findet. Und ja, natürlich, ihr findet die Leute halt nicht gut und ich würde die wahrscheinlich auch nicht gut finden. Aber auf der anderen Seite, wenn die Leute so dumm sind und denen Geld geben wollen, dafür, dass sie irgendwie ihr Leben finanzieren sollen, sollen die Sozialhilfe stattdessen lieber sich holen oder was? Was ist da irgendwie eure Alternative? Also, verstehe ich nicht. Ja, dann, dass die Influencer ja irgendwie ihre Influencer-Tätigkeit nicht anmelden und dann sagt der Typ hier halt so selber irgendwie, dass das ja alle möglichen Influencer nicht machen. Ja, es ist auch so. Komplett unpolitische Leute. Na, ich erinnere nur an den Sword Audit, den es mal gab, wo die Leute sich dann Spaß gemacht haben, irgendwelche leicht bekleideten Damen bei Instagram und hier Onlyfans und so da mal beim Finanzamt zu melden, dass die da ihre Einkünfte nicht versteuern. Das gibt es halt überall. Und das gibt es sicherlich auch bei irgendwelchen Verschwörungsideologen, bla bla bla. Upsi. Ja, und dann haben sie am Ende noch so eine Fragerunde mit der Dame hier irgendwie, die auch im politischen Einflussnahmebereich irgendwie arbeitet. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie das beschrieben hat, aber das ist quasi so, wie ich das übersetzen würde. Also sie hat das halt selber gesagt, dass sie irgendwelche ja, Tätigkeiten da macht, quasi Lobbyarbeit, wahrscheinlich für die Zivilgesellschaft oder so. Und den Dietrich kennen wir ja noch von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Jetzt ist er halt bei diesem CMAS-Ding. Und der andere Typ hier ist der Datenanalyst, von dem der Danisch da auch irgendwas gemeint hatte, mit sie haben auch einen Datenanalysten gesucht beim CMAS. Das ist scheinbar der, den sie dann gefunden haben. Ist der kleinere Herr hier. Ja. Ja, und die ganzen Fragen, die Leute da stellen, das hat auch so, oh mein Gott, das ist so schlimm, können wir es nicht stoppen? Na, aber es ist ja so furchtbar. Leute geben anderen Leuten Geld, die Scheiße bauen. Ja, aber ihr beschäftigt euch natürlich nie mit irgendwelchen Leuten aus der linken Szene, die bei Cash App und irgendwelche Geschichten hier von Jack Dorsey irgendwelches Geld kriegen, ne? Die sind halt vollkommen egal. Über die muss man sich, mit denen muss man sich nicht beschäftigen. Das ist ja nur die Bewegung und für Gerechtigkeit und tralala. Na, also das Ding hat eine Schlagseite ohne Ende. Es werden alle möglichen Sachen miteinander verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und es werden irgendwelche wirklich komischen Geschäftspraktiken verknüpft mit Sachen, die ihr einfach nicht mögt oder die ich vielleicht auch nicht mag. Aber die nun mal nicht illegal sind, es ist halt nicht illegal, sich irgendwie eine überteuerte Decke zu kaufen oder die zu verkaufen. Und es ist auch nicht illegal, irgendwelche Prepper-Zubehör-Sachen zu verkaufen oder die irgendwie mit einem Affiliate hier Marketing irgendwie zu vertreiben oder so. Aber Rapper-Zubehör. bei euch ist das natürlich alles Weltverschwörung der Rechten, die kurz vor der Machtergreifung steht und nur die wunderbare Arbeit der aufrechten Demokraten hier wird diesen Schuften ihr Handwerk legen. Na, das ist so dieser Vortrag hier. Ja, ich meine, es ist aber doch. Musst du dir von so Bubis, musst du dir erzählen lassen, was du da falsch geschrieben hast? Die haben es nur falsch verstanden oder so, oder übertreiben es mit ihrer Ja, die haben das Empfindlichkeit. schon teilweise auch Es ist richtig aber doch staatliche verstanden. Repression, das Aber es meine ich ist halt damit. nicht ihre Aufgabe. Es ist halt nicht ihre Aufgabe, dann sich darüber aufzuregen, wenn, ich meine, wie gesagt, wenn das jetzt irgendein Journalist machen würde und einfach nur sagen würde, ja, hier die Heizdecke vom Oliver Janich, die ist zu teuer, der verarscht euch, dann wäre das ja alles vollkommen okay. Naja. Aber was brauchen wir? Irgendwelche Superorganisationen, ne, irgendwelche NGOs, die dann da irgendwie rumrennen und das dann noch vermischen mit ihrer Weltverschwörung, halt der Rechten, die kommen und uns alle die Demokratie abschaffen, eine Kristallheildecke nach der anderen. Ja, wir haben sie doch dann nichts Schlimmeres gefunden. Das heißt, entweder haben sie die schon alle abgeräumt, die schlimmer waren oder so. Und davon Ja, ist wie ja man sicher es wahrscheinlich nichts nimmt, passiert. ne? Also wenn Genau. irgendwelche Putin-Leute irgendwelche Putin-Sachen und dann irgendwie von Russland da irgendwie Geld für nehmen, aber die hat halt, das Haben wir dafür bringt nicht den halt nichts. Geheimdienst? Ja, eben, ja. Aber die Aber sehen sich vielleicht halt sollte nicht es einfach so so eine, arm. vielleicht wollte man nicht, dass TKKG nach der Schule in die Arbeitslosigkeit kommt oder so. Also das sind ja auch einfach eigentlich traurige Figuren, die nix in ihrem Leben haben, außer anderen irgendwie das Leben madig zu machen. Und außerdem sind das beides für mich so eine Art Influencer und ich wette, ihre Organisation bittet um Spenden. Ja, Case mit closed, ihr Sicherheit. Nazis. Und ich würde denen halt eine Nähe zum Linksextremismus unterstellen, was eigentlich nach deren eigener Sichtweise, ne, und einer abschaffen wollen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, würde ich als Ziel dieses ganzen Netzwerks, was ich da sehe, denen unterstellen. Mit anderen Worten, man müsste eigentlich ihre sämtlichen Konten sofort schließen. Na, und alle möglichen Leute, die auch ein gutes Ansehen da bei der Republika und allen möglichen linken Journalisten und Parteien genießen, ebenso. Ne? Also nach deren Sichtart halt. Müsste das auch so laufen. Und das ist halt natürlich, ja, das Problem ist halt im Endeffekt, dass sie mit ihrer Arbeit andere Sachen halt legitimieren, die dann immer weiter dieses Rad weiter drehen, dass dann halt irgendwann der Richter da am Ende der Kette, der dann sagt, nee, das ist Mist hier, das ist Quatsch, das ist unwichtig, halt nicht mehr da ist. Und auch der ganze Kram, der auf dem Weg dahin schon, denn diese ganzen Leute, die jetzt alle damit beschäftigt waren, über ein Jahr ging diese der Ricarda Lang ist dick Geschichte da vom Danisch. Und noch mit dem ganzen Nachspiel, die das alles hat und so weiter und so fort. Und wenn diese ganzen Leute alle beschäftigt werden, wirkliche Verbrechen irgendwie nachzugehen, von denen es in Berlin, soweit ich weiß, so einige zu geben haben scheint. Also, ne, wir hören ja diese ganzen Dinge von wegen im Wedding, ist das mit der Briefzustellung schon ein Riesenproblem oder lauter so Sachen. Und da beschäftigt man sich mit Ricarda Lang ist dick, als ob daran die Demokratie jetzt scheitert. Und das liegt halt an diesem ganzen Klima, was wir hier erzeugt haben, mit diesen ganzen NGOs, die wir uns hier hochzüchten, diesen ganzen Republikas seit Jahren und diesen ganzen Diskussionen, die da in eine Richtung ingeniert werden, entgegen jedem, jeder objektiven Wahrheit, allem, was eigentlich so ist, ne? Zurück zu dem Ruth Koopmans-Ding mit Thilo Jung bei der Migrationsgeschichte, das ist hier das Ding mit der ganzen Gesellschaftspolitik. Es wird unendlich viel investiert in irgendwelche Nichtigkeiten, die auch einfach ein Journalist mit abarbeiten kann, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Und da brauchen wir keine NGOs für und Leute, die Netzwerkanalysen. Und das S übrigens steht ja auch für Strategie in diesem C-Mass, ne? Also diese Leute halten sich für politische Strategieausarbeiter und kriegen da sicherlich auch irgendwelche Förderungen für. Und das mit so einem halbgaren Kram und so einem verschwörerischen Zusammendenken von allem möglichen Zeug. Ja, richtig ätzend. Ja, finde ich auch. Damit Miro und sein Kumpel sie auswerten können, oder? Nee, nochmal, ich werde es so lesen wieder. Oh ja, unter anderem. Ja, ne, was wird gemacht? Das, was gesagt wird, was natürlich nicht gemacht wird. Also das, von dem gesagt wird, dass es nicht gemacht wird. Ja, Europol will Chatkontrolle Daten unbegrenzt sammeln. Na, hier haben die von Netzpolitik mal wieder ein paar Sachen ausgegraben. Ne? Das ist ja die Seite der Medaille, die dann noch einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt, dass sie zumindest ansatzweise versuchen, dich dagegen zu stemmen, journalistisch, gegen diese ganzen Sachen. Ich meine, das ist, hier geht es wieder um die Chatkontrolle, kurz gesagt, so ja, mit der Rechtfertigung, dass man ja kinderpornografische Inhalte verhindern muss, werden Datenbanken aufgebaut, wo Daten gesammelt werden, um einen Positiv- und Negativabgleich zu machen. Mittlerweile ist tatsächlich sogar geplant, Sachen zu scannen, also quasi Daten von Privatpersonen in diese Datenbank aufzunehmen, ohne dass sie es unbedingt wissen, um Negativbeispiele für nicht kinderpornografisches Material zu haben. Da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, um was für Bilder es da geht. Ja, genau. So, da wird jetzt so eine zentrale, so, es soll Datenbanken mit Indikatoren für sexuellen Kindermissbrauch im Internet einrichten, pflegen und betreiben, die Anbieter nutzen müssen, um ihren Aufdeckungspflichten nachzukommen. Ne, das ist ein neues EU-Zentrum, das EU-Zentrum zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ich meine, das ist alles klar, dass das jetzt passiert, ja. Aber wer hat einen Zugriff auf diese Datenbank? Und was kommt alles in diese Datenbank rein? Ja, Europol hat da mal den Bedarf angemeldet und im Endeffekt, alles an Daten, was möglich ist. Ja, es gibt auch andere Kriminalitätsbereiche, die von der Aufdeckung profitieren würden, diese sollen ebenfalls ins Gesetz geschrieben werden. Das heißt, Europol hat gesagt, wir wollen noch mehr Daten haben. Das wäre schön, wenn er das da reinschreibt. Und es wäre auch schön, wenn er reinschreiben wird, dass es nicht nur um die Bekämpfung von Kinderpornografie geht, weil es gibt ja auch andere Kriminalitätsfälle, für die wir diese schöne Datenbank benutzen könnten. So, und was passiert dann? In diesem EU-Zentrum werden auch Meldungen gesammelt. Die werden dann mit der Datenbank abgeglichen und alle Meldungen, die nicht in Anführungszeichen offensichtlich unbegründet sind, werden an Europol und an nationale Strafverfolgungsbehörden übermittelt und die müssen sich dann damit beschäftigen. So, ja, also da wird auch wieder viel Bürokratiearbeit aufgetürmt. Es gibt einige Bedenken. Falsche Ergebnisse könnten zu Grundrechts, also falsche, es gibt auch KI-gestützte Überprüfungen, ist das jetzt kinderpornografisches Material oder nicht, was dann diesen Prozess teilweise anstößt. Also quasi, die KI sagt, das Bild, was dort gescannt wurde, auf deinem Endgerät dass dieses Bild könnte theoretisch kinderpornografisches Material sein. Das können wir nicht ausschließen. Deswegen wird das jetzt an die nationalen Strafverfolgungsbehörden geleitet und die müssen ermitteln. Soweit ist diese ganze Gesetzessache jetzt schon durchgekommen. Also das wird auch in der Endversion drinstehen. Es gibt ja noch keine Endversion von dieser ganzen Chat-Kontrolle-Sache. Also wie gesagt, Gesetz zur Bekämpfung von kinderpornografischen Inhalten im Internet. Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. So, das ist das. Der Name des Gesetzes. Das ist noch nicht komplett fertig, aber es wird halt immer mehr Bedarf angemeldet. Am Anfang hieß es so, nein, diese Verschlüsselungen, die werden wir nicht umgehen, wir werden andere Wege finden, nein, wir machen keine zentrale Datenbank, nein, diese Datenbank werden nicht irgendwelche Negativabgleiche eingefügt und nur zielgerichtet wird Zugriff auf diese Datenbank erlaubt sein. Ja, also wie es so schön ist, ne? Am Anfang wird gesagt, wir machen das, macht euch keine Sorgen, wir machen das, dass niemand gefährdet wird, dass alle Rechte von allen immer gewährleistet sein werden und im Endeffekt wird dabei rumkommen, eine Datenbank von allen Materialien, die irgendeine Behörde, Strafverfolgungsbehörde von euren Geräten einscannen darf, wann auch immer, wie kommen die an diese Daten, kann ja nur durch irgendwelche Staatstrojaner oder sowas erfolgen. Oder über Backdoors in den Apps von den Unternehmen, die dann gezwungen werden, das zu machen. Und es wird halt nicht nur, es wird für alle möglichen Strafverfolgungsziele freigegeben werden. So, also. Ja, ich meine, kann man nur noch frustriert sagen, ne? Ist schön, dass wenigstens Netzpolitik da noch gegen schreibt. Viele Verbände sagen, das ist aber ganz schlimm. Ne, Juristenverbände, IT-Verbände, Menschenrechtsorganisationen, alle sagen, das geht ja immer gar nicht, aber ja, es wird trotzdem durchkommen. Ja, und nicht mal in der abgespeckten Version, mit der wir ganz angefangen haben, nein, immer mehr Leute, die melden ihre Ansprüche an, ne, und das war jetzt Europol. Ne, das sind die auch alles öffentlich kommunizieren, ne, was ist mit den ganzen Geheimdiensten? Gut, da muss man jetzt natürlich davon ausgehen, dass die Geheimdienste nicht schon längst Systeme haben, um an diese ganzen Daten sowieso zu kommen. Ne? Aber ja. Ja, das auch. Und auf jeden Fall werden neue Regeln, werden immer neue Mitarbeiter auch benötigt. Ne? Tja, Snowden lässt grüßen. Ja, Kontrollaufgaben gemacht werden müssen. Und so ist es in Deutschland auch. Deswegen ist das Jobwunder, das angeblich existiert, hier ein trügerisches, schreibt die Welt, beziehungsweise der Herr Detmers. Und die Wirtschaft, die normale, würde schon ziemlich viele Arbeitskräfte mittlerweile freisetzen. Aber der Staat nimmt die noch auf zu einem großen Teil. Zumindest zahlenmäßig ergibt sich da irgendwie ein nicht so schlechtes Bild. Ja, aber es ist eben trügerisch und im Prinzip auch teuer, weil Beamte ja auch den Staat kein Geld kosten im Endeffekt. Wo man sich nur wundern kann, weil wir doch im Zeitalter der Digitalisierung leben und da irgendwie Arbeitsplätze wegfallen müssten durch oder so. War es nicht irgendwie die Sorge immer, dass da die Arbeitsplätze wegfallen? Und die Verwaltungsarbeitsplätze erst recht, dass das alles irgendwie von Computern irgendwie gemacht wird oder so. Das klappt alles nicht, ne? Ja wahrscheinlich haben wir noch zu viele Faxgeräte rumstehen. Bitte? Ja? Gegen Nepotismus ist kein Kraut gewachsen. Ja, habe ich jetzt gerade nicht am Schirm. Was war Nepotismus? Ja, also Vetternwirtschaft. Achso, das ist ja okay. Dagegen, ne, man muss für die Leute, das ist ja auch eine Rolle, mehr Posten und Pöstchen schaffen. Ja. Und so, ne? Deswegen gibt es auch die Beförderung dann kurz vor der Rente nochmal, ne? Ja, wenn es nicht so viele Beamte geben würde, würde ja keiner mehr die SPD wählen. Das ist ja auch richtig, ja. Ja, genau. Die Pensionen bleiben unangetastet. Oh, das Warum habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen gerade, aber ich denke mal, es ist schon schlecht genug, dass die eben immer unangetastet bleiben. Und der schlechteste Effekt davon war ja im Prinzip die Hartz-IV-Einführung, wo die Löhne auch real gesunken sind, aber eben die Pensionen nicht, woraus sich dann im Endeffekt auch höhere Alterssicherungen ergeben und auch dauerhaft eben höhere Kosten. So, ne? Und die Pensionen, klar, die kannst du natürlich im Nachhinein nicht kürzen, aber es sind auch keinerlei Reformen in Sicht, dass man zum Beispiel das mit dem mit der Berechnungsgrundlage vom letzten Monat oder vom letzten Gehalt da vielleicht mal ändert, denn bei den Arbeitnehmern ist es ja so, dass da so ein Durchschnitt seines Arbeitslebens oder so angenommen wird. Das ist ja sowieso irgendwie alleine schon von der Kaufkraftentwicklung her ein bisschen sehr anders. Sodass sich da entsprechende Zahlen ergeben, auch heute, dass sie dann schon ungefähr dreimal so viel rauskriegen wie ein Durchschnittsarbeitnehmer im Alter eben. Ja, und das müsste der Staat alleine aus Gerechtigkeitsgründen mal ändern. Ne? Sozialer Sprengstoff heißt es hier völlig zu Recht. Ne? Ja, soziale Härtenebene. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also, ja. Zitieren Sie hier natürlich irgendwelche Linksparteileute, die dann alle natürlich sofort sagen, wir brauchen Rente für alle. Ne? Also den großen Topf, wo der Millionär einzahlt, der nie was da irgendwie dann rauskriegt. Aber wenn wirklich alle das gleiche Geld kriegen, dann weiß man eben auch, wie viel Geld am Markt ist, und dann ist auch keine wirtschaftliche Überraschung mehr möglich. So. Also das ist auch Käse sowas. Weiß nicht. Ach ja, bevor das zusammengeführt wird, gibt es wahrscheinlich eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige oder so. Das ist ja noch ein Zwischenschritt, den die noch nicht... Ja, das gehört ja damit zu. Ne? Wieso? Ja, ich sag ja, die wollen ja halt eine Rente für alle. Achso, ja, okay, das gehört dann auch. Ja, stimmt. Okay. Tja, ja, die DNA der Wissenschaft verteidigen. Ach ja, hier haben wir mal wieder einen Artikel vom Sturmgeschütz unserer Demokratie, Bettina Stark-Watzinger. Ne, für die Leute, die nicht kennen sollen, das ist unsere Bildungs- und Forschungsministerin. FDP. Ja, die sagt hier schöne Sachen, teilweise etwas komische Sachen. Ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Die Angriffe auf die Prinzipien der Wissenschaftsforschung und Lehrfreiheit kommen aus mehreren Richtungen. Schon lange wollen Tierrechtsaktivisten und Gentechnikgegner Forschungsmöglichkeiten umfassend einschränken und schrecken dabei auch vor Drohungen gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Sachbeschädigungen nicht zurück. Die radikale Rechte möchte den Hochschulen ganze Fächer oder Vorlesungsreihen verbieten und stellt in den Parlamenten ungeniert Anträge, mit denen die Förderung von Wissenschaft an ihre politischen Vorgaben geknüpft werden soll. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die hiermit meint. Gender? Aber ehrlich, das könnte man vielleicht mal mit einem Beispiel unterlegen oder so, diese Behauptung, diese weitreichende. Krass. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, sie wollte einfach nur sagen, ja, rechts und links sind gleich schlimm oder so. Und deswegen hat sie das gesagt. Mir fällt jetzt gerade nicht so genau ein, was sie genau meint. Mit denen die Förderung von Wissenschaft an ihre politischen Vorgaben geknüpft werden soll. Die radikale Rechte macht das. Ich sehe eher, dass die Linke das macht. Aber gut, das ist zwar mit den Prinzipien unserer Verfassung nicht übereinzubringen und würde von den Gerichten gestoppt werden. Die Botschaft in Richtung der Wissenschaft ist allerdings klar. Sucht euch lieber andere Forschungsthemen, sonst wird es ungemütlich. Also wie gesagt, die radikale Rechte möchte den Hochschulen ganze Fächer oder Vorlesungsreihen verbieten. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf die anspielt, aber nehmen wir es mal so. Gender hier, Genderwissenschaften und Soziologie, Geschlechtersoziologie. Wäre jetzt das Einzige, was mir wirklich da einfallen würde. Ja. Ich meine... Ja, das würde nicht schon die radikale Rechte verbieten, das würde ich auch verbieten. Also Gender. Ja, vielleicht auch irgendwie sowas wie. Also wie gesagt, warum. Chris, du bist vielleicht die radikale Rechte, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Dame tickt, ja. Vielleicht wollte sie einfach nur, dachte sie, okay, ich kann nicht nur auf links, mich über links beschweren, ich muss auch was gegen rechts sagen, sonst was auch immer. Im nächsten Satz sagt sie dann nämlich, genau diese Botschaft senden auch linke Gruppen, die mit wissenschaftsfernen und feindlichen Begründungen Kampagnen gegen ihnen nicht genehme Themenschwerpunkte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fahren. Also nochmal, welche radikale Rechte möchte den Hochschulen ganze Fächer oder Vorlesungsreihen verbieten? Und stellt in den Parlamenten ungeniert Anträge, mit denen die Förderung von Wissenschaft an ihre politischen Vorgaben geknüpft werden soll. Was ist damit gemeint? Ich verstehe es einfach nicht. Alles, was die AfD jemals zu Gender blabla gesagt hat. Ja gut. Aber ja, was ja stimmt. So. Nicht-Dozentinnen und Dozenten mit einer abweichenden wissenschaftlichen Meinung sind an deutschen Hochschulen fehl am Platz, sondern diejenigen, die in einer wissenschaftlichen Veranstaltung auf Triggerwarnung warten, eine andere Meinung zu artikulieren, die Lehrmeinung mit guten Argumenten in Frage zu stellen oder eine gut begründete Alternativmeinung vorzutragen, all das muss nicht nur möglich sein, es muss vielmehr wieder als das verstanden werden, was es ist, die DNA der Wissenschaft. In den USA, Großbritannien und anderen Ländern lässt sich bereits seit einiger Zeit die Tendenz beobachten, dass die Universitäten zu einem Raum eingeschränkter Diskursräume werden. Da würde ich sagen, hier eigentlich auch. Hat sie das nicht vorhin selber gesagt, dass es so ist? Aber gut, nein, in den USA und England, ja. Das ist ein schlechtes Zeichen für jede liberale Demokratie. Gingen doch Impulse für Liberalisierung und damit gesellschaftlichen Fortschritt immer wieder von Hochschulen aus. Ja, jetzt gehen ganz andere Impulse von da aus, ne? Uns muss klar sein, dass wir uns nicht zwischen zwei autoritären Ansätzen von rechts und links entscheiden müssen, sondern dass es zwischen diesen auch heute noch den freiheitlichen Ansatz gibt, den es im Sinne des Wissenschaftsstandorts zu verteidigen gilt. Ach ja, hehre Worte. Denn machen wir uns nichts vor, wird dieser Kampf an den Hochschulen verloren, wird zweierlei ganz sicher geschehen. Der Erkenntnisgewinn als Motor gesellschaftlicher Entwicklung und Kernziel der Wissenschaft wird eingeschränkt werden. Und die Freiheit wird ausgehend von den Hochschulen auch an anderen Stellen zunehmend unter Druck geraten. Hochschulen würden so von einem Quell der Freiheit zu einem der Unfreiheit. Ja, ja, aber warum schreibt ihr das hier im Konjunktiv? Die Entwicklung sehen wir doch. Reden wir jede Woche drüber. Naja, weil die Rechten doch noch nicht damit durchgekommen sind mit ihren Änderungen. Mhm. Ja, also. Das andere ist ja nur ein bisschen übertrieben, eventuell, aber so, wenn wir genauer drüber nachdenken, brauchen wir das eigentlich schon zu 100%. Ne? Also, tja, Gerechtigkeit, gut. Soziale Gerechtigkeit, ja, gut. Gendergerechtigkeit. Mhm. Ja, also gut, danke, liebe Frau Bettina Stark-Watzinger, unsere Bildungs- und Forschungsministerin. Hat man auch mal was von ihr gehört? Ja, hehre Worte, aber tja. Und seltsamerweise, warum hinter einer Paywall dieser Artikel? Im Archiv natürlich lesbar, frei für alle, ne? Aber warum hinter einer Paywall? Ja, vielleicht einfach nur, weil er schon ein paar Tage alt ist oder so. Vielleicht kommen denn die Sachen ja nach ein paar Stunden prinzipiell hinter die Paywall bei denen, weiß ich nicht. Tja, ja. Ja, kleiner Zwischenruf. Ja, wie gesagt, warum der Konjunktiv? Es ist doch schon das, was passiert. Und dazu passt jetzt hier der nächste Artikel vom Wall Street Journal. Das ist eine Gruppe von Leuten, die halt wissenschaftliche Papers analysieren und sehr viele halt schon debunked haben. Die haben mittlerweile so viele Sachen quasi hervorgetan, dass die halt jetzt auch durch die Medien rumgereicht werden, hier jetzt vom Wall Street Journal mal, ja. Es geht im Endeffekt darum, dass die Tausende von Papers mittlerweile debunked haben. Alleine diese Gruppe um diese drei Leute hier, ja. Also schwer ist es anscheinend nicht, das zu tun. Es machen halt nur wenige Leute und die ganzen Strukturen sind ja so korrupt, dass tausende Papers dauernd durchrutschen. Und keinen interessiert's. Ja, einfach nur als kleiner Zwischenruf nochmal, das ganze Peer-Review-Prozess funktioniert einfach nicht mehr so wirklich. Ja, wir gibt es auch bestimmt die Grenzen, an die sich hier halten müssen oder so. Die können zwar inhaltlich natürlich prüfen, aber es geht vornehmlich darum, dass die äußeren Rahmenbedingungen bei den Dingern richtig sind und so weiter. Schriftart, Abstand und was weiß ich. Ja, ja, also die ganze Methodik, da hatte ich ja schon mal gesprochen, ja. Ne? KI generiert, Schriftart, Quellen, Doppelungen, ne? Also die können einfach mit technischen Mitteln die Sachen überprüfen und sehen direkt ein paar Punkte, wo die sagen, okay, das sind so die Hinweise, dass es halt schlecht ist und dann gucken wir uns das mal genauer an und dann ist es in der Regel. Ja, und statistisch gesehen ist es so, 5.500 peer-reviewed Papers mussten 2022 zurückgezogen werden. Verglichen 20 Jahre vor, 2002 waren es 119. So, natürlich sind sehr viel mehr Papers publiziert worden und wurden peer-reviewed, aber trotzdem ist das eine Zahl, die doch teilweise erschreckend ist. Ja, also der wissenschaftliche Betrieb ist, ja, man kann sich leider nicht mehr wirklich drauf verlassen. Ja, es ist zu viel Politik, zu viel Marketing auch von Firmen, die damit Geld verdienen wollen. Und gewisse Universitäten, die halt ihren Ruf zu verteidigen haben. Ne? Wie viel wird publiziert? Ja, früher ging es noch um Klasse, heute geht es nur noch um Masse. Und in der Masse, da leidet halt leider immer die Qualität. Naja. Wissenschaft, war eine gute Idee. Das heißt, die Wissenschaftsergebnisse von 20 Jahren sind zuverlässiger als die heute, oder ist es nur, dass die nicht überprüft wurden damals, beziehungsweise heute auch nicht überprüft werden, weil die schon so alt sind oder so? Nun, also einerseits ist es einfacher, die Sachen heute zu fälschen oder hinzubiegen als damals, weil mehr Tools zur Verfügung stehen, weil man eine größere Datenbasis hat, weil man sich ja auch auf mehr Sachen berufen kann. Ich glaube, es ist eine Kombination zwischen, es ist einfacher geworden, die Sachen herzustellen und die Korruption ist einfach gewachsen. Ich wollte eigentlich hauptsächlich wissen, ob die drei Jungs da jetzt auch Sachen von früher eben nochmal prüfen oder ob die eben eher auch so den aktuellen. Die machen aktuelle Sachen. Die haben eine NGO gegründet, holen jetzt auch Spendengelder rein, dass sie halt mit mehreren Forschungsgruppen das noch ausweiten können. Und Also ich glaube, die Ergebnisse von früher werden ja teilweise automatisch damit geprüft, wenn die sich darauf berufen oder so. Ne? Also ich meine, bei so einer Sache besteht da natürlich auch immer die Gefahr, dass da selektiv Sachen geprüft werden und dass da auch eine gewisse politische oder wirtschaftliche Hintergrund besteht, dass halt nur gewisse Dinge sich angeguckt werden und andere Sachen nicht. So, deswegen will ich die jetzt nicht in den Himmel loben, aber es ist schon sehr sinnvoll, was sie machen. Prinzipiell eine gute Idee, ja. Ich sollte mich entmuten. Das Gegenteil von was Sinnvolles machen ist meistens das World Economic Forum. Hier hat Mariana Mazzucato gesprochen, ihres Zeichens Agenda Contributor. That's also, of course, true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation and globally. Did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. You know, climate. Also sie hat halt gesagt, ne, also haben wir das geschafft, den Leuten klarzumachen, wie wichtig Covid ist und wie wichtig es ist, praktisch sich auf die Veränderungen einzustimmen, die das mit sich bringen. Nee, das haben wir leider nicht geschafft. Haben wir es geschafft, alle Leute zu impfen? Nee, das haben wir leider nicht geschafft. Aber mit Wasser wird es jetzt anders. Wasser betrifft Leute halt auch direkt, ne? Das versteht jeder. Wasser, da kriegen wir die Leute jetzt mit. Lass sie mal weiterreden. Climate change is a bit abstract. Some people understand it really well. Some understand it a bit. Some just don't understand it. Water. Every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Schaffen wir es mit Wasser, den Leuten das große Gute näher zu bringen? Unser großes Ziel, schaffen wir das mit Wasser? Weil das hat ja überhaupt nicht funktioniert mit Klimawandel, weil Klimawandel ist zu abstrakt. Wunderschön finde ich auch. Viele Leute verstehen ihn, viele Leute verstehen ihn nicht so gut und viele Leute verstehen ihn gar nicht. Sehr aussagekräftiger Satz. Ne? Aber das ist ja alles zu abstrakt, aber jedes Kind weiß, was ist, wenn man kein Wasser hat. Ne? Wir können schon mal abwarten, woher wird der Push kommen? Ne? Ich meine, wir haben ja Teile von dem Push schon gesehen, als sie jetzt schon mal versucht haben, uns eine Dürre herzureden. Sie sind ein bisschen stiller geworden, seit es halt wie bekloppt geregnet hat. Aber das würde mich nicht wundern, wenn das schon erste Ausläufer von dem waren, was diese Frau da gerade gesagt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die nächste Sau ist, die durch Dorf geht. Ja, es kann sein, aber ich glaube trotzdem, dass die Leute weiterhin auf ihre Portemonnaies achten werden und sagen, ja, nun, wenn es dann erst recht nicht, wenn es sogar nicht hilft, sozusagen. Ich glaube, die sind eher Leben oder so halt, ne? Diese Leute sind eher so ähnlich wie die Grünen, weißt du? So, vielleicht haben wir das letzte Mal noch nicht genug vermittelt, dass wir Sozialismus brauchen. Wir müssen den Kommunismus den Leuten noch mal näher bringen. Vielleicht so eine Tür-zu-Tür-Aktion oder so. Wir brauchen mal einen Trick, ja. Das sind Verkäufer. World Economic Forum. Die haben nicht unser Gutes im Sinn oder den Planeten oder irgendwas. Die wollen was verkaufen. Die wollen, dass die Leute, die jetzt schon Geld haben, am Ende nicht nur alles Geld haben, sondern halt auch die Macht über den Rest der Menschen auf dem Planeten. Juhu, wir werden alle sterben. Juhu. Scientists reveal the day the earth will face a mass extinction that wipes out all humans. Ist das nicht schon in ein, zwei Jahren oder sowas? Das sagt doch die letzte Generation. Ja, nee, hier haben wir eine Forschungsreihe. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Es geht im Endeffekt darum, was passiert mit unserem Planeten über die nächsten 250 Millionen Jahre. Interessant, nicht wahr? Also in 250 Millionen Jahren wird der Planet sich so verändert haben, dass die Durchschnittstemperatur zwischen 40 und 70 Grad liegen wird. Und das wird einfach zu heiß sein, dass normale Säugetiere auf der Erde leben können. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen runterscrollen. Da ist gleich, da ist so ein Bild bei 10% ungefähr. Ja, in den nächsten 250 Millionen Jahren wird durch die tektonischen Platten wird sich ein neuer Superkontinent bilden. Der Pangaea Ultima. Da gibt es ein Bild, wie dieser Kontinent aussehen würde. Ja, links sehen wir, wie die Erde heute aussieht. Rechts, wie dieser neue Kontinent aussehen würde. Und ja, also diese Forschungsreihe, die läuft schon seit ein paar Jahren. Und im Endeffekt geht es darum, ja, die CO2, das CO2 in der Atmosphäre wird sich bis zu dem Zeitpunkt verdoppelt haben. Und jetzt haben sie noch gesagt, okay, allerdings gehen wir in unseren ganzen Modellberechnungen noch gar nicht davon aus, was durch die ganze Verbrennung von fossilen Energieträgern noch zusätzlich an CO2 in die Atmosphäre geht. Und das Ganze ist einerseits ein Gedankenspiel, ja, eine wissenschaftliche Projektion, eine Überprüfung von Computermodellen und sowas. Aber tatsächlich ist es ja so, dass sogar aus solchen Studien dann quasi rausgeneriert wird, so, das zeigt, dass wir jetzt schon anfangen müssen, sonst wird es ganz schlimm in 250 Millionen Jahren. Ja, also wir werden alle sterben in 250 Millionen Jahren. Ja. Besser schnell in Sozialismus ein. Hoffentlich hat der Lauterbach schon einen Hitzeschutzplan für da entwickelt. Ja. Oh, jetzt wird's cool. Underground Climate Change. Ja, das ist der coole Klimawandel, ne? Der im Underground passiert. Ja, hier geht es im Endeffekt um die Hitzeentwicklung durch Bodenversiegelung, Städte. Ja, man weiß es ja, wo Städte sind, da steigt die durchschnittliche Temperatur aufgrund der Tätigkeit der Menschen, Hitzeentwicklung durch Motoren, Elektronik, Bodenversiegelung und so weiter und so fort. Und das hieß früher der Urban Heat Island Effekt, also der Stadt-Hitze-Insel-Effekt. Aber nein, jetzt ist es Underground Climate Change, weil durch diese Verstädterung steigt die Temperatur unterhalb der Erde ja und dadurch deformieren sich die Strukturen im Untergrund. Also wir kennen das alles, nur das ist jetzt Underground Climate Change. Müsst ihr euch nur an den neuen Begriff gewöhnen. Das wollte ich nur euch kurz als Nachrichtenflash sagen. Nicht, dass ihr bald was Falsches sagt. Nicht, dass ihr sagt, so, ja, das ist der Hitzeinsel-Effekt der Stadt. Nein, nein, nein, das ist Underground Climate Change. So. I'm changing deeper underground. Genau. Also da kann man wenigstens nicht drüber streiten, ob er menschengemacht ist oder nicht. Das ist da eindeutig. Ja, nur über die Begrifflichkeit kann man sich streiten. Ne? Soziale Ignoranz mit Profilbild, mit Symbolbild, finde ich gut. Verursachen denn Begräbnisse auch? Und dann kommt Climate Change. Weil die Leichen geben ja dann CO2 frei. Ja, du meinst die ganzen Leute, die in ihren Gräbern rotieren, die setzen auch Energie frei. Das ist natürlich auch nochmal, da wird ja auch Reibungshitze entstehen, zumindest irgendwie. Ja. Aber ja, soziale Ignoranz mit dem Boden. X-Ray Engaged, muss ich kurz nennen. Ich hatte damals Need for Climate Change Underground 1 und 2 auf dem GameCube. Die habe ich auch mal gern gespielt. Entschuldigung. Der ist auch gut. Der Erdkern ist komplett überhitzt. Finde ich auch gut. Ja, komm. Robert. Das Wer hat den Robert Mammon mitgebracht? Glaube ich. Kein Mammon. Ja, also im Endeffekt ist es halt nur die alte Leier. Das wäre diese Umverteilung, die wir ja brauchen, weil wir ja unsere Gesellschaft umwälzen müssen, noch nicht so in der Schärfe haben, wie wir sie eigentlich brauchen. Das ist im Endeffekt der Artikel. Das Klimageld soll die Kosten der Transformation gerechter verteilen. Oh ja. Die EU wagt mit dem CO2-Grenzausgleich ein tolles Großexperiment. Aber die können doch schon die normalen Grenzen nicht vernünftig überwachen. Ja. Was sagt Frontex dazu? Die brauchen ja direkt neue Patrouillenboote. Das war auch vom Mammon. Von Mammon, ja. Ja, im Endeffekt, was ja Sinn macht und was sie ja eigentlich hier auch schreiben, ist, wenn wir uns halt selber irgendwelche CO2-Handel auferlegen, dann binden wir uns damit ja ein größeres Gewicht an die Beine als den Leuten, die ihre Sachen zu uns exportieren. Und deswegen will man natürlich sich von denen das Geld auch holen. Und man kritisiert hier aber, wie das gemacht wird und meint, dass das dann quasi auch für Privatpersonen irgendwie hohe bürokratischen Aufwand irgendwie erzeugen sollte, auf eine Art und Weise, die hier aber nicht näher beschrieben wird. Es wird nur gesagt, dass das wohl ein Bürokratiemonster wäre und natürlich die anderen Länder auch eher mit Argwohn irgendwie darauf schauen, was wir hier tun und das natürlich nicht so viel Bock drauf haben. Aber ja, mal gucken. CO2-Grenzausgleich. Ein tollkühnes Gruß. Mit der schönen Abkürzung CBAM. CBAM. Ja. Tischer. Das war, glaube ich, nicht von Mammon. War es nicht von Price? Ja, genau, das war von mir. Ja, E-Fuels. Ja, es gibt ja nicht nur Wasserstoff und Solarenergie und Windenergie, sondern es gibt ja auch synthetische E-Fuels. Ja, es gibt zum Beispiel Green Kerosene. Ne? Also das ist ähnlich wie beim Wasserstoff. Ne? Es gibt grünen, roten, was auch immer. Das ist im Endeffekt ein synthetischer Stoff, der in einem sehr aufwendigen und extrem energieintensiven Verfahren aus CO2 und Wasser ein synthetisches Öl macht, was man dann zu Kerosin weiterverarbeiten kann. Oder zu einem Kerosinersatzstoff. Und Lufthansa hat halt gesagt, okay, wir versuchen so viel wie möglich unseres Kraftstoffverbrauchs auf dieses E-Kerosin umzuswitchen. Das ist derzeit 0,2% des Verbrauchs der Flotte, also noch nicht sehr viel. Liegt daran, dass es ziemlich teuer ist. Liegt aber auch daran, dass es derzeit nicht in den Mengen hergestellt werden kann, weil einfach die Kapazität nicht zur Verfügung stellen. Und wenn es denn tatsächlich gemacht werden sollte, wie es man sie aus der Headline schon sieht, ungefähr die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs, also 34 Megawatt Terawatt, Verzeihung, würden pro Jahr benötigt, würden benötigt werden, um das Ganze herzustellen, wenn man es in Deutschland machen würde. So, und grün wäre das Ganze natürlich nur, wenn man es mit Solar- und Windenergie macht oder Kernenergie. Dann wäre es allerdings roter E-Kerosin und nicht grüner E-Kerosin. Und ja, hört sich nach einem realistischen Ziel an, oder? Also, die Kugel Eis muss doch jeder überhaben, oder? Es ist wirklich hart an der Grenze für jede normal denkende Person, weil die Leute von der Lufthansa, die wissen, dass sie das nicht hinbekommen werden. Darum sagt der das ja auch. Aber sie gehen den Weg trotzdem weiter, weil es sich gut anhört. Und weil sie ja sagen können, ey, wir haben es ja versucht, ne, und Nee, Price, ich glaube, das, was du sagst, stimmt gar nicht. Das habe ich nämlich im nächsten Tab, da kommt der renommierte Wirtschaftswissenschaftler, mit dem du ja wohl nicht dich streiten wirst, nämlich der Herr Fletcher. Nein, mit dem streite ich mich nicht, sonst habe ich direkt einen Klager mal. Der sagt nämlich, Wirtschaft ist zu einem großen Teil Physik durchwollen. Nee, Psychologie. Ein erheblicher Schaden entsteht dadurch, dass unter anderem mächtige Wirtschaftslobbys, zum Beispiel Lufthansa, mit ihren Horrorszenarien und aggressiven Forderungen bewusst Ängste schüren. Diese Hashtag-Unsicherheit ist das größte Gift für Wirtschaft und Wohlstand. Da habt ihr es. Ja. Diese verdammten Wirtschaftslobby und ihre Angst- und Horrorszenarien, die hier sagen, unser Standort hier ist in Gefahr. Ne? Also diese dreckige Wirtschaftslobby, wie kommen die nur darauf? Wie können wir darauf ein Bild zu suggerieren, dass sich die Investitionen hier im Land nicht mehr lohnen? Davon haben die ja so viel, ne? Davon gewinnen die ja so viel. Das machen die garantiert nur, um uns zu schaden, diese scheußlichen Kapitalistenschweine. Ja, die Unternehmen machen die Wirtschaft in Deutschland kaputt, damit sie ins Ausland gehen können und dort billiger produzieren und hier teuer verkaufen können. Die produzieren doch gar alles nicht billiger Plan. Da. Die produzieren doch gar Plan. Nicht billiger. Das ist nur diese Unsicherheit. Das ist Gift. Das ist Gift, sage ich euch. Vor allen Dingen so geil. Ne? Also im Endeffekt, wenn man nicht das macht, was Herr Fratscher will, dann ist man schuld daran, dass das nicht geklappt hat, was Herr Fratscher will. Ja, ja, ich meine, Wirtschaft ist zu einem großen Teil Psychologie, ja, aber der Punkt ist der, das funktioniert nur, wenn es einen wirtschaftlichen Rahmen gibt, in dem sich alle bewegen unter den gleichen Regeln. Weil dann kann man die Marktsignale deuten. Ja, eben. Und das ist dann die Psychologie. Das ist ja die halbe Wahrheit. Das ist richtig. Aber sich einfach ein System ausdenken, so wie mit den E-Kerosin. Ach ja, wir können ja auf E-Kerosin umstellen. Dann müssen wir zwar rein rechnerisch so und so viel Strom dafür erzeugen, aber wir können uns das ja als langfristiges Ziel mal setzen und gehen mal den Weg und schauen, was passiert. Ja, das ist auch Psychologie, klar. Pathologie ist das. Psychopathologie. Jo, nächste. Ja, es ist so traurig, es gibt bestimmte Sachen, die sinnvoll wären, aber es werden ja nur so sinnlose Sachen gefördert. Nur so. Schlimm, ja. Ja, wie zum Beispiel die Wasserstoffwirtschaft oder wie sie das genannt haben. Ich glaube, das war ja vom Rechnungshof auch oder so. Auf jeden Fall Steuerzahlerbund. Okay. Die mahnen eben an, dass diese Wasserstoffsubventionen, die Deutschen ausschütten, innerhalb, ich weiß gar nicht, welchen Zeitraum, auf jeden Fall schon mal eine halbe Milliarde oder so insgesamt bisher. Und man plant eben auch noch mehr da reinzuhauen. Ja, obwohl das im Prinzip doch sinnlos ist. Ich weiß nicht so richtig, was das soll hier bei uns. Es wurde doch auch weitgehend ausgeredet, dass man da irgendwie drauf setzen soll, zumindest was Autos angeht oder so. War da nicht irgendwas, dass bei diesen ganzen Subventionen bis jetzt mehr Geld für die ganze Verwaltung und sowas ausgegeben wurde, als tatsächlich dann als Subvention bei den Leuten angekommen ist? Ja, da stand da jetzt nicht drin. Aber irgendwie nur 6% der gesamten Fördersummen sind tatsächlich in Wasserstoffautos umgesetzt worden. Also bei den Bürgern angekommen. Gut möglich. Ja, und jetzt wollen sie ja so andere Dinge machen, wie eben dann große Industrieanlagen auch umrüsten und so. Also ich habe ja gelesen, 2 Milliarden für den Ofen bei Thyssen, glaube ich, bei uns. Ne? Den neuen Wasserstoffofen. Ja, und dafür muss man aber viel Wasserstoff auch haben. Ne? Und der ist ja auch nicht kostenlos hergestellt. Der ist eben auch nicht konkurrenzfähig preislich hergestellt. Das ist ja eher so ein bisschen das Problem. Also, was wir damit machen, wie wir jetzt dann mit dem Wasserstoff, wie wir da irgendwie forschen oder so, das scheint irgendwie komplett sinnlos zu sein, sagt ihm jetzt der Steuerzahlerbund und hätte gerne die halbe Milliarde eingespart. Ja, finde ich nicht ganz falsch. Ich sehe das eben auch nicht so mit dem gangbaren Weg. Genau, weil ja zum Beispiel eben auch die Sachen immer ausfallen, die Sachen so technisch so empfindlich sind. Und hier in Wiesbaden, die haben irgendwie, glaube ich, weiß nicht, wie viele Busse waren das? 30 oder so, 30 Busse angeschafft. Noch für 40 Millionen Euro, meine ich. Auf Wasserstoffbasis, so schöne, moderne Busse. Die stehen jetzt aber alle im Hof, auf dem Hof. Weil es da irgendwie auch, glaube ich, mit der Wasserstoffladestation technische Probleme gab, die sie nicht gelöst bekommen. Ja, eben angeblich, weil ein Teil nicht lieferbar ist oder so. Aber auch schon ganz lange. Und deswegen haben sie jetzt sind sie jetzt zurück auf Dieselbusse gegangen. Es war ein sehr teurer Spaß. Die Hälfte von der Busflotte verkaufen sie jetzt an die Stadt Mainz, also über den Fluss rüber in dieselbe Stadt im Prinzip. Was die damit wollen, keine Ahnung, warum das da besser funktionieren soll, keine Ahnung. Na, in dem Fluss sammelt der Bus ein bisschen Wasserstoff auf und dann wird er schon gehen in Mainz. Es ist auf jeden Fall ein ganz krasses Experiment, wo im Prinzip kommunale Gelder verschleudert werden. Die Mainzer kaufen das, weil die haben nämlich Geld überstand in dem Artikel von der BioNTech-Ansiedlung da seiner Zeit. Müssen aber noch ihr ESG-Scoring verbessern wahrscheinlich. Ja, das hilft ja dann wahrscheinlich dabei. Ich glaube, der Witz ist, dass Wiesbaden halt Hessen ist und Mainz Rheinland-Pfalz. Und wahrscheinlich haben die da noch Förderprogramme, die es in Hessen nicht mehr gibt oder so. Ja, was mit den BioNTech-Milliarden könnte aber auch eine Rolle spielen. Ich habe mich darüber geärgert, bin dann, glaube ich, auch so ein bisschen darüber gestoßen, weil sie bei uns jetzt auch irgendwie Elektrobusse angeschafft haben, wo hier ja überall eigentlich nur Kohlestrom aus der Steckdose kommt. Und dann verkaufen sie einem das mit besserer Emission und so. Ja, sicher stoßen die in der Stadt, im Stadtverkehr jetzt keine Abgase aus. Aber Heidewitzka, ey, das ist doch nicht energetisch besser oder das ist doch nicht irgendwie fürs Klima besser. Das ist eine totaler Beschiss, das steht dann halt immer drauf, ne? Wir tun was für die Zukunft und tralala. Ja, es lohnt sich halt alles nicht. Blödsinn. Und in dem Fall mit Wasserstoff auch ordentliche Geldverschwendung halt. Ja, apropos Diesel. Der Thunderfoot hat hier nochmal wieder so ein Video über Elon Musk rausgehauen, wo alles nochmal miteinander, alles nochmal ausgebreitet wird. Die ganzen Klopper, die sich Elon so geleistet hat über die Jahre. Das ist echt unterhaltsam und auch ja, angesichts der Tatsache, dass er in Deutschland auch investiert hat und immer noch so ein gutes Standing hat bei dem ganzen Scheiß. Und hier haben wir zum Beispiel dieses Beispiel, wo hier Tesla sich damit rühmt, dass jetzt auch ein Train Shuttle, das bis zu 400 Personen da zur Tesla-Fabrik fährt in Berlin, da jetzt fährt und wie man auf diesem Bild ja auch schon sieht, na, was fehlt da bei dem Shuttle? Der runde Tunnel außenrum, das Vakuum. Zum Beispiel, ja, aber da fehlt noch was. Ja, die Stromleitung. Genau, ja, die Oberleitung ist Diesel. Die Stromleitung fehlt. Das ist nämlich eine Diesel-Lok, genau. Also eine Diesel-Lok, die da zum Tesla-Werk fährt. Und wie der Thunderfoot hier sagt, ist das auch einfach nur vom Berliner Netz haben die das da verlängert bis dahin. Also das ist einfach die S-Bahn halt, die dahin fährt. Ja. Und oder vielleicht Regiobahn. Wenn ja, für die großen Transporte gibt es eh noch keine vernünftige Lösung. Aber diese komische Beleuchtung hat Tesla auf jeden Fall dahingestellt und das zeigt das dann davon dir auch, das ist so das Elon Musk-Standard-Ding. Ich bohre irgendwelche bescheuerten Minitunnel, wo man nur Schritttempo fahren kann mit einem Elektroauto. Aber ich beleuchte die irgendwie futuristisch und alle Leute klatschen Beifall, was ich für ein unglaubliches. Ja, alle, die im Bahnhof stehen in Berlin, sagen dann, guck mal da, die Tesla-Station oder so, der Tesla-Gleis. Und das ist diese Scheiße hier halt eben auch. Train Shuttle, capable of moving 400 people. Ja, es ist ein riesen Fortschritt. Es ist einfach ein Diesel-Lok-betriebener Zug auf einem normalen Bahngleis, der auch ja, normalen Linienverkehr da fährt. Wenn du noch einen Wagen dranhängst, macht er vielleicht sogar 600 People. Ich meine, bei allem, was man positiv über einen Elon Musk feststellen kann, muss man halt sagen, ja, er ist ein teilweise windiger Geschäftsmann. Es wurde auch gerade gesagt, Zusammenfassung der Thunderfoot-Kritiken an Musk. zu wenig technische Innovationen, zu viel Marketing und Ankündigungen von Sachen, die niemals stattfinden. Das sind so die drei Punkte, wenn man es mal zusammenfassen würde. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts macht, aber die Sachen, die er dann erfolgreich macht, sind nicht unbedingt technische Innovationen, sondern ja, sind irgendwelche technischen enthalten, Sachen, die es schon immer gab. Und ich hatte immer noch Tunnelbohrfirma in Amerika gemacht und das als super innovativ, das hat noch nie jemand so gemacht, verkauft. Allerdings hat er nur eine Tunnelbohrtechnik in Amerika angewendet, die vorher nur in Europa benutzt wurde. So, also nichts Neues, aber mit viel Marketing teuer verkauft. Ja. Und immer schön mit Staatsknete natürlich. Subventionen, wo es nur geht, hat man ja beim Berliner Werk auch gesehen. Oder so eine Autoröhre da in Subventionen zu kriegen, ist aber auch schon eine Leistung. Ne? Ja, whatever, kommen wir mal zum CO2. International möchte man das offensichtlich mit dieser komischen Technik CCS, also das Absammeln von Schornsteinen und so weiter bei der Produktion, regeln, dass man das eben aus der Atmosphäre rausbekommt. Und Deutschland verweigert da die Unterschrift, weil bei uns ist es ja auch nicht nur unbeliebt oder ne, so, das ist ja auch nicht gestattet unbedingt. Und verweigern so die Unterschrift zu diesem, ja, ich sag mal fast Klimaclub, also es ist wohl ein größerer, ein Zusammenschluss von größeren Ländern, die sich hier dazu entschlossen haben. Ja, und die Deutschen, wie gesagt, irritieren dabei, oder steht dann halt auch da, irritieren dabei das Ausland, dass sie eine Weigerung zu dieser Technik aufbringen, die niemand versteht. Ja, und da muss man sagen, ist diese Diskussion offensichtlich in anderen Ländern irgendwie schon weiter oder so. Oder wenigstens anders gelaufen, ich weiß es nicht genau. Den Eindruck, dass bei uns eben sowas runtergehalten wird, niedrig gehalten wird. Aus politischen Gründen, warum auch immer. Irgendwie, ich weiß nicht, warum jetzt genau das nicht gemacht wird. Wir wollen eben lieber Windräder verkaufen. Ja, es ist eine politische Entscheidung. Die Argumentation ist wie folgt. Wir haben alte Technologien, aus denen wir aussteigen wollen. Beispielsweise, nehmen wir einfach mal Kohlekraftwerke. Jetzt können aber das fängt doch die Argumentation schon nicht an. Die Argumentation fängt doch bei CO2 an. Und wenn wir CO2 vermeiden, dann brauchen wir auch aus den Techniken nicht aussteigen. Das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, dass eben dieser ganze Umstieg damit wegfällt. Der Punkt ist der, wenn wir jetzt CO2-Abscheidungsdinger auf die dreckigen Kohlekraftwerke draufbauen, dann nehmen wir ja den Investitionsanreiz für erneuerbare Energien. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Argumentation, die da kommt. Dass sie sagen, irgendwie, ja, es hält den Umbau auf oder so. Ja, genau, es hält die Innovation auf und deswegen können wir diese Sachen, also wir können die alten Kohlekraftwerke nicht weiterlaufen lassen und das CO2 reduzieren mit diesen Techniken, weil dann würden wir die Kohlekraftwerke ja wieder attraktiv machen und die Energiewende würde sich verbinden. Aber eigentlich ist das gar nicht mal das Thema, sondern es geht nämlich dabei, bei dem Streit geht es im Prinzip nur um Emissionen, die sonst nicht vermeidbar sind. Das heißt, mit einem Kohlekraftwerk, das kannst du ersetzen durch irgendwie ein Windrad oder so, aber eben den Ofen bei Thyssen nicht so ohne weiteres oder andere Dinge, die eben wo man eben Kohle dann verbrennen muss oder sowas. Also, beziehungsweise sowas wie Betonproduktion noch und so, da fällt auch viel CO2 an, dass man sonst nicht vermeiden kann. Dann will man es eben direkt am Schornstein absammeln. Das soll erstmal für Kraftwerke oder so, das kommt erst hinterher. Es ging jetzt erstmal nur darum, ob man das nicht machen kann. Aber auch das möchte Deutschland offensichtlich nicht. Das irritiert eben das Ausland. Wenig nachvollziehbar und das müsste eigentlich ein bisschen mehr in der Diskussion. Ne? Ich weiß nicht mehr, vielleicht kommt da nochmal was die Woche. Aber es gibt auch viele andere Dinge zu besprechen in Deutschland. Tja, Realismus im Ausland herrscht eher Pragmatismus, ja. Wir haben ja ein europäisches Stromsystem. In diesem europäischen Stromsystem haben wir verschiedene Erzeuger- und Speichersysteme. Und es gibt europäische Pläne, wie in verschiedenen Ländern es Bausteine geben soll, dass wir in eine europaweite Energiewende zusteuern können, um CO2 zu sparen, um fossile Energieträger auszublenden. Eins dieser Teilprojekte war ein riesiges Batterieprojekt in Bulgarien. Da sollte quasi dann, wenn der Wind stark weht und die Sonne stark scheint und sehr viel Strom erzeugt wird, kostenloser Strom in Anführungszeichen, sollte dieser quasi in Bulgarien in riesigen Batterieparks gespeichert werden, um dann wieder ans Netz zurückgegeben zu werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint, der Wind nicht mehr weht. So, von diesen Projekten gibt es viele. Ja, dieses Projekt ist jetzt gecancelt worden, weil Bulgarien hat 4,5 Milliarden EU-Gelder bekommen für diese Energie, für diesen Energiewandel. 1,3 sind ausgezahlt worden. Aber gleichzeitig wurden Gelder gekürzt, Pandemiegelder in Höhe von 500 Millionen Euro von der Europäischen Union. Da hat man einfach gesagt, okay, wir benutzen jetzt diese Klimagelder, um das im Haushalt zu kompensieren, was da von der EU an weniger Geldern kommt. Und deswegen können wir diesen Batteriepark jetzt nicht refinanzieren. Und deswegen bauen wir den jetzt einfach nicht. Ja, interessant. Ne, es sind ja nicht kleine Summen, um die es hier geht. Ja, dass sie einfach sagen können, okay, wir kriegen jetzt 500 Millionen weniger von der Europäischen Union, deswegen nehmen wir jetzt einfach die 500 Millionen aus den Geldern und bauen jetzt einfach diesen Batteriepark nicht. Ja, ne, so macht das Sinn, europaweite Pläne zu machen für das Stromnetz, wie das funktioniert, ne, wenn alle sich dran halten. Die Ukraine ist ja übrigens auch Teil dieser europäischen Stromnetzstrategie. Und diese Stromnetzstrategie, die sieht ja vor, dass in der Ukraine bis zu 8 neue Atomkraftwerke gebaut werden, die dann ja Strom in das europäische Netz einspeisen sollen. Also dieser europäische Stromnetzplan ist schon sehr interessant. Aber absolut unübersichtlich, und wenn ich da mal wirklich eine gute Übersicht zu finde, kann ich die mal zeigen, aber es gibt halt immer nur so Einzelmeldungen, wo man sich das alles zusammenpuzzeln muss irgendwie. Ja, der digitale Euro, wieder eine Sache. Ja, wird anonym und braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Ja, das war ja eine der Leitlinien, die gesagt wird, wenn wir das einmachen, müssen wir darauf achten, dass es ein anonymisiertes System ist. Da wurde jetzt zurückgerudert, weil einfach gesagt wird, das ist technisch nicht umsetzbar und es ist wichtiger, das System zu implementieren, weil die Vorteile für die Bürger und die Unternehmen überwiegen. Und deswegen können wir das jetzt abwägen, und die Anonymität ist nicht so wichtig, wie dass wir das Zahlungssystem sicherstellen können. Und das war's schon. Ja. The ECB will not be a big brother in the crypto world and the data will not be at its disposal. Das gilt nicht mehr. Ja. In Belarusland hat man jetzt, so schreibt jedenfalls hier diese Seite gargadget.com, den Verkauf, die Herstellung, die Verwendung und sogar die Lagerung von jeglicher Art von Drohnen untersagt. Ich glaube irgendwie aus Angst, was Militärisches könnte dahinter stecken, oder wie war das hier nochmal? Ja, die Drohnen könnten an Unternehmen verkauft oder bei bestimmten Organisationen hinterlegt werden, aber es ist noch nicht klar, bei welchen, okay, wenn Vorschriften. Naja, die Leute lernen ja im Ukraine-Krieg gerade, wie man Drohnen halt als Guerilla-Waffe einsetzt. Vielleicht möchte da man in Belarusland lieber nicht der Bevölkerung diese Möglichkeit geben. Ja, das hat man da, also wie gesagt, wenn es denn stimmt, ich hatte jetzt eine Woche dann nochmal zu zwei Meldungen von ihm von der Seite gelesen, und die waren nicht ganz so glaubwürdig. So, das nehme ich mal alles irgendwie wenigstens im Bereich des Möglichen. Karabach. Ja, das Ende von Nagorno-Karabach, ja. Ist ja letzte Woche passiert. Nur kurz sagt ja, Nagorno-Karabach, also Bergkarabach, die umstrittene Region zwischen Armenien und Aserbaidschan. Im Endeffekt hat Aserbaidschan jetzt diese Region militärisch eingenommen. Blutlos ist die ganze Sache, also größtenteils unblutig ist die ganze Sache abgelaufen. Ein paar russische Militärbeobachter sind tatsächlich gestorben. Aber ja, die Regierung, die dort seit 25 Jahren das verwaltet hat, wurde aufgelöst. Mittlerweile sind 2/3 der Bevölkerung nach Armenien geflohen. Ja, also von 120.000, die da waren, sind über 100.000 schon in Armenien. Ach. Da würde man eine doofe Frage stellen. Die einen sind jetzt die Armenier und die anderen sind Karabachis oder was? Oder sind da keine zwei Gruppen in dem? Ist doch ein Konflikt. Es sind hauptsächlich Armenier. Ja, unter sich dann gegeneinander oder wie? Nee, das Land, diese Provinz wird ja von Aserbaidschan beansprucht. Ach so, okay. Ja, also völkerrechtlich Aserbaidschan gegen Armenien, so, ja. Völkerrechtlich ist sie Teil von Aserbaidschan. Aber wir haben hier halt wieder einen von den typischen Fällen, die halt gut waren in der Sowjetunion. Da hat man die Grenzlinien halt immer so gezogen, dass man immer schöne kleine Konfliktherde hat, die man dann kontrollieren kann. Und das ist halt wieder ein Teil von dieser Sowjet-Hinterlassenschaft. Dass halt ein Teil, wo halt sehr viele Armenier gewohnt haben, Aserbaidschan zugeschlagen wurde und das halt völkerrechtlich bis heute verbindlich ist. Dass Bergkarabach sich nicht unabhängig machen durfte, ist halt ein Politikum gewesen. Das wird ja weltweit unterschiedlich behandelt. Da kommen wir ja gleich zum genau gegenteiligen Fall. Aber de facto ist es halt so, dass die Weltgemeinschaft kein großes Interesse an der Unabhängigkeit von diesem Gebiet hatte. Zu wenig Sympathien mit Armenien hatte, die immer ein Fürsprecher dafür waren. Es war jetzt nicht so, dass Armenien gesagt hat, das soll Teil von Armenien sein, sondern die haben gesagt, wir unterstützen die Unabhängigkeit. Aserbaidschan hat gesagt, es ist Teil von Aserbaidschan. Ja, und hat jetzt zur Folge, wie gesagt, von 120.000 Menschen, die in diesem Gebiet gelebt haben, sind 100.000 weg. Unter anderen Bedingungen würde man da gewisse Worte für finden, Vertreibung oder sonstige Sachen, aber das ist alles in diesem Konflikt nicht politisch korrekt, das zu sagen. Ja, ne? Ethnic Cleansing, sagt hier Foreign Policy. Sieht ein bisschen nach Ethnic Cleansing aus, aber kann man so nicht wirklich sagen. Ja. Ja, ist passiert, sagen wir es mal so, gut, dass der große Konflikt da jetzt ausgeblieben ist. Ich meine, hunderttausend Leute, die das Land geflüchtet haben, ist immer noch besser als ein paar tausend Tote. Hört sich doof an, aber ja. Ich bin immer dafür, weniger Tote. Ja, Konflikt spitzt sich zu. Kosovos Regierung warnt, serbische Armee kommt aus drei Richtungen. Ja, ähnlich, ja, gut, ich meine, Kosovo hat sich ja unabhängig gemacht. Das wurde ja auch von der internationalen Gemeinschaft gefördert. Genauso gegenteilige Fall. Und da gab es jetzt einige Sachen. Da hat sich schon wieder was Neues ergeben. Was passiert ist, es gab einen Terroranschlag im Norden von Kosovo, der von einer serbischen Miliz durchgeführt wurde. Die Regierung hat sich von dieser Miliz quasi distanziert. Auch die Miliz hat gesagt, die Regierung wusste nichts von dem, was wir hier machen. Das Ganze wird international mehr oder weniger als eine serbische Geheimdienstorganisation gelesen, wo ein Konflikt gestartet werden sollte, der dann mit... Also es wird so interpretiert, dass der serbische Geheimdienst dort etwas starten wollte, was dann eine Rechtfertigung gewesen wäre, mit Militär in den Nordkosovo einzuziehen, um da für Frieden zu sorgen, wie auch immer man das sagen will. Die Militäreinheiten, die hatten auch schon Stellung bezogen an der Grenze zum Kosovo. Allerdings ist das Ganze heute zurückgepfiffen worden. Die Zentralregierung in Serbien hat die Truppen wieder zurückbeordert und die ganze Sache hat sich jetzt quasi im Nichts verlaufen. Eine sehr interessante Sache, da hätte es auch knallen können. Aber da wurde jetzt eine diplomatische Lösung auch wieder gefunden. Allerdings ist das ja auch ein Konflikt, der weiter am Schwelen ist. Seltsamerweise. Man sollte eigentlich auch denken, dass 20 Jahre später da mittlerweile ein bisschen Ruhe einkehrt, aber es sieht ja so aus, als ob da die ganze Sache wieder weiter eskalieren würde. Jetzt hatten wir eine Situation, wo es hätte knallen können. Und da ist es halt auch wieder eine Frage, gut, wenn, da haben wir wieder die Seite Serbien, Russland, Kosovo, NATO, Westeuropa und ja, Konfliktherde. Und es wird natürlich gesagt, so, oh, das ist ja die Strategie von Putin, dass es da zu einem Konflikt kommt. Ich sehe das eher so als Sache zwischen Serbien und Kosovo. Ob der Putin da so eine große Rolle bei spielt, wage ich zu bezweifeln, aber naja. Ah, eine Wissenschaftsmeldung. Forschende der RPTU entwickeln Motor mit quantenmechanischem Antrieb. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern. Extra aussortierte Meldung heute. Das kann ich mir so einen Quatsch nicht vorstellen, aber gut. Ja, also es wurde ein Quantenmotor entwickelt. der sich nicht im klassischen Sinne mit thermodynamischen Prinzipien beschreiben lässt. Der Antrieb erfolgt quantenmechanisch, nicht durch Wärmeübertragung. Und ja, da wurde jetzt quasi ein Proof of Concept gemacht. Ja, also es wurde ein technischer Durchbruch beschrieben, aber das Ganze ist halt noch sehr stark in den Kinderschuhen. Wenn das wirklich eine Sache ist, die Hand und Fuß hat, da haben wir ja schon sehr viele Meldungen in letzter Zeit gehört, die sich dann als falsch herausgestellt haben, wäre das auch ein sehr großer wissenschaftlicher Durchbruch, weil es halt sehr viel revolutionieren könnte mal wieder. Ja, also das Proof of Concept ist gelungen. Was passiert mit den Erkenntnissen? Im Moment sind wir von einer konkreten Anwendung zwar noch entfernt, weil die Entwicklung nur unter speziellen Versuchsbedingungen funktioniert. Eieieie, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich bin aber überzeugt, dass in unserer Grundlagenforschung wertvolles Potenzial steckt, das Anregungen für neue Anwendungen in der Festkörperphysik geben kann. Ja, interessant, schön, dass sowas noch hier aus Deutschland kommt, weil sowas kommt ja normalerweise eher aus China oder aus Korea oder sowas. Aber es ist schön zu wissen, dass hier in Deutschland teilweise auch noch an tatsächlich ja Zukunftstechnologie geforscht wird. Ja, schon, nicht nur, nicht nur an. Brauchen kannst du, die werden woanders erfunden. Ne? Ja, ja. Sorry, ja. Tja. Ja, finde ich gut. Ja, und eine Meldung aus der Archäologie. Göbekli Tepe. Ja, ist ja eine archäologische Entdeckung, die weiterhin vielen Rätsel aufgibt. Im Endeffekt, kurz gesagt, es gibt immer mehr Hinweise, dass es dort einfach es gab da eine Zivilisation, die bestimmte architektonische und wissenschaftliche Erkenntnisse hatte, die man dem derzeitigen, damaligen menschlichen Kenntnisstand nicht zurechnen konnte. Ja, also es würde quasi die gesamte menschliche, wissenschaftliche Entwicklung nochmal 6000 Jahre weiter in die Zukunft legen. Ja, also 6000. Also es gibt Hinweise, die dahin machen. Es ist alles noch nicht geklärt. Also grundsätzlich ist es so, dass, ja, dass es halt ein Artefakt ist, weil man zu der Zeit halt die Menschen eher als Jäger und Sammler gesehen hat. Und bei denen ist man bisher strikt davon ausgegangen, dass die nichts gebaut haben. Die konnten keine großen Bauwerke machen, weil die damals noch keine Landwirtschaft und diese Siedlungspolitik theoretisch noch nicht hatten. Aber ja, wie Hermann Hesse sagt, von allem, was der Mensch begehrt, ist er nur durch Zeit getrennt. Ja. Wenn du lang genug Zeit hast und du dir, was weiß ich, du triffst dich immer dann, wenn es am meisten zu futtern gibt, 3 Monate da an dem Ort und baust so an deinem großen Tempel. Und dann musst du dich wieder trennen, weil dann gibt die Gegend nicht mehr genug für alle her. Also die Frage ist eher, glaube ich, in dieser, ist Sesshaftigkeit wirklich mit so einem Bauwerk gleichzusetzen oder nicht? Das ist eher die Frage. Genau, es ist die Frage. Es hat halt sehr viele Fragen aufgeworfen, die vorher schon als geklärt galten. Und die Spekulationen reichen bis zu, okay, wir müssen alles 10.000 Jahre weiter verschieben, bis hin zu, ja, es gibt halt Sondereffekte, wie du sie gerade beschrieben hast. Man brauchte gar keine Agrargesellschaft dafür, das könnten Nomaden auch machen. Auf jeden Fall gibt es da neue Erkenntnisse und da hat man jetzt gerade einen neuen Ausgrabungsplatz quasi freigelegt und die Sachen veröffentlicht und da hat man einige Kunstwerke gefunden, die halt auch mit einer Technik hergestellt wurden, die zu einem sehr späteren Zeitpunkt normalerweise erst datiert wurde. Finde ich auch wieder First Painted Neolithic Statue. Ja, wir haben aber schon ungefähr Unmengen von Benutzung von Farbe in den Höhlen, die noch deutlich älter sind. Und warum sollte man das nicht übertragen können? Finde ich jetzt, ist sicher tolle Entdeckung, aber jetzt halt nicht so bahnbrechend wie die Entdeckung von Göbekli Tepe an sich. Ja, ja. Woher hatten sie diese Airbrush-Maschinen, um die Farbe so exakt aufzutragen? Tja, und was noch? Ne? Ich meine, jetzt sage ich mal, ich finde, die beste Theorie an der ganzen Sache war, ja, es gab ein kataklysmisches Element und das ist eine riesige, ein riesiger Untergrundbunker gewesen, wo die Leute quasi diesen Meteoriteneinschlag oder was auch immer überlebt haben und dann haben sie von da die Zivilisation wieder auf die Erde getragen. Aber das finde ich eine schöne, ist jetzt keine Verschwörungstheorie, aber eine schöne Erzählung zu der Sache. So wird es nicht gewesen sein, aber... Das war doch diese Netflix-Geschichte von diesem Ami, der irgendwie glaubt, irgendwie Atlantis wäre untergegangen und das wäre am Ende der letzten Eiszeit gewesen. Das war ja eine von den Stützen seiner Theorie, dass das da irgendwie ein Erdbunker ist. Tja, das Schöne an der Theorie ist, wenn das so gewesen ist, ja, die Erkenntnis ist verloren gegangen, kann man nicht mehr nachweisen. Ne? Ja, aber in Göbelk die Tepe irgendwie einen Bunker zu bauen, während irgendwo auf dem anderen Ende der Welt ein Asteroid einschlägt, so. Ja, wie gesagt, finde ich die lustigste Theorie, was das Ganze angeht. Die ganzen angeblichen Mysterien sind halt keine. Nee. Aber Ägyptologie oder so ist sowieso erst 200 Jahre alt. Naja, ist da bestimmt noch viel drin. Auf jeden Fall ist es da Mannbär-Schwein, das größte. Allerdings. Genau, Mannbär. In 3D sogar, ne? Oder wie sich das Goldstoff. Und in Farbe und bunt. Richtig. Wow. Das Patriarchat ist älter, als ihr denkt. Ja. Ach ja. Lesen Sie Knicklicht und Miete pro Kopf. Hatten die Götter Weltraumaffen. Ja. Genau. Glaub nicht. Dann wären die Götter cooler drauf gewesen, wenn die uns kamen. Genau, die Ancient Aliens waren Weltraumaffen. Was meint ihr denn? War das ein männliches Schwein und weibliches oder vielleicht ein Transschwein? Warum heißt es wohl Mannbärschwein? Ach so, ja. Männlich natürlich. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet, wie immer. Jo, das finde ich gern, ne? Vergesst nicht thatsafespace.net. Oder Mama. Folgt dem Weltraumaffen auf Twitter. Da haben wir heute noch gelesen, dass er erlangt. Ja, wir können jetzt wieder twittern. In den Wald gehen ist auch voll gesund. Das ist top im Wald. Also da ist auch momentan eine Artenvielfalt am Leben und am Werken. Ja. In den Wald, bis es knallt. Hm? Wollen auch viele Viecher sein. Ach so, ja, stimmt. Der Hekaron sagt, was für einem Sonderstream. Machen wir das jetzt eigentlich unseren traditionellen? Dann könnten wir eigentlich sagen, was wir denn machen. Achso, dritte Oktober, übermorgen ist. Tag also, der Deutschen Einheit. Ich hätte aber abends keine Zeit, wenn dann nur am frühen Nachmittag. Oh, das ist, oh. Ne, obwohl eigentlich müsste es bei mir egal sein. Wie stehen denn die anderen dazu? Ich bin relativ flexibel. Was heißt denn nachmittags? Also 17 Uhr, 16 Uhr? Ja, ich könnte nicht vor 14 Uhr, ansonsten ja. Na gut. Wenn ihr machen wir hier live-Team-Meeting. Dann ist es wohl so. Dann gibt es wohl ein Sonderstream. Schauen wir mal, womit. Wir müssen die Hündin immer raussuchen, ne? Und so. Ja. Ach ja, mit der KI seltsame Weltraumaffenbilder zu generieren, sehr gerne, machen einige Leute, senden sie uns zu, wir freuen uns sehr über Showart. Bitte, bitte, bitte. Ja, jetzt haben wir ja den Twitter-Account wieder, dann können wir auch vielleicht auch mal... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir da bisher noch nicht so sehr gefallen hat, wie die Sachen, die ich selber gemacht habe, so wie dieses hier. Oh. Müsst euch mal ein bisschen das hat so Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Vibe. Nicht immer so den ersten Versuch gleich einschicken oder so. Ja. Ihr bringt euer KI bei, das richtig zu machen. Genau. Ne? Jo. Vielleicht, wir sind ja hier nicht irgendwer. Ne? Wir sind ja hier, wir wollen Professionalität. Ne? Dieser in unserer Freizeit aufgenommene Stream hier, der verlangt nur nach dem Besten. Ja? So eine Mulla-KI, vielleicht kann man die auch besser triezen, weißt du? Lass uns so eine kommen. Videoausschnitte macht sie noch nicht vernünftig. Das ist also jedenfalls nicht mit unseren Videos. Da muss man noch selber ran. Der ganz links ist Abel, das glaube ich auch. Da. Also wenn man drauf guckt links, der sieht ein bisschen wie Abel aus. Ich hätte nur ein Schwein. Ja, Dienstag, ne? Guckt auf die Anzeigetafeln. Wir lassen es dann im ganzen Land anzeigen, wann der Stream anfängt. Ja. Sorry. An den Bahnhöfen und Flughäfen. An den Raststätten. Auf dem Markt. Haben wir einen Schreier. Marktschreier. Ja. Der weist auf die Plakate hin. Wahlplakate. Auf die Überleben. Ja, nächste Woche auch. Nächste Woche ist ja schon Hessenwahl und Bayernwahl, oder? Jo. Boah. Ach du Kacke, da muss ich vor den Affen wählen gehen, oder was? Ja. Du musst dich entscheiden, endlich mal. Ich muss Deutschland retten. Was ist zu tun? Was ist nee, zu also ich bin ziemlich sicher, dass ich zumindest auf Landesebene AfD wählen werde, um den etablierten Parteien eine zu scheuern. Auf Bundesebene ist mir da zu viel Russland drin. Hm. Das ist, denke ich, so meine momentane Sicht auf Politik und Wahlen. Ja, nachvollziehbar. Toi, toi, toi. Kulturmarxismus. Lass euch lieb hören. Ciao, ciao. Bis bald.